Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja. Viva la trielle Revolution. Ja, die trielle Revolution wird uns alle erreichen. Ja. Triel, tra, trolala, die Weltraumaffen sind wieder da. Herzlich willkommen am Tag des offenen Denkmals. Wer kennt ihn nicht? Ach, ist das dann schön. Heute Das ist ist auch nicht so eine. Denkmale offen, ja. Ist auch so eine triste Genau. Revolution, ne? Die haben ihre Denkmale echt offen, ich sag's euch. Denk In mal drüber Polen vor allem. nach. In Polen sind die Denkmal. Denkmäler offen. Bei uns aber nur virtuell, heute der Museumstag. Ich weiß nicht, ob die polnischen Denkmale offen sind, aber die deutschen. Kann ich dann zum Beispiel den Schäuble besichtigen? Der ist ja auch so eine Art Fossil. Ist ein lebendes Denkmal. Ein Relikt. Dafür Oder waren die schwarzen Koffer, ach so. ein Artefakt oder so. Nee, wie heißt Faktotum, so rum nennt man die da. Ja, und da die Situation ja so triell ist in Deutschland, müssen sie im Bundestag direkt darüber reden. Ne? Okay, Because we live in a warte. society und so. Jetzt machen Sie mal über die Situation in Deutschland am Ende. Machen wir das nicht am Anfang sowas? Oder Ja, normal sorgen keine Sie sich ja Ahnung. eher um die Situation in Afghanistan oder so und nicht so um die Situation in Deutschland. Auch nicht ganz zu Unrecht, aber okay. Ja, auf jeden Fall, das war heute, also diese Woche, eine von zwei größeren Debatten, die es dann nochmal gab, weil wir ja doch noch so einen Sitzungstag jetzt hatten. Hat mich auch ganz unvorbereitet getroffen. Wisst ihr noch, was mir in der letzten Legislaturperiode am letzten Tag verabschiedet wurde? Oder in der letzten Woche? Ja, NetzDG und Ehe für alle, ne? Also in der letzten Woche weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwann Sehr gegen kurz vor Ende. Schluss, ja. Ja. 10 Tage oder so vielleicht noch. Der Oscar Wilde-Fan merkt an, dass das Foto der Kanzlerin mindestens 20 Jahre alt sein muss. Da würde ich aber sagen, das von Scholz ist auch nicht viel jünger. Retuschieren, Leute. Ist doch Ich alles nur würde Kunstfake. zugeben, ich würde es auch so machen. Ausleuchten und nachretuschieren. Ja, und die Frau Merkel hat ja auch so ein bisschen für Stimmung gesorgt, da in ihrer Rede, weil sie ja tatsächlich ihre Rede mal benutzt hat, um Wahlkampf für einen CDU-Kandidaten zu machen. Und das gab dann große Empörung da teilweise im Saal. Also wurde ganz schön rumgekeift, als würde ihr das nicht zustehen oder so. Aber das kann sie natürlich machen. Ne? Also es gibt da ja wohl so eine Regelung, dass man den Bundespräsidenten nicht kritisieren darf und der quasi sich dann dafür irgendwie neutral verhalten soll oder so. Da wurde ja auch der Herr Brandner schon ein paar Mal gerügt, weil er den kritisiert hat. Aber für die Bundeskanzlerin trifft das natürlich nicht zu. Ja, und die ist dann Und patzig geworden. ja, was heißt patzig? Eigentlich nicht. Sie hat ja nur halt eben quasi gesagt, dass man den Laschet wählen soll. Und das hat die Leute halt aufgeregt. So, als wäre das schlimm. Aber Verstehe. ist es halt nicht. Nee. Ja, und ansonsten es war halt Wahlkampf, ne? Also hier, der Scholz hat halt auch geredet, Frau Baerbock hat geredet, Herr Laschet hat auch geredet, der ja gar nicht dem Bundestag angehört, aber als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen geht das dann wohl auch. Ja, die haben Rederecht, ne? Im Bundestag, die Ministerpräsidenten, soll ich was. Haben sie letzte Tage immer erwähnt. Ja, ich denke mal, wenn die Fraktionen das so entscheiden, dass der da reden darf, dann schon, ja. Ob das generell auch so ist, einfach nur auf Anfrage, das weiß ich jetzt nicht. Da bin ich nicht genug drin, aber ja. Ja, so dargestellt, naja. Ja, wen kriegen wir denn zu hören heute? Ja, die Top-Leute dabei, wa? Ja, Lindner war auch da, ja, das ist natürlich immer so bei diesen Regierungserklärungen von der Merkel, da sprechen ja dann immer die Fraktionsvorsitzenden Ja, und das von der Baerbock habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Das haben sie ein paar Mal deswegen, irgendwann ja, ich auseinandergenommen. wollte auch eigentlich nicht unbedingt was davon vorspielen. So. Nicht unbedingt, nee, es sei denn, ihr möchtet gerne. Dieser Herr, wie heißt der hier, Miruch, das war ja ein AfD-Abgeordneter, der aber damals auch mit der Frauke Petry und so zusammen halt nicht in die Fraktion eingetreten ist und der ist mittlerweile wohl bei diesem So. RK, was ist Ja, es? okay, ja, LKR, nee. genau. Okay. Und Da hat er quasi seine Abschiedsrede gehalten, sozusagen. Ich denke mal, die Frau Petri ja dann wohl auch. Und ja, hat halt so ein bisschen generelles Politikparteiengedöns irgendwie kritisiert. Das war auch ganz sehenswert. Und die Frau Fahimi fand ich auch bemerkenswert. Die hat ihre Rede dazu benutzt, um zu sagen, wie wunderbar die Stadt Hannover ist, weil da ja so lange die SPD schon regiert. Und das war wahrscheinlich so ein kleiner Wink natürlich auch in ihren eigenen Wahlkreis, weil sie ist ja, sie ist quasi die Dame, die bei mir auf dem Zettel draufsteht für die SPD. Und die Stadt Hannover ist ja schon seit ewigen Zeiten, erringen da die SPD, beiden SPD-Leute immer ihre Direktmandate. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt dieses Jahr werden wird, weil ich glaube, das war schon lange nicht mehr so offen. Also jahrelang hat das ja die Frau von der Leyen versucht, da ein Direktmandat gegen die SPD-Leute in Hannover zu bekommen, hat das aber nie geschafft. Also die ist halt immer über die Liste in den Bundestag eingezogen, nicht als Direktgewählte, weil ja er halt eben in Hannover immer die SPD-Leute gewonnen haben. Würdest Aber du sagen, die Wahlsituation ist also so offen wie ein Denkmal am Tag des am offenen, offenen Denkmal, ja. am Ja, offenen würde ich Herzen? sagen, ja. Das lag mir quasi auf der Zunge. Aber jetzt hast du es ja schon gesagt. Ja, und der Bürgermeister in Hannover ist ja jetzt schon zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs niemand mehr von der SPD, sondern halt eben der Grüne Bedel Onay. Darüber hat jemand, ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hat da mal dazu gesagt, das war die Klassensprecherwahl gewesen. Und das trifft es auch, glaube ich, ganz gut. Weil, also qualifiziert ist der Urnei auf jeden Fall nicht gewesen. Also, das ist auch so einer, der halt von der Uni in die Politik ist und jetzt Bürgermeister ist. Also, ist so richtig. Ja, die Quasi muss Bürgermeister da halt kommen auch eigentlich gerne dabei. raus Ja, ich da. glaube, er ist von der Uni, ist er erst in den Landtag von Niedersachsen. Der ist ja auch in Hannover. Hannover ist ja die Hauptstadt von Niedersachsen. Und dann jetzt halt eben da auf das Bürgermeisteramt. Und ja, das fand ich ganz interessant, dass die Frau Fahimi da zur Lage in Deutschland von Hannover erzählt und wie gut es Hannover geht, weil ja die SPD da so lange regiert. Was Vor ich allen nicht Dingen. unbedingt bestätigen Vor kann. allen Dingen. Aber ja, und Frau Baerbock hat ja quasi ja mit einer Linkspartei Talking Point da um sich gehauen und halt eben gemeint, dass ja der Markt nichts regelt und so wegen der Klimakatastrophe. Da sind wir ja mittlerweile angelangt. Ist ja nicht mehr Krise, ist ja jetzt schon Katastrophe. Und Ja, ja, da womit wird gibt das denn gesteigert? Apokalypse. Ja, gute Idee. Ja, oder wir machen dann noch ein paar Grade irgendwie drauf. Das ist dann halt die Krise ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades. Ultra, mega, hyper. Krisis. Genau. Und der Laschet, ja, also ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was der irgendwie gesagt hat. Ach doch, eine Ja, Sache der ist war. wahrscheinlich einfach gedacht, wenn die Annalena spricht, unter Olaf spricht, dann soll der Armin auch, ne? Ja, wird so gewesen sein. Eine Sache ist mir beim Laschet auf jeden Fall übel aufgefallen. Und zwar hat er versucht, die Linkspartei zu ownen mit so einem Spruch von wegen, der Rechtsextremismus ist ja das Schlimmste in Deutschland. Und ob die das dann auch einsehen würden und so weiter und so fort oder ob man sich da irgendwie einig wäre oder so. So nach dem Motto, ja, hier, ich hab's ja verstanden, ich hab's ja verstanden, ich weiß ja, wie es ist. Die Rechtsextremismus ist ja das Schlimmste. Das hat ihn der Georg Restel Und naja, das hat ihm alles reingeflüstert. Das hat ihm reingeflüstert. Ja, viele Leute flüstern jeder, das rein. den man auf die Schulter tickert in diesem Land, flüstert einem, gibt einem das als Antwort, ja, Vielleicht haben zurück, auch ne, seine Freunde also. von der DTIP ihm das gesagt. Könnte auch sein. Oder Ja, ich die weiß nicht mehr genau, wie Flüchtlinge. das war mit den Geschichten. War das jemand von der DTIP? Ich will Nee, aber nicht er das hat auf Bild zu den jeden Fall, Schwarzen er ist auf ziehen. jeden Fall sehr kuschelig mit vielen, vielen Verbänden, die andere Leute eher kritisch sehen. Ja, er soll ja die CDU da maßgeblich mit geöffnet haben für Muslime, ja. Weswegen er ja auch diesen Spottnamen irgendwie, wie war das? Irgendwas mit, Lüschüt? nee, sowieso Armin. Muslim Armin oder irgendwie Lüschüt. so. Ja, weiß nicht mehr genau, aber irgend sowas werfen sie ihm da halt eben vor, ja. Und diese eine, die er da so gefördert haben soll, die soll ja auch so ein paar merkwürdige Verstrickungen haben, ja. Aber ich will es jetzt nicht so konkret sagen, nicht, dass wir hier was Falsches sagen. Ja, Aber. also ich weiß gar nicht, ob das so nett gemeint war, aber ne, wenn, also es war der Türken Armin, also hat man immer genannt. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das Korrekt, eine ja, Sache war, genau, wo so er war auch das, ja. stolz war, oder? Nee, das war schon als Beleidigung gedacht, ja. Ja, genau. Und das ist mir halt aufgefallen, auf jeden Fall. Ja, und der Herr Bartsch war halt, die Leute leiden. Ne? Die Rentner und dies und das und jenes. Und deswegen muss man natürlich die Linken wählen, weil ansonsten leiden die Leute ja. Ja, genau. Das war im Prinzip das. Der Olaf, der alte Hacker, der pluggt direkt seine Webseite auf dem Foto. Ja, keine Ahnung, ist jetzt meine Maus irgendwie drüber gekommen oder so. Weiß ich nicht. Aber ja. Ja, die Reden sind doch alle relativ lang gewesen, deswegen will ich jetzt eigentlich nichts daraus vorspielen. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas jetzt unbedingt sehen. Wir haben ja keinen der Klassiker dabei, ne? Was sind denn Wie die meinst du das? Klassiker? Der Ja, hier Helge oben. oder wie? Die beiden. Genau, Achso, ja. unsere Unsere alten üblichen Stimmt. Verdächtigen, die sind ja leider nicht da. Ja. Oder den Mr. Burns von der AfD oder so. Genau. Lustigen. Okay. Ja, Was das war ist die denn? zweite große Sache, um die es ging, nämlich das Sondervermögen Aufbauhilfe 2021 ist für den Wiederaufbau von den Flutschäden gedacht. Und der Streitpunkt an dieser Geschichte ist, dass sie da direkt noch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit reingeklebt haben an die Sache. Und war das nicht mal irgendwie länger hier? Ich könnte schwören, das wäre bei mir irgendwie länger gewesen. Hier vor allem ist es Manchmal sind die naja, Dokumente auch auf der rechten Seite, nur egal. und nicht alle Ja, unten. Ist aber es schon ein paar hier ist Tage es her jetzt auch, dass sie länger. das gemacht haben? Ist das Aber nicht da schon? stand auch Gesetze, die Das war letzte Gesetze Woche. wurden, da stand aber, wenn du nochmal ein Stück hochscrollst, Ja, da dass die stand, dass sie Gesetze es in getrennt zweiter haben, Lesung ja. getrennt abgestimmt Ja, wurden. genau. Das haben sie dann Ja. aber beantragt. Die wollten das halt als eins machen. Und Warum ist das überhaupt erlaubt? Das wäre doch so eine Sache, die man sofort mit einer ganz einfachen Regel verbieten könnte, dass sachfremde Dinge in einer Beschlussfassung vereint werden. Wäre doch gar nicht so schwierig. rein theoretisch gilt das ja, aber es ist halt, ja, wie war das damals bei den Piraten? Richtlinien. Ne? Ja, kreative Richtliniengestaltung oder so. Das Ja, und rein also worum es theoretisch jetzt genauso, wie ging, du sagst, ist, keine fachfremden Sachen. sie haben jetzt im Prinzip entschieden, dass in bestimmten Branchen, solange wie die Lage von nationaler Tragweite da irgendwie gilt, sind jetzt quasi die Leute auf Anfrage halt verpflichtet, Auskunftspflicht der Mitarbeiter über ihren Impfstatus. Oder Genesungsstatus. Das haben sie jetzt im Prinzip entschieden. Ach so, diese Nummer, das ja. Okay. Ja, und hier steht ja auch, dass wir es der AfD im Endeffekt zu verdanken haben. Genau. Es sei unlauter, aber bedauerlicherweise schon parlamentarische Übung geworden, auf diese Art und Weise die Opposition zu zwingen, Dinge anzunehmen, die sie gar nicht annehmen will, sagte Detlef Spangenberg von der AfD. In diesem Fall gehe es um das Ja. zustimmungsfähige Fluthilfegesetz, in das schikanöse, grundrechtsfeindliche Änderungen des Infektionsschutzgesetzes eingefügt werden sollen. Diese lehne seine Fraktion ab. Und da sehe ich ja halt auch schon das demokratische Problem, wenn du so zwei Sachen verquickst. Dass halt Ja, eine Partei, die aber. das eine will und das andere nicht, halt nicht so stimmen kann, wie sie möchte. Ja, aber die AfD waren nicht die Einzigen, die sich daran gestört haben. Also ist es noch nicht, ja. Ich Ja, ich sag habe auch mal, schon gewitzelt, ja. als nächstes kriegen wir dann irgendwie Gesetz zum Nichterwürgen dieses niedlichen Welpens und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes oder irgendwie so. Ja. Ja, zum Dank haben sie dann in den Nachrichten aber kurz, also du vermeldet, dass sie angeblich die Ja, AfD einzigen gegen die gewesen Hilfe wären, gestimmt hat, ja. die dagegen gestimmt hätte, ja. Oh, der Average Atheist hat eine gute Idee. Der identifiziert sich in Zukunft einfach als Geimpfter. Gute Idee, ja. Das ist gar nicht Muss schlecht. man aber einen Identifizierungsnachweis haben. Ich identifiziere mich als Genesener. Gibt es das nicht vielleicht sogar? Immungender? Man ist gegen alle Krankheiten immun oder so? Das, ne? Immungender. Man ist gegen alle Gender immun. Oh, Pimmelgender, das ist aber ja auch was. Pimmelgender, ja, das ist, da gibt es eins von. Nee, ich glaube, Und gibt es ist auch mal zwei. das SWAT-Team, ja. Mit oder ohne? Die Ja, rote. um 6 Uhr haben sie ihm die Wohnungstür geöffnet. Also ich hätte jetzt fast gesagt eingetreten, aber das so war es wohl nicht. Es wurde halt geklingelt und wurde gesagt, hier, wir sind 6 Beamten von der Polizei und wir suchen jetzt das Handy, mit dem der Hamburger Innensenator Grote als Pimmel bezeichnet wurde. Ja, obwohl die Polizei auch wohl angeblich laut dem Accountinhaber wusste, dass da zwei kleine Kinder in dem Haushalt leben. Und macht man halt um 6 Uhr morgens eine Hausdurchsuchung, um ein Handy, um sicherzustellen, wer Zugriff auf das Handy hatte, mit dem der Innensenator als Pimmel Ja, bezeichnet er verletzt eine Bezeichnung, zack. Und dann noch für Politiker, das haben sie, glaube ich, letztens noch gestärkt, dass wurde. Politiker da besser geschützt werden und so, zack. Wobei ich Pimmel halt eine relativ Bagatelle finde. Ich erinnere hier nur an Pimmelbude CDU abwählen von dieser Ja. linken Tante, die so plakatiert hatte. Was soll daran überhaupt ein Schimpfwort sein? Und Pimmel ist ein Pimmel. ich weiß nicht, das ist dann wie bei Ghostbusters vielleicht, mit dem Schwanzlosen. Also dieser Mann hat vielleicht, also kann ja sein, ich will den Grote, ich kenne den ja nicht. Nee, das Ding war ja, er hat halt in einem Tweet darüber, hat er sich aufgeregt, dass in der Schanze gefeiert wird, wegen Corona und so. Der gleiche Andi Grote, der letztes Jahr irgendwie eine Party mit 30 Leuten veranstaltet hat, während die anderen Leute zu Hause schön isoliert waren. Und das darf, also, dass da dem Bürger vielleicht mal der Kragen platzt und und ich weiß also, wie man noch harmloser ins Fadenkreuz der Polizei geraten kann. Ich weiß es nicht. Fällt euch was Harmloseres noch ein, als Pimmel zu einem Mann zu sagen? Wenig. Wenig, wenig, wenig. Ich habe mich erinnert an so ein Video von einem Engländer, der erzählte, dass die Polizei bei ihm angerufen hätte, weil er irgendwas mit Trans Ja, oder so gesagt hätte. wo man Und ihn gewarnt hat, ne, von wegen genau, hier, das. bitte. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das gerne in digitale Gewalt umschlägt, so eine Art. Richtig blöd. Wir Und möchten ja nicht, ja. dass hier irgendwie Probleme entstehen, ne? Dafür So, stellen wir genau. sie ein bisschen ein und dann haben wir beide was davon. Dass dann eine Trotzreaktion kommen könnte, das haben die nicht auf dem Zettel, ne? Scheinbar. Ja. Also, ich halte es für völlig übertrieben. Und wenn der Grote Strafanzeige, er hat ja Strafantrag gestellt, da hätte ich als Politiker vielleicht bei der Größe der Beleidigung sowieso schon mal drüber gestanden, weil den Streisand-Effekt gibt's und der hat den Grote auch nicht schlecht getroffen, nicht umsonst wird jetzt Hashtag Pimmelgate benutzt, ja, und dieser Pimmel wird ihn noch lange verfolgen, glaube ich, und hätte er das einfach ignoriert, wäre das eben nicht passiert. Könnte man was draus lernen über das Verhalten von Menschen im Internet, scheint aber niemand zu wollen. Also weibliche Geschlechtsteile halten nicht als Schimpfwörter her. Du. Ich jetzt mal ein bisschen kleinlich sein darf. Naja, doch, klar. Also das F-Wort zum Beispiel. Das ist aber nicht so gängig. Frankfurt? Vorsicht, meine ich. Vorsicht. Vorsicht. Vors Gesicht. So viel zu Hamburg. Der Hass wird weniger, ich sag's euch. Der Hass wird weniger. Die Leute lernen die Regeln besser. Ja, der Hass wird weniger, aber nur bei Facebook. Also die So, neuen wir haben ja Regeln. eine Studie, die ist rausgekommen, die ist noch nicht rausgekommen. Deswegen habe ich nur dieses Interview, aber es sind ein paar interessante Punkte, die hier rausgearbeitet werden. Bezugszeitraum sind 2018 bis 2020. Der Anteil der Hasskommentare auf den untersuchten Facebook-Seiten großer deutscher Medien ist von 2,6% im Jahr 2018 auf 0,9% im Jahr 2020 zurückgegangen. Ja, also 0,9% aller Kommentare könnten als Hasskommentar deklariert werden. Nach welcher Definition ist mir jetzt nicht so ganz klar. Ich habe die Studie nicht gesehen. So, lediglich bei den Kommentaren zum Thema Kriminalität bleibt die Hassdichte 2020 mit 2,6% annähernd so hoch wie 2018. Dann gibt es halt noch andere Untergruppierungen, Unterthemen, wie beispielsweise das Thema Kriminalität ist ja halt besonders herausgehoben. Einwanderung, Rechtsextremismus, Tiermissbrauch, Kindesmissbrauch, Tierquälerei, Straftaten, Geflüchtete. Das sind alles noch Schwerpunktthemen, wo noch relativ viele, in Anführungszeichen, Hasskommentare auf Facebook aufgefunden waren. Die Angriffe sind nicht unbedingt politisch zu verorten, teilweise schon. Viele Angriffe sind politisch nicht zweifelsfrei zu verorten, aber in der Tat, in der Medienforschung wurden Beleidigungen und Bedrohungen vielfach als rechtsradikal oder eng mit dem Rechtspopulismus verknüpft, eingeordnet dargestellt. Unsere Analyse bestätigt nicht, dass digitaler Hass nur oder ganz überwiegend ein Problem von rechts ist. Explizite Angriffe gegen politische Parteien und politische Richtungen richten sich bei den von uns untersuchten Kommentaren sogar häufiger gegen rechts als gegen links, häufiger gegen die AfD als gegen die Grünen. Andererseits zielt der digitale Hass vielfach auf Eingewanderte und Geflüchtete, bezieht sich aber noch häufiger auf Straftaten, vor allem Kindesmissbrauch oder Tierquälerei. Ja, ein weiterer durchaus überraschender Befund der Untersuchung ist, dass Männer häufiger Ziel von Beleidigungen und Bedrohungen sind als Frauen. Überraschend für die vielleicht, für uns mit Sicherheit nicht. Aber die These, Frauen würden besonders häufig digitalen Hass erleben, ließ sich im Untersuchungszeitraum nicht bestätigen. Männer äußern sich möglicherweise häufiger kontrovers in der Öffentlichkeit und werden damit schneller zur Zielscheibe von digitalen Hass. Ja, dann, ja, das sind im Endeffekt die wichtigsten Punkte. Wenn die Studie raus ist, gucke ich nochmal, ob da noch was Interessantes drinsteht. Aber ja, generell das Narrativ, was wir immer mitbekommen. Wen wird es überraschen, dass sich das nicht wirklich anhand von Daten nachvollziehen lässt? Und wen eingerechnet sind schon die Strafmaßnahmenverschärfungen und dass halt ja, mehr auf so Hasskommentare geachtet wird und auch, dass halt sehr viele User zu Telegram und sowas abgewandert sind. Allerdings hat man da halt keinen Bezug zu gehabt in dieser Studie. Hier ging es nur um die Facebook-Angelegenheit. Nee, nur das Ding ist ja, wir wissen auch alle, wie viel Wellen diese Studie schlagen wird und wie sehr Leute ihr Narrativ ändern werden, wenn sie auf Fakten hingewiesen werden, nämlich gar nicht. Ja, das hat ja damit zu tun, dass sie davon schon profitieren. Ne? Das ist ja nur auf Facebook. Irgend so ein dummen Spruch. Ja, genau. Und damit wird das einfach weggewischt, dass ihr ganzes Narrativ im Endeffekt auf tönernen Füßen steht. Zum Kotzen. Ja, der Punkt ist halt auch der, was wird konkret als Hass deklariert? Es geht ja nicht nur um die Sachen, die strafbewehrt sind. Ja, es geht ja auch teilweise noch ein bisschen drüber hinaus. Ja, und sie geht auch noch auf ein paar andere Sachen ein. Ein Beispiel. Es gibt aus unserer Sicht weitere Unstimmigkeiten im Rechtsverkehr. Ein Kommentar zur Rettung von Migranten im Mittelmeer. In Anführungszeichen muss man sie abknallen, dann ist endlich Ruhe. Anführungszeichen zu Ende. Ist zwar geeignet, ein feindseliges Diskussionsklima zu schaffen, wird aber von § 130 Strafgesetzbuch nicht erfasst, da Migranten oder Geflüchtete, die sich außerhalb Deutschlands befinden, kein in Anführungszeichen Teil der Bevölkerung im Sinne des § 130 Strafgesetzbuch darstellen. Also die Dame, die diese Studie untersucht hat, ist, obwohl sie diese Ergebnisse selber ja gerade, wie ich sie gerade vorgetragen habe, gefunden hat, ist sie trotzdem der Ansicht, es muss trotzdem weiter verschärft werden alles. Das nur so nebenbei. Also selbst wenn diese Studie tatsächlich große Wellen schlagen würde, ja, die Rückschlüsse, die daraus gezogen werden, werden nicht anders sein als das, was wir jetzt sowieso schon erleben. Aber ist ja schön zu wissen, dass man nicht total doof ist und einen total falschen Eindruck der Dinge hat. Ne? Wenigstens das. Und das geht jetzt auch nicht nur zurück, weil die immer mehr löschen und so, ja. Ich weiß es auch nicht. Ja, aber du hattest ja gesagt, dass die Verschärfungen schon eingepreist sind. Genau, die sind schon Also würde ich schon eingepreist davon und ausgehen. haben aber eher zu einem Verdrängungseffekt bei den Plattformen geführt. So. Ja, und ich meine, der Punkt ist halt auch der, wenn man sagt, okay, wir haben 2,6% aller Kommentare, die irgendwie Hasszuschreibung bekommen und jetzt haben wir 0,9. War das von Anfang an nicht so eine signifikante hohe Zahl, würde ich auch sagen. Aber ist ja alles relativ, nicht wahr? Genau, der 11. September hat sich ja jetzt zum 20. Mal gejährt. Ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich denke mal, jedem ist das, muss man nicht großartig drüber reden, was da passiert ist. Ich denke mal, also ich bin halt noch in der Generation, ich kannte die Welt auch noch, wie sie vorher ausgesehen hat. Und es hat sich durch den 11. September sehr viel geändert. Und eine Sache, die sich sehr stark geändert hat, sind diese ganzen Terrorgesetzgebungen. Und ja, der starke Zugriff des Staates auf die Privatsphäre der Bevölkerung und halt Sachen wie Datensammelwut und sowas, die aggressiv mit dem Argument der Terrorbekämpfung vorangetrieben wurde politisch. Hier haben wir einen Artikel von Netzpolitik, wo diese Themen ein bisschen besprochen werden. So, ich habe es jetzt leider gerade dummerweise geschlossen. Aber gut, ich meine, wir wissen ja im Endeffekt, welche Sachen eingeführt worden sind. Ja. Die einzigen wirklichen Sachen, die auch nicht wirklich Siege sind für die Leute, die diese ganzen behördlichen Überwachungsmaßnahmen kritisieren, das ist ja das Datenschutzgesetz, was durchgekommen ist. Allerdings ist das ja auch so eine Sache, kann man da wirklich so großartig froh darüber sein, wie das alles umgesetzt wurde. Ich habe da ja auch sehr große Bauchschmerzen, was das Ganze angeht, vor allem die EU-Variante. Aber wir haben es ja erlebt. Es gibt immer mehr Datenbanken. Alle unsere Daten werden zumindest vom Staat gesammelt, von den Unternehmen auch. Die müssen noch den Datenschutz ein bisschen Genüge tun, aber ansonsten machen die Staaten und die Geheimdienste, was sie wollen. Auf Haben wir den ja Flugverkehr hat sich gesehen. das, glaube ich, ganz gut ausgewirkt, oder? Mit 9/11. Bitte? Auf den Flugverkehr hat sich das ausgewirkt, oder nicht? Den Auf Flugverkehr. Flugverkehr auch, aber es hat sich auf die gesamte Gesellschaft ausgewirkt, nicht nur in Amerika, sondern auch hier. Ja, was Regeln angeht, ne? Da hatten sie dann das mit den 100 Milliliter oder sowas eingeführt. Das hatten, glaube ich, auch so die Zeit. Und, Ja, ich meine, allein der ganze Ausbau des Bundeskriminalamts und des Verfassungsschutzes, ja, ist ja auch sehr signifikant gewesen. Die Polizei ist auch, ich will jetzt nicht sagen, es ist jetzt nicht so gelaufen wie in Amerika, dass die Polizei sich sehr stark militarisiert hat. Aber ich meine, die laufen jetzt auch nicht mehr mit den beigen Hosen und den Lederjacken durch die Gegend, ne? ja, je nachdem, welche Hundertschaft da gerade im Einsatz ist, glaube ich. Jetzt schon spezielle. Ja, mit speziellen Klamotten. Aber ja, in Amerika ist das ein bisschen mehr abgegangen, habe ich auch gerade gehört. So, wir haben ja dann auch so Schilder wie, hängen gehabt, wie melden Sie auffälliges Verhalten oder so. Ja, was ist auffälliges Verhalten? Ne? Ja. Die Bilanz der letzten 20 Jahre ist bitter. Der 11. September war nicht nur ein mörderischer Terroranschlag auf das Leben von tausenden Menschen, sondern auch ein Beschleuniger für den Ausbau von Überwachung und den Abbau von Grundrechten. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dennoch ist es kein Grund aufzugeben, denn ohne Proteste und Widerspruch, ohne investigative Recherchen und das Aufdecken von Überwachung durch Whistleblower wie Edward Snowden wäre der Überwachungsstaat heute noch viel weiter und weniger hinterfragt. Es mag nur ein schwacher Trost sein, aber Freiheit lebt davon, sie zu erkämpfen und zu verteidigen. Ja, kann man auch nichts anderes zu sagen, außer, ja, man kann immer mal wieder darauf hinweisen, was da für Probleme sind. Früher sind ja auch sehr viele NGOs sehr viel mehr hinter diesen Sachen hinterher gewesen. Aber jetzt sind die ja zeitlich mit so Themen okkupiert wie Gendersternchen. Das raubt einfach ganz viel Zeit, was für anderen Aktivismus früher da war. Ja, Ja, genau, denk an der nur an die ganzen Stelle. Aktiv die Sachen mit den Freihandelsabkommen, mit das ganze Staatsüberwachungsangelegenheit. Das ist ja fast eingeschlafen. Ja, da hast du ein paar Aktivisten, die ab und zu mal noch so einen Artikel schreiben, aber selbst da kann man halt auch nur resigniert sagen, okay, wir weisen seit 20 Jahren auf diese Themen hin, aber großartig verändern bzw. verhindern konnte nichts. Es ist ein schleichender Prozess, der nicht, es ist keine kritische Masse in der Bevölkerung da, die wirklich sagt, das muss jetzt wieder zurückgedreht werden. Ja, es wird ja auch immer mehr, die technische Ausstattung, die kommt ja dann verstärkt in alle möglichen, wie soll man sagen, im Auto jetzt meinetwegen, ne? Das wird ja auch immer mehr. Und eben machen sie die Autos so, dass du die mieten musst, und dann schaltest du dir die Funktionen frei und die Geschwindigkeit oder die PS oder sowas, ne? Und Ja, so. ist doch teilweise bei diesen Elektroautos schon Also ich, so, aber ich wollte ja, eigentlich ich nochmal wollte nur was sagen, dass anderes es eben, hinaus. dass es einfach mehr Also wird, ich kann mich sozusagen auf von den jeden Fall auch Daten noch her, die ganz auch gut daran anfallen, ne? erinnern, wie diese Geschichte damals so losgegangen ist und dass ich mir, als diese ganzen Sachen da abgelaufen sind, dass ich da so dachte, so ja, das sind halt so die Rechten, die Konservativen und so, die solche Ideen irgendwie haben für die Gesellschaft und so ein Zeug. Und jetzt kannst du hier so ein Ding bei Netzpolitik schreiben und am nächsten Tag kommt dann wieder irgend so eine Chris Köfer oder irgendwer aus dieser Clique und schreibt dann den großen Artikel darüber, wie wir das Internet durchzensieren müssen, weil Walter Lübcke oder die Worte führen zu Taten oder Genau, Datenkrake 6. und Zensur wegen Januar oder. Terroristen, böse, Ja. böse, aber oh Gott, da wird jemand falsch gegendert. Ja, Den genau. müssen wir sofort löschen und Ja, diese sperren und am Geschichte. besten Listen anlegen. Und das ist sogar so, dass also manche von den Sachen, also was Maman zum Beispiel gerade gesagt hat mit den Flüssigkeiten, das weiß ich sogar noch, das ging gar nicht auf 9/11 zurück, sondern das war dieser sogenannte Schulbomber. Das war so ein Typ, der irgendwie ja, sich da selber in Flammen setzen wollte in Er hatte einem. Schnürsenkel, glaube ich, aus Plastiksprengstoff gemacht, ne? Ganz schön aufwendig. Nee, irgendwas Flüssiges Weißt du hatte ja der nicht? dabei, was er anzünden wollte. Okay. Und Irgendwas im deswegen. Ja, Absatz okay. oder so. Irgendeine Ja. Flüssigkeit in seinem Fuß. Deswegen Schuhbomber. Ja, deswegen Schuhbomber und deswegen halt diese Beschränkung von den Nicht Flüssigkeiten. verwechseln mit Schuhmacher. Da läuft ja jetzt diese Doku auf Netflix. Okay, ist das so? Gut, das Sicherheitstheater am Flughafen ist ja eine Sache. Aber ich finde halt die ganzen gesellschaftlichen Prozesse, die da ausgelöst wurden. Und ich denken wir an den Afghanistan-Krieg, ne? Auch so eine Sache, die auch was mit 9/11 zu tun hatte. Weil ja gesagt wurde, hier, der Osama, der sitzt in Tora Bora, da müssen wir jetzt bombardieren. Ja, und es kam einfach viel zusammen. Aber ich möchte noch mal den Punkt machen. Das Frustrierendste für mich an dieser ganzen Sache ist die, dass die ganzen Aktivisten, die früher eine gute Arbeit gemacht haben, jetzt ihre Zeit mit anderen Themen verschwenden. Ich weiß nicht, wie ich es anders Genau. sagen kann. Ich Ja, meine, jeder kann ja einen absolut. Aktivismus machen, wofür er will, aber ich finde das wirklich traurig. Die Ja? Piratisierung der Aktivismus-Szene. Ja, die Ja, Piratenpartei ist ja das ist ein eine Symptom Folge auch dieser nochmal. ganzen gesellschaftlichen Umwälzung gewesen. Sonst wäre die ja Ja. nicht entstanden. Das Internet und diese ganze Anti-Überwachungsbewegung. Ja. Was ich halt noch als ganz, ganz zentralen Pfeiler der Sache sehe, ist halt die Corona-Politik. Weil die hat das Ganze nochmal verstärkt. Meiner Meinung Ja, nach. das war Also auf wenn jeden ich die Fall. Rhetorik der radikalen Impfbefürworter momentan höre, Hier von den Maßnahmen her war das ähnlich drastisch sozusagen, ne? Was sie jetzt heute an Maßnahmen machen, was sie damals an Maßnahmen gemacht haben. Lockdowns sind natürlich andere Maßnahmen, schon klar. Aber so mit Gesetzen und so weiter hat man ja auch einiges gemacht. ja, aber auch, dass man halt Leute unter Generalverdacht stellt, so wie die Ja, Muslime in genau. Amerika und wie du gesagt hast, dass man dann sagt, irgendwie melden Sie Verdächtige und sowas. Das sind alles so Sachen, die führen halt am Ende nur in eine Ja, die Richtung. Leute sind auch so Mit der linken durchgedreht, Hand ne? wird gesagt, seid vorsichtig, vertraut die nicht, das könnte ein Terrorist sein. Mit der anderen Hand wird gesagt, oh, du darfst aber keine bösen Vorurteile haben. Und Ja, das ist mit ja. dem dritten Arm kriegen die Leute, vor denen die geflohen sind, dann noch 100 Millionen in den Arsch gesteckt. Ich dachte, Pimmelgate sind wir schon durch gewesen. Aber gut. Ja, Ja, genau. also noch, hier, ich habe ja das Glück gehabt, ich war selber noch persönlich auf dem World Trade Center drauf, wo es noch gestanden hat. Meiner persönlichen Meinung nach bester Ort von New York gewesen. Sehr schade drum. So, ein alter Bekannter von uns, Peter Bogosian, uns und den Zuhörern der Weltraumaffen bekannt aus diesem Hoax, Grievance Studies Hoax, Jo. also wo er zusammen mit der Helen Pluckrose und noch jemandem, James Lindsay. James Lindsay, genau, haben die Jungs und Mädels praktisch schwachsinnige, genderlastige wissenschaftliche Veröffentlichungen geschrieben und geguckt, wie weit kriegen wir die praktisch durch diesen Wissenschaftszirkus getrieben? Wird das veröffentlicht? Wird das angenommen? Sprechen die Leute darüber? Unter anderem halt der konzeptuelle Penis, vom Penis als Machtinstrument oder auch diese Geschichte mit den Leuten. wo man gesagt hat, ja, wenn man in Hundeparks geht, dann die unangeleinten männlichen Hunde fallen über die weiblichen Hunde her. Also ist besser, wenn man die anleint. Sollten wir daraus vielleicht auch lernen, dass man Männer besser anleinen sollte, könnte das vielleicht auch für die Gesellschaft besser sein. Und solche Sachen sind dann halt auch veröffentlicht und besprochen worden, bis der Hoax dann aufgelöst worden ist. Und der hat jetzt halt an der Portland State Universität bisher als Professor für Philosophie gearbeitet und legt diese Geschichte jetzt nieder, diesen Job. Und ja, also er hat gesagt, er hat da gegen viele Dinge gekämpft, also von Flat Earthern bis zu radikalen Christen oder fundamentalistischen Christen oder Klimaskeptikern und Leuten von Occupy Wall Street. Er hat mit allen kämpferisch diskutiert und er ist stolz auf seine Arbeit. Und er sagt halt, ich habe nie daran geglaubt und ich tue es auch jetzt nicht, dass der Zweck meiner Ausführungen war, meine Studenten zu einem entsprechenden Gedanken zu führen oder zu einem Abschluss eines Gedankens zu führen, sondern ich habe versucht, halt die nötigen Umstände für rigoroses Denken herzustellen, habe versucht, meinen Schülern die Werkzeuge an die Hand zu geben, um die eigenen Schlüsse zu ziehen. Und darum bin ich Lehrer geworden und deshalb liebe ich den Beruf des Lehrers. Aber Stein für Stein, sagt er, also another brick in the wall, hat die Universität für mich das unmöglich gemacht. Sie hat sich von einer Bastion der freien Wissenschaft in eine Fabrik für Social Justice verwandelt, in der nur noch Rasse, Gender, Opferstatus hineinkommen und wo die einzigen Sachen, die hinauskommen, halt diese Grievance and Division, also Spaltung und Gejammer sind. Ja. Und er sagt, die Ja. Studenten an der Portland State den Studenten an der Portland State wird nicht beigebracht zu denken. Sie werden dazu gebracht, halt die moralische Sicherheit ihrer ideologischen Lehrer nachzuplappern. Und halt die Fakultät und die Verwaltung haben Abschied davon genommen, dass die Universität ein Ort ist, an dem nach der Wahrheit gesucht wird. Und stattdessen angefangen, abweichende Meinungen und Ideen zu verfolgen. Und in dem Klima ist es dem Herrn Bogosian halt einfach nicht mehr möglich, seinen Auftrag auszuführen. Ich sag Hut ab. Also ich glaube, so eine Philosophieprofessorstelle ist nichts Schlechtes, sage ich jetzt mal, so rein von den Lebensumständen. Ich hoffe, dass er schon irgendwie was Entsprechendes in der Hinterhand hat, aber ich denke mal schon, der ist ja nicht blöd. Ja, ich wünsche ihm alles Gute. Ich meine, die Sachen, die sie da gemacht haben, die waren ja dann praktisch bis zur Aufdeckung Wissenschaften, ne? Im Endeffekt, ja. Und wenn der jetzt weg ist da von der Portland Uni, dann ist alles, was er da vorher kritisiert hat und so weiter, wieder Wissenschaft, ne? Nur mal so nebenbei gesagt. Nee. Gut, gerade bei den humanistischen Disziplinen, wo ja Philosophie auch eine dabei ist, ist es ja im Endeffekt so, dass gerade da die Toleranz immer sehr hoch war und deswegen ja gerade diese ganzen sozialkritischen Strömungen, die ja am Rand waren, überhaupt erst Raum fassen konnten, weil sie toleriert wurden. Aber wie es halt so ist mit autoritären Ideologien, sobald sie in der Überzahl sind, ist die Toleranz nicht mehr da. Ja. Schade um den Herrn Bogosian. Aber er hat, glaube ich, aus der Position heraus sehr viel Aufmerksamkeit aufs Thema gemacht und gelenkt international gesehen mit den Grievance Studies und den anderen Sachen. Aber was soll er, ne? Die werden ihm das Leben auch zur Hölle gemacht haben. Ne? Der ist ja unkündbar, also feuern können sie nicht, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, wie man einem das Arbeitsleben zur Hölle machen kann. Tja, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, Portland, ne, vor Unbestraft. allen Dingen. Also, ich meine, das Ding ist ja sowieso eigentlich verloren. Ja, und die Leute kommen nicht nur ungestraft davon, sondern die werden auch gefeiert dafür. Ja, apropos gefeiert werden. Ungestraft hoffentlich nicht, aber gefeiert werden auf jeden Fall. 180 Seiten Anklage, so brutal soll Schlägertruppe um Lina E. ihre Gegner gejagt haben. Lina E., Linksextremistin, ist auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis losgegangen mit einer Gruppe und planvoll, professionell, gnadenlos, sind hier so Zitate aus diesem Artikel Lass mich von raten, in Focus. Berlin. Nee, aber in Berlin? Ostdeutschland, Okay. glaube ich. Naja, okay. Ja, und schwere Körperverletzungen in mehreren Fällen und in dem Gerichtssaal Parolen, Jubel und Demonstrationen mit irgendwelchen Aussagen wie Antifaschismus nicht kriminalisieren, fand ich ganz tolle Blüte. Ja, Aber finde ich auch Rechtsextremismus großartig. Also da habe ich echt gedacht, ausradieren oder jetzt ist wirklich, wenn die schon zu blöd sind, Antifaschismus von körperlicher Gewalt zu trennen, was sagt das über deren Ideologie aus? Heißt das, dass es ein die ganz sehen sich im Recht. selbstverständlicher Tank Ja. ist? Ja, heißt das, aber im Endeffekt heißt das, es ist ein ganz selbstverständlicher Bestandteil unserer Ideologie, dass wir Leute halb totschlagen. Ja, die sehen sich im Recht, weil ja das Aber mit Schweinesystem kümmert sich welchem um nicht. Recht? Mit welchem Recht? Also Antifaschismus. diese Jetzt Leute, muss doch der nächste Hitler aber muss doch das sind verhindert nicht mal, die mögen werden. zwar faschistische Ansichten haben, diese Leute, aber die sind in keiner Position, um Macht auszuüben. Es geht doch sonst immer, ja, aber Rassismus kann nur Power und Prejudice sein. Ja, aber richtiger Faschismus kann halt auch nur Power und Ideologie sein. Ja, Und aber überleg sonst doch kannst du so mal. lange Nazi sein, wie du Wie willst. kannst du sagen, die haben Und keine Macht? Überleg doch mal, es gibt Computerspieler und also irgendwas wird ja dran sein. ja, aber ich kann doch trotzdem nicht hingehen. Wenn du hier nochmal raufscrollst, da waren die Original, da waren auch ne, waren ein Abschnitt über die Verletzungen und das sind Sachen, wo ich mir denke, nee, irgendwo muss ja dann auch mal Schluss sein. Ja? Also, nee, noch ein Stück drüber, noch ein Stück drüber hier, Hier noch ein was, Stück ja. drüber, ja, Hier noch was. eins drüber. Hier was. Ja, aber drüber ist auch noch. Drüber sind die Verletzungen. Hier steht nur, wie sie die behandelt haben und Dingens. Hier bei zwei Geschädigten seien die Verletzungen potenziell lebensbedrohlich gewesen, so die Bundesanwaltschaft. Laut Rechtsmedizinern hätte der Angriff auf eines der Opfer Schädel- und Organeinblutungen, Gefäßzerreißungen wie Lungen sowie Lungenverletzungen hervorrufen können. Auf Deutsch, der Mann hat nur mit viel Glück überlebt. Anderen Leuten hier Jochbein und Knochen ums rechte Auge mit Metallplatten fixiert. Heide Zwischenzeitlich drohte eine Witzka. Netzhautablösung. Das ist Also richtig auf nicht, den Kopf immer, ne? das Haut die Glatze ein ist, bisschen platzen so. ja, das ist nicht jemanden Ätzend. angreifen und verprügeln, sondern das war hier mit Waffen, also nicht mit Schusswaffen, aber mit Schlagwaffen auf Leute losgehen, die man vorher ausspioniert hat, sich ihren Tagesablauf eingeprägt hat, damit man die möglichst Wow. alleine abpassen kann mit einer großen Überzahl. Also Planung ist ein Mord, ne? Das ist eigentlich ja. Und deswegen finde ich das auch völlig irre, dass hier was von Antifaschismus kriminalisieren geredet wird. Wenn wir anfangen, sowas zu dulden, dass Menschen halt totgeschlagen werden mit Waffen, nur weil die Leute angeblich fürs große Gute kämpfen, dann gnade uns, wer auch immer, an wen auch immer ihr glaubt. Ja, also Bundesanwaltschaft heißt natürlich auch, dass es halt auch als staatsgefährdende Straftat halt auch angesehen wird, ne? Also das ist jetzt, hängt jetzt schon hoch, das haben sie halt auch Ja, aber das wird kritisiert. ja auch von überall kritisiert, Ja, dass das eben, ja. angeblich ja gar nicht so ist und überhaupt sowieso. Ja, und das ist, ja, es müssen alles, also, ja, keine Ahnung, sonst höre ich ja Was immer, das sind. unterscheidet diese Arschlöcher vom NSU? Ja. Nichts, außer dass die Leute nicht gestorben sind. Ja, ich meine, Nichts. gut, die Leute würden dann halt natürlich sagen, ja, der NSU hat irgendwelche Türken umgebracht und die haben ja nur irgendwelche Nazis. Das würden sie wahrscheinlich sagen, was der Unterschied ist. Artikel 1 und so, ne? Ja, ist wahr, aber ich meine, das würden sie halt sagen, ne? Also. Ja, aber das ist völlig irrelevant, weil wir halt eben ein Gewaltmonopol des Staates haben. Ja, das Staat Und ist ja nicht ein Gewaltmonopol faschistisch. der Linken. Der Ja, Staat hat ihn doch dann alle sollte der gedeckt, würde ich doch faschistische meinen. Staat den Linken vielleicht auch mal die Kante zeigen, wenn das denn so wäre. Wenn wir einen faschistischen Staat hätten, würden solche Leute nicht, das würde nicht verhandelt, die würden nach Gitmo geflogen. Solchen Punkt. Leuten reicht das unter Umständen, wenn der Staat kapitalistisch ist, dann ist er auch Das faschistisch. auch, Ja, ja. Das ist auch eine alles. Der gute. Staat fördert Familien, es ist die Keimzelle des Faschismus, ergo Ja, ist der Staat genau. faschistisch, ist ja So, klar. Aber braucht hier, es. Frauen in Führungspositionen. Ja, genau, Frauen in Frauen in Führungspositionen. Führerpositionen. Ja, schon eher. Ja, das ist auch eine gute Weiterleitung mit dem Antikapitalismus. Das hier ist eine Demonstration, die ich gestern in Hannover erlebt habe. Und eigentlich hatte ich diesen Beitrag hier vom NDR nur rausgesucht, weil ich irgendwas haben wollte, um es einzublenden, während ich erzähle, was ich da gesehen habe und gehört habe. Aber nachdem ich mir dieses Video angeguckt habe, muss ich euch dieses Video einfach nochmal vorspielen, bevor ich darüber rede. Wohnen ist Menschenrecht, heißt es auf einer Demonstration heute in Hannover. Aufgerufen hatte die Initiative Armut stinkt, in der sich Sozialarbeitende und Wohnungslose zusammengetan haben. In einer Umfrage der Stadt unter 300 Betroffenen haben über 70% der Befragten angegeben, eine Wohnung zu wollen. Bald kommt der Winter und jedes Jahr sterben Hunderte von Menschen auf der Straße aufgrund der Kälte. Und wir wollen für die Wohnungspolitik, wir kritisieren die Wohnungspolitik vor allem gegenüber den wohnungslosen Menschen. Ich finde es einfach super lächerlich, dass irgendwie man in so einer Stadt wohnt mit 500.000 Menschen ungefähr und dann siehst du einfach Leute, die keine Wohnung haben und wo die einfach irgendwie draußen schlafen müssen, die dann auch sterben, die in der Kälte sein müssen und ja, ich kann das einfach nicht verstehen. Vielerorts seien Notunterkünfte keine Übergangslösung mehr, sondern ein Dauerzustand für Ich möchte das Betroffene. kurz Die einordnen. Forderung, eins. Ich möchte dich bitten, das erstmal bleiben zu lassen, weil ich das nämlich danach auch nochmal einordnen Es geht werde. mir um jetzt einfach um eine ganz klare Korrektur von dem, was die Frau eben gesagt hat. Nee, können wir da Hu bitte bis zum Ende. hunderte, hunderte erfrorene Obdachlose. Können wir da bitte bis zum Ende warten, weil. Wenn du das so möchtest. Möchte ich bitte, ja. Das ist so nett. Einzelzimmer mit eigenem Bad für Menschen ohne Wohnung. Doch so groß zu träumen wagen nicht alle. Für Adrian Traube geht es um die kleinen Dinge. Wie mehr Nudeln in der Suppe oder einen Spind für seine Sachen. Weil das ist für mich sehr wichtig, ehrlich gesagt. Nicht nur für mich, für viele andere auch. Weil das ist dann zumindest ein sicherer Platz, wo man seine Sachen hinpacken kann und sie nicht wegkommen. Man kann nicht jede Woche irgendwie neue Klamotten kaufen. Axel Fleischhauer ist Sozialarbeiter und Initiator der Demonstration. Er führt uns zum Raschplatz direkt hinter dem Hauptbahnhof. Hier treffen sich Suchtkranke und wohnungslose Menschen. Für viele ein unangenehmer Ort. Aber es ist halt die Frage, wo können die Menschen hin? Sie werden an vielen Orten vertrieben in der Stadt, und suchen sich dann eben Rückzugsorte. Und hier ist eben der prominenteste. Die eigene Wohnung ist der erste Schritt, dem weitere folgen können, wie etwa eine Suchttherapie. Wenn Fleischhauer hier unterwegs ist, trifft er immer wieder Menschen, die er von der Straße geholt hat. Da ruft der Axel mich an und sagt: Anni, wir haben eine Wohnung für dich. Jo. Dann habe ich sie ja bekommen. Die Zahl der Menschen, die trotz Arbeit auf der Straße leben, hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Und gerade in Ballungszentren wie der Region Hannover steigen die Mieten, bezahlbarer Wohnraum schwindet. So schützt auch ein Job nicht mehr vor einem Leben auf der Straße. So, dann kannst du meinetwegen jetzt als erstes und dann komme ich. Also die Tante hat gesagt, einfach hunderte erfrorene Obdachlose pro Jahr, hat sie gesagt. Ich habe hier die Zahlen vor mir von 2009 bis 2021. Im Winter 2020, 21, 23 Tote. Im Winter 2018, 19, 12 Tote. Im Winter 2014, 15, 7 Tote. Im Winter 2012, 13, 5 Tote. Im Winter 2010, 2011, 4 Tote. Und im Winter 2009, 2010, 16 Tote zusammen, nicht mal 100 in 10 Jahren. Jeder einzelne von denen ist zu viel, vollkommen klar. Aber wenn du halt schon mit Sachen anfängst, wo gleich eine Lüge drin ist, dann brauchst du einfach auch eigentlich, dann schädigst du dein Ziel, wenn du so dramatisierst. Das ist einfach nicht sauber. Und es klang für mich zu viel und ich kann es mit einer Google-Suche. Das waren jetzt gerade Zahlen von Hannover, ja. Nee, Deutschland. Deutschland, okay. Deutschland, Natürlich in Hannover, das ist natürlich krass. Deutschland. Okay. Hunderte. Ja, Hunderte, also, jedes Jahr. genau, ich kann es. Hunderte, Okay, Chris. ja, ist gut. Die Leute Jetzt, leiden. Du musst die Regler ja, endlich auf 11 genau. Und drehen. jetzt komme ich nämlich. Und ich kann dazu sagen, also, es ist in Hannover schon seit Jahren so, dass im Winter, wenn es kalt wird, diese ganzen U-Bahn-Stationen bei uns in Hannover geöffnet werden für die Leute. Mit anderen Worten, die können sich da irgendwo in die Ecke packen Das ist ja nett. Das machen sie uns noch nicht. und sich da vor der Kälte schützen. Zusätzlich gibt es noch Kirchen und allen möglichen anderen Kram. Ja, also es ist nicht so, dass die da alle, ja, dass sie auf der Straße schlafen müssen im Winter. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach eine Frechheit, das so zu behaupten. Und also mir ist diese Demonstration da nicht begegnet, da wo die da jetzt gerade sind, sondern mir ist diese Demonstration nämlich begegnet mitten in der Innenstadt. Und da haben sie nämlich den Wahlkampfstand von der FDP, heute waren ja die Kommunalwahlen in Hannover, haben sie da quasi umzingelt und da ihre Kundgebung abgehalten. Und ihre linksextremen Parolen da gegrölt, die aus irgendwelchen Gründen in diesem kleinen Einspieler hier überhaupt gar nicht vorkommen. Weil die Lösung dieser Leute ist natürlich Kapitalismus abschaffen, enteignen. Auf der einen Banner haben wir ja eben schon irgendwas gelesen von wegen, wie war das da, keine Rendite und so weiter und so fort. Weil das ist nämlich das, worauf es hinausläuft bei diesen Leuten. Na? Irgendwelche Leute erfrieren angeblich Hunderte jedes Jahr und das ist ja schlimm und Wir haben nur ein Recht auf in Wohnen. deren Das ist Birne haben gut. die sich das nämlich so vorgestellt jetzt, dass das ja die Schuld ist von diesen raffgierigen Leuten, ne? Die sind ja schuld daran und hier der Herr, den wir eben gesehen haben, ist hier mit einer Dose Bier, ne? Der Herr, ne? Das sind alles so diese Problemchen da und ja, also unglaublich. Ich finde es wirklich, es ist unglaublich Ich und konnte mir mit 16 auch nicht vorstellen, dass die Leute wirklich irgendwie ja, sich nicht um eine Wohnung kümmern oder so. ja, darum geht es ja noch Aber. nicht mal. Es geht einfach nur darum, das, was ihnen hier einfällt, als, ja, die hatten da ihren komischen Wagen von den Falken hier, Ja, es von wird ja dieser auch so eine linken Wohnungsproblematik Jugendorganisation. Die behauptet. Du hast haben gar nichts. ihre Songs da von Tonsteine Scherben abgespielt und da ihre linke Folklore zelebriert. Und davon ist in diesem scheiß Beitrag hier einfach nichts zu hören. Da ist einfach nichts von zu hören. Und da hatten sie da so eine Rednerin, die irgendwas von Flinta-Personen gesagt hat, die da extra, also diesen ganz progressiven Müll haben sie natürlich alle auch mit drin. Obwohl es natürlich vollkommen klar ist, dass die absolute Mehrheit von den Leuten, die das betrifft, halt eben Männer sind. Aber das ist natürlich den Leuten auch wieder scheißegal, sondern da haben sie ihren Krempel dann auch wieder damit drin. Du weißt nicht, wie die Person mit der Bierdose sich identifiziert, Chris. Ja. Ja, also dieser linksextreme Müll halt wirklich, ne? Was sie sich halt denken. Wir haben da auch gleich noch jede Menge Quellen zu, könnt ihr euch schon mal drauf freuen mit China und diesen ganzen Geschichten, wo dieses System da herrscht, was sie meinen. Und in diesem System ohne Kapitalismus und so ein Kram, das ist nämlich nicht so, dass da dann endlich mal auf die Leute geguckt wird und wie schlecht es denen geht, sondern da ist es nämlich so, dass das überhaupt alles vertuscht wird. Dass sie sich das da sich überlegen, wer die ganzen Staatsfeinde sind und die alle in Lager packen. Und da Zwangsarbeit dann leisten können und so Bullshit da. Und hier in diesem furchtbaren System, was ihr so furchtbar findet, da machen sich ja die Leute Gedanken, da stellen die Leute ja ein, irgendwelche Sozialarbeiter von dem Geld, von der Allgemeinheit. Die Sozialreferentin von der Stadt Hannover ist eine FDP-Frau. Und da umzingeln die da einen FDP-Stand und ziehen Ja, ihre Chris, weil sie Enteignungsscheiße von da der. ab und labern, was von Politik muss sich ändern und hunderte von Leuten erfrieren, was für komplett gelogen ist. Also Deswegen ich. erfrieren ja Hunderte von Leuten in Hannover jedes Jahr, Ja, weil wegen die der FDP FDP, ja. nichts tut. Ja, die reiben sich Wegen die Christian Hände. Lindner, der verbreitet dann noch soziale Kälte. Weißt du, der geht im Winter Ja. hin und verbreitet wissentlich soziale Ja, Kälte. das merke ich immer Was willst wieder, du wie noch für sozial kalt die Beweise? Leute da sind. Ja. Ich bin auch so ein sozial kalter da. Ja, und das hier ist der entsprechende Auszug aus dem Kommunalwahlprogramm von der FDP Hannover hier mit Wohnungslosigkeit. Und ja, Suchtprävention, Prävention, häusliche Gewalt, bla bla bla und so weiter und so fort, alles was machen. Hier steht nichts drin von wegen ignorieren und Hauptsache die Kasse klingelt oder irgend so ein Scheiß. Also das Einzige, was ich hier dran aussetzen kann, ist, dass Ihnen hier halt wieder einfällt, Frauen, ne? Frauen, Frauen, Boah. Frauen, Frauen, Frauen. Das ist das Einzige, was ich daran aussetzen kann. Ihre Aber Situation ist oft noch ja, prekärer ich als die der weiß. Männer. Wie soll denn das gehen, wenn du auf der Ich Straße weiß. gelandet? Ich Ich bin weiß, nicht so prekär wie Ideologie, du. Ich habe noch eine Flasche Lambrusco. Oder was? ja. ich weiß. Alter, Ist mir klar, ja. FDP. Ja, aber Warum soll das ich ist. dich denn wählen, FDP? Ja, das macht die ganze Scheiße natürlich gleich nochmal 30-fach ironischer, weil sie ja da auch von ihren Flint-A-Personen angefangen haben. Und eine von denen, die da übrigens stand von der FDP, ist die eine, die diesen Arbeitskreis liberaler Feminismus gegründet hat. Die stand da auch mit dabei und hatte Angst vor den Heinis, die was von hier teilweise vermummten Personen, die da rumstanden und was von wir enteignen euch alle gebrüllt haben. Und drei Was ist ein Flinter? Polizeiautos. Sind Ja, das es ist doch Flinter? das Flinter, ist das neueste Ding irgendwie. Das ist so ein Flinter ist. LGBT-Ding, irgendwas mit. Ich weiß nicht mehr, aber Flinter halt. Das ist vor allem damit die Männer nicht mehr so drin vorkommen. Das ist Ja. dann irgendwie Female, Lesbian, Intersex, Trans, glaube Ach ich. so. Das ist dann, Weil weißt du, LGBT ist ja viel Schwule zu. sind ja praktisch die Weißen der Ja. Homosexuellen, weißt du, oder der LGBT, deswegen muss man da Hegemoniale jetzt. Männlichkeit, genau, ja. Das ist sehr schlimm. Heute hat Ja, jemand aber gepostet. hier Drecksarbeit NDR, Gemeinwohl, Bullshit. Komplette, also ich war wirklich fassungslos. Ich habe das echt nur rausgesucht, weil ich irgendwas zum Zeigen haben wollte, während ich darüber erzähle. Aber dieser Beitrag, also, das ist so unterste Kanone, hallo Niedersachsen, also. Hallo Niedersachsen, ja. Hallo Schon Schwester. krass, ne? Ja, Ich und meine, jetzt es sind wir hier bestätigt zwar, bei. dass die jungen Leute hauptsächlich irgendwie so links sind oder so, aber ja, dann entschuldigt das ja irgendwie auch nicht, ne? Und So. jetzt sind wir hier bei China. Und jetzt sind wir hier bei dem, wo die Reise hingeht, wenn ihr eure feuchten Träume in die Realität umgesetzt bekommt. Jo. Ja, die Chinesen machen noch mal eine kleine Kulturrevolution à la Xi, ne? Das mit den Videospielen war erst der Anfang. Ja, und die haben auch so diese geradeaus, diese, wie soll man sagen, diese einfache Denke, dass wenn ich den Leuten das sage, dann machen sie das auch so und so oder so. Dass sie auch mal irgendwie trotzig sein können, das anders machen, kreativ sein können oder so. Das haben die alles nicht am Zettel, habe ich den Eindruck, ne? Das ist mir da aufgefallen bei diesem Text. Ja, also ich fand den hier faszinierend, den Text. Also erstmal geht es hier um den Jack Ma, das auf den losgehen und auf alle möglichen Genau. Tech-Startups, weil die ja nur westliche Werte propagieren. Überhaupt scheinen die alles Mögliche kaputt zu machen, was Spaß macht irgendwie so. Ja, Genauso eben, ja. wie die Film- und Fernseh- und Musikstars, die ja auch nur irgendwie westliche Musik produzieren, Genau, die Stars weniger sind die auch alle. Influencer anhimmeln und so. Was ein Quatsch, ne? Lass die Leute doch machen, was sie wollen, ne? Ja. Indem die Staatsmedien Videospiele als spirituelles Opium bezeichneten, jawohl. Und Ja, und dann Bücher sind das so, kommen da so und Vorschriften Filme raus. und Musik, alles schreckliches Danach folgen spirituelles konkrete Opium. Maßnahmen. Ja, das ist ja auch so was, das wir immer gerne hören von den Linken. Endlich mal konkrete Maßnahmen, um die Welt Ja, besser zu genau. machen. Ja. Da muss man die Bösen dann auch, die Schlechten auch raus. Patriotismus statt deformiertem Geschmack. Die Partei scheint entschlossen gegen aus Pekinger Sicht unerwünschte Begleiterscheinungen von Konsum, Wohlstand und Kapitalismus vorzugehen. Dabei geraten auch die Unterhaltungsbranche und der in Anführungsstrichen Star-Kult ins Fadenkreuz. Medien wurden angewiesen, inkorrekte politische Positionen. Inkorrekte politische Positionen. Da habt ihr nämlich eure politische Korrektheit. Da kommt diese Scheiße nämlich her. Von der Ja, Partei. Young Burma Ping. Young Burma Ping, der berühmte Moderator aus dem ZDF. Patriotische Atmosphäre. Also Sozialisten, die dann auch noch national denken, ja? Soll ich mal Ja. lachen? Ja, es geht darum, China muss Stärke zeigen und der Westen verweichlicht China, ja? Deswegen dürfen beispielsweise auch feminin aussehende Schauspieler nicht mehr im Fernsehen gezeigt werden. Eine verweichlichte Ästhetik in den Programmen und die Darstellung weibischer Männer sollten beendet, Unterhaltung mit vulgären Influencern und das zur Schaustellen von Reichtum abgelehnt werden. Aber die sind doch nur mal klein und schmächtig. Willkommen in der Utopie von Rechts- und Linksradikalen gleichzeitig. Ja. Ja, das ist ja, weil das ist ja im Endeffekt genau das, was zum Beispiel halt Gamergate oder wem auch immer vorgeworfen wird. Ihr wollt das alles reglementieren und so. Nein! Im Gegenteil, weil am Ende läuft es nämlich auf das hinauf, was wir hier sehen. Und da das Schlagwort vorauseilender Gehorsam, Gehorsam von den Konzernen da auch, ne? Ja, nee, Gehorsam vorauseilend ist der ja nicht, weil die müssen ja jetzt gehorchen, weil sie es angeordnet kriegen. Also, gut, sie haben jetzt schon irgendwelche Listen gelöscht. Allgemeiner Wohlstand ist jetzt das große herausgegebene Ding und das ist wohl ein Zitat von Mao schon direkt allgemeiner Wohlstand und weil ja jetzt so viel Geld da reinfließt in China, ne, weil die sind ja immer nur ein Freihandelsentkommen von der Demokratie halt entfernt, ne? Das muss man ja auch wissen und jetzt regen sie sich halt über die Ungerechtigkeit da auf, dass manche Leute da jetzt halt vorwegschießen und so und da wird dann halt nachreguliert und das ist natürlich ganz wunderbar toll. Sehr gut, dass die chinesischen Oligarchen nicht besser sind als die russischen oder die amerikanischen, wissen wir ja wohl auch, dass die auch über Leichen gehen, dass die auch ausbeuten und mit allgemeiner Wohlstand haben die Engländer noch gute Erfahrungen gemacht, das Versprechen, ne? Commonwealth. Nachhilfe darf nur noch durch Non-Profit-Angebote stattfinden. Der private Bildungssektor. Ja, das ist ein Thema. Das Private ist politisch, ne? Also das hängt, das mit den Nachhilfesachen, das hängt damit zusammen. Ganz viele Ausländer, die nach China gehen, um in China zu arbeiten, die bekommen keine Arbeitserlaubnis in China, außer in ganz bestimmten Branchen. Und eine Branche ist beispielsweise Englischunterricht, Deutschunterricht, Mathematikunterricht, Nachhilfe halt. Das sind sehr, also wenn man nicht für ein ausländisches Unternehmen in China arbeitet, sondern in China selber arbeitet, gibt es nur ein paar Branchen, wo man überhaupt als Ausländer arbeiten darf. Das gibt es in Korea auch. Das zielt hundertprozentig darauf ab, noch mehr Ausländer davon abzuhalten, halt in China Fuß zu fassen. Aber wer geht denn auch freiwillig nach China? Ganz einfach. Also da muss man ja schon Masochist sein. Und ja, aber auf Politik geben und das machen wollen und ich würde es in der derzeitigen Situation auch niemandem empfehlen, es zu tun, aber. Aber die Frage ist gut, ne? Könnte man nicht die ganze Zeit wissen, was er tut. SJW-Kids da mal hinschicken für eine Weile? In einem Land, wo Leute in Stadien Massen erschossen werden. Ja, ich weiß noch nicht, ob das. Ich weiß noch nicht, ob das hilft, weil hier der Lauer von der Piratenpartei ehemals, der hatte ja damals auch mal groß erzählt, dass er zum Studium in China war und gesehen hat, wie schlimm das da ist. Und das war ja auch immer so einer von den Gründen, die er angeführt hat, warum er jetzt in der Piratenpartei ist. Wegen China halt und weil die so schlimm sind. Und das kann ich mir mittlerweile auch nicht mehr vorstellen. Okay. Naja, der Mars behauptet ja auch, warum. Ach so, ja. Also ich meine, ich glaube, das sind alles Legenden. Man sucht sich dann was Schönes aus, was sich auf dem Lebenslauf gut macht. Ja, und hier die Mieten, die Erhöhung der Mieten wird gedeckelt. Also, ne, das ist nämlich das, wo es dann ankommt, ja. Und dann interessiert sich aber keiner für eure Rassismus. Wir sollen mal über die Schuldenaufnahme der Decke und den ganzen Scheiß. Eure Rassismuskritik könnt ihr dann euren Zellennachbarn erzählen, während die Uiguren da alle eingekerkert werden. Genau. Kapitalismus muss weg, alle enteignen. Ja, ist so ein bisschen wie das grüne Parteiprogramm ohne Ökologie, ne? Was die Chinesen machen. Wir folgen der kommunistischen Partei mit ganzem Herzen. Auch wird auf die Sorge von Großvater Xi um das chinesische Volk abgezielt. Oh, Mutti Merkel und Großvater Xi. Ja, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt vergleichen will. Naja. Tja, Mars, aber du musst auch eins im Hinterkopf behalten, ne? Die kommunistische Partei ist voll für Umweltschutz. Ja, die haben mehr Bäume gepflanzt als alle anderen. Die sind zwar alle ein halbes Jahr später wieder gestorben, aber. Ja, das mit den unmännlichen Computerspielen hatten wir jetzt schon. Hier ist nochmal ein Artikel von PC Games dazu. Unmännliche Computerspiele gibt es auch. Großvater Xi, das ist doch auch so eine Schutzbezeichnung. So wie Mutti für die Merkel. Ja, dann wird es auch schwer werden für Pokémon, glaube ich, in China. Weil das nächste Pokémon soll auf Anregung eines jungen Fans angeblich auch endlich non-binäre Pokémon sein. Ja, ist wichtig, ne? Also, wenn ihr schon praktisch verniedlichte Hundekämpfe abhaltet, dann sorgt wenigstens dafür, dass eure verniedlichten Kampfhunde auch non-binär sein können, sonst wird die Welt zugrunde gehen. Nintendo hat gesagt, es ist eine ganz tolle Idee und das ist der Weg in die Zukunft. Und man hat ja schon angefangen, dass man die Avatare in den Spielen wohl jetzt entsprechend bearbeiten kann. Und jetzt folgen auch endlich die Pokémons. Sind denn die Pokémons normalerweise erkennbar als Männchen oder Weibchen? Ich wundere mich jetzt direkt. Weiß ich nicht. Nee, eigentlich, ich habe mich da nie mit, ich habe die Karten früher verkauft, als das neu war, im Fantasy-Laden, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe auch die Spiele nie gespielt. Dann geht's ja noch. Kann ich euch nicht sagen. Pokémon war für uns eher so ein Hasswort. Weil im Fantasy-Laden hast du auf einmal lauter Achtjährige drinstehen, weil du der einzige Laden in der Gegend bist, der Pokémon-Karten hat. Das war nicht so geil. Ja, Pokémon. Es macht von nichts halt. Es macht einfach vor gar nichts. Brilliant Diamond und Shining Pearl. Okay. Das sind die Charaktere, oder was? Ich dachte schon. Nee. Das sind Remakes. Es gab mal ein Pokémon Diamond und ein Pokémon Pearl. So. Und Brilliant Diamond und Shining Pearl sind jetzt Remaster praktisch davon. Ja. Und halt auch ein bisschen Remakes, weil Customization für die Avatare und mehr Inklusivität, ja. Was ja eigentlich auch das Wichtigste ist an einem neuen Computerspiel. Ja, was ich dazu jetzt sagen möchte, ist, so ein Service hier, die kriegt ihr nur bei uns ab 18 Uhr, nicht in diesen dämlichen anderen Podcasts. In keinem davon, genau. Nur hier gibt es Pokémon-Content, ja. Exclusively. Ja, dann drehen ihr irgendwie diese Surfs, irgendwelche linken YouTuber, haben jetzt wohl eine Doku gedreht oder bewerben die, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, angeblich über Gamergate, wo halt eben Nathan Grayson drin auftaucht. Ja, und der Twitteraner schreibt hier, ich bin mir sicher, eine Dokumentation über Gamergate mit Nathan Grayson wird nicht komplett das alles weiß waschen. Und da hat er natürlich recht. Ja, also saugute Idee, also um jemanden zu, also das ist so ein bisschen, als würde man dann halt was über die RAF machen und eine der wichtigsten Quellen dazu wäre halt ein RAF-Terrorist. Und ich meine, gut, ich weiß ja nicht, ob die Doku das einordnen wird, was der Herr Grayson sagt. Garantiert nicht. Bei aber den Leuten, die da sonst noch so mit bei sind, wenn ich das richtig gesehen habe, dieser Three Arrows-Typ und so, ist lauter irgendwelche Linksextremen. Ist ja immer so witzig. Auch bei Twitter und so. Immer, wenn sich da irgendwer über Gamergate beschwert, das sind immer irgendwelche Leute, die ich halt eben aus diesem linken Milieu einordnen würde. Also, da ist nie irgendein Liberaler oder ein Konservativer oder so, der sagt, dass das schlimm war oder so, und es immer noch verfolgt. Irgendwie sind es immer irgendwelche Linksextremen, aber ja, wie war es mit den getroffenen Hunden und so? Ja, dieses hier ist einfach ganz witzig, das ist hier, wer ist das von der AfD? Der Schrupalla? Ist das der Schrupalla gewesen? Kannst ja, der neue Chef oder was, ne? Parteivorsitzende. Schrupalla, ja. Tino, meine ich doch. Dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht. Mein Lieblingsgedicht ist... Schiller die Glocke. Das muss ich jetzt mal überlegen. Fällt mir jetzt gar keins ein. Ja. Nicht? Nein. Dass wieder mehr... Das hallo, ist wirklich... muss man sofort sagen, Schillers die Glocke. Hallo, muss doch Schillers die Glocke. Kommen. Oder man fängt an mit zu Dionys, dem Tyrannen, schlicht Damon, den Dolch im Gewande oder irgendwas. Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, wenn man das Thema schon auftischt. Ich meine, das muss doch klar sein, dass die Nachfrage kommen kann. Ich meine, man könnte selbst mit so guter deutscher Lyrik kommen wie You're My Heart, You're My Soul. Technisch gesehen ist es deutsch. Deutsche Lieder, ja. Wieder mehr deutsche Lieder lernen, ja. Ich glaube auch, ja. Ja, und kommen wir nun zu Herrn Maaßen. Laut Herrn Meißner vom Tagesspiegel, Maaßen sieht in Tagesschau, Tagesthemen und ZDF heute Propagandamedien. Er pflegt das Lügenpresse-Narrativ und kaum anders als Pegida und die AfD. Warum lassen Armin Laschet und seine CDU diese Rechtsaußen der Partei weiter so gewähren? Dann hören wir mal, was der gute Herr Maaßen hier sagt im Ausschnitt, den sich der Herr Maaßen gewählt hat. Nun, ich bin grundsätzlich jemand, der für öffentlich-rechtliche Medien ist, weil in der Demokratie muss man Medien eigentlich haben, auf die man sich verlassen kann, ja, wo die Menschen eine ausgewogene Berichterstattung haben und in aller Breite. Die jetzt im öffentlich-rechtlichen Medien kommen diesem Auftrag in keiner Weise nach. Und ich glaube, es ist auch unbestritten, dass der überwiegende Teil der Journalisten der öffentlich-rechtlichen Medien links und grün ist. Über 90% der Volontäre der ARD bezeichnen sich als Anhänger von Grün, von links und von der SPD. SPD noch an dritter Stelle. Und das bedeutet, dass wir ein zentrales Medienproblem haben. Wir haben linke Journalisten und grüne Journalisten, die ihren Auftrag nicht mehr ansehen, ausgewogen zu berichten, sondern Propaganda zu verbreiten und zu agitieren. Und solange wir diese Medien haben, haben wir letztendlich auch ein Problem, ich sage mal mit Wahlen, weil viele Menschen immer noch diesen Medien, diesen Tagesthemen, Tagesschau und heute vertrauen und es immer noch nicht begriffen haben, dass das weniger Berichterstattung als Propaganda ist. Ja, da wird er wieder ganz viele Leute haben, die ihm dann jetzt halt Verschwörungstheorien. Ja, ist ein bisschen übers Knie gebrochen, ne? Also. Er hätte den letzten Satz weglassen sollen. Ich meine, wir alle sind der Meinung, dass da ein bisschen Wahrheit drin steckt in dem letzten Satz, aber es ist trotzdem für die Öffentlichkeit halt wieder so ein Ding, woraus sie einen Strick drehen werden. Ja, und ich finde es auch so lustig, weil er zum Anfang, sicher. Also wo ich auf jeden Fall dran auszusetzen hätte, war der Anfang. Also das ist ja eigentlich genau das, was sie ja die ganze Zeit behaupten, dass sie ja die Demokratie retten und so, ne, mit ihrem Kram. Und da gibt er ja sogar noch, dem gibt er ja sogar noch Recht und sagt dann halt eben, dass sie das aber halt nicht tun. Und insofern, ja, also, aber ich meine, die können sich das ja so zusammenschneiden, wie sie wollen. Insofern finde ich das halt schon lustig, dass sie das dann halt drin gelassen haben, aber trotzdem meinen, das wäre halt irgendwie alles Pfui und so. Weil was das ja jetzt nicht ist, ist, dass er hier irgendwie sagt, so, ja, die kritisieren mich und deswegen mag ich die nicht oder so. Und diese Sache mit den Volontären, ja, da kann man halt noch anmerken, dass da ja die Response jetzt nicht so groß war bei dieser Anfrage wegen den Volontären. Also die haben ja da nicht viele Leute befragt, da waren irgendwie 50 Leute oder so, die darauf geantwortet haben. Also es war jetzt nicht wirklich viel, aber ja, also ich meine, das Programm spricht ja auch Bände. Also das, was wir gerade vom NDR hier gesehen haben, ist eine absolute Frechheit. Also Journalismus hat das aus meiner Sicht auch nicht viel zu tun. Wenn man das einfach so, und die sehen sich ja auch, ja, ne, Stichwort einordnen und so. Also, wenn ich da eine Trudler stehen habe, die meint, jedes Jahr sterben hunderte von Leute, und da bin ich dann, ja, das lasse ich dann einfach so stehen und zeigt das ja, alles das so, eben auch, ne? dass das ja dann nur die fröhlichen Leute sind, die wollen, dass die Menschen nicht leiden und nicht erfrieren müssen oder so. Mit ihrem linksextremen Krempel, wo ich überhaupt nicht darauf hinweise. Und das war wirklich eklatant. Also, das können die unmöglich verpasst haben. Die Parolen da. Ja, dann sagen sie, sie würden sich aufs Wesentliche konzentrieren oder so, ne? Jetzt immer noch die Ausrede. Und apropos Journalisten, Linke und so. Hier ist Mario Sixtus, der schreibt: Bevor ihr Piraten wollt, Klimaliste, Humanisten oder eine andere Kleinpartei wählt, wählt besser die Linke. Und dann ist hier die Frau Schramm, ehemals Piratenpartei, mit Scholz quälen, Linke wählen. Yay, das ist politischer Inhalt. Gebildet, ja. Die war ja auch mal bei den Julis übrigens, ne? Nur noch mal zur Erinnerung. Ach was. Ja. Wo war die nicht? Nö, die war bei vielen Sachen nicht. Die war nur bei den Julis, dann war sie Bundesvorsitzende, also stellvertretende oder unter so. Unter anderem Namen war die auch schon in der CDU. Ich bin jetzt bei der Piratenpartei und jetzt halt bei den Linken. Ne? Also so viel Station hat die auch wieder nicht. Scholz quälen, Linke wählen. Ist ja auch so, nein, ich wähle doch nicht eine Partei, nur um anderen Leuten auf den Sack zu gehen. Und währenddessen in der wirklichen Welt. Jetzt übertreibst du aber. Endlich mal ein Politiker. Hier haben wir Franz Josef Strauß aus dem Jahr 1987 angeblich. Dann bleibt ein anderes Thema. Und das möchte ich mit allem Nachdruck und aller Schärfe betonen. Wer mehr Kohle verbrennen will, ist ein Verbrecher an unseren bioklimatischen Verhältnissen und an der nächsten Generation. Das bestreite ich ganz energisch. Der Ausstoß, was Sie bestreiten und nicht bestreiten, Sie haben damit ein großes Gemälde gemalt von einem völlig neuen Umweltschutzrecht. Das sind doch alles Ihre Luftschlösser. Dann bleibt ein anderes Thema. Ja, keine Kohlekraftwerke, sagt der Strauß. Ja, aber das ist doch... das. Ist doch der ganze Witz eigentlich an der Sache. Das war aber Atompropaganda zu der Zeit. Ne? Selbst die Konservativen schon lange begriffen haben, dass Umweltschutz wichtig ist. Und ich sage auch immer, Deutschland ist eins der Länder, die in der Welt am meisten dafür getan haben, für Umweltschutz und Klimaschutz, meiner Meinung nach. Und es reicht aber immer noch nicht, weil wir halt diese Apokalyptiker und diese Sekten haben, die uns einreden, wir seien im Gegenteil nicht nur, wir hätten nicht nur nichts gemacht, sondern wir seien auch noch am Leid der restlichen Welt mitschuldig. Ja, sie könnten das auch beenden, das Leid der restlichen Welt. Ich meine, ne? Diese Kinder tun so, als hätte es nie irgendwie Demos gegen allen möglichen Scheiß gegeben, gegen Wackersdorf, gegen die Erweiterung der Flughäfen, Gorleben, was weiß ich, Kalkar. Die wissen überhaupt nicht, was diese Orte bedeuten. Die haben gar keine Ahnung von Protestkultur in diesem Land und von Umweltschutz. Aber die Ziele sind schon einigermaßen beliebig. Das ist ja nicht konkret, so dass gut oder nur wenig konkret. So. Ja, ist doch total konkret. Wir haben auch einfach Forst raus, aber ansonsten die Klimakids, die sagen eben Klima sozusagen. Nee, die sagen, Kapitalismus ist böse. Die sagen, wir müssen einfach entscheiden, dass wir die Welt jetzt mal retten. Müssen wir jetzt mal entscheiden. Und diese dummen Idioten von gestern und diese Männer, die wollen das ja nicht entscheiden. Und wir müssen das einfach mal entscheiden, dass jetzt alles gut wird. So, entscheid mal. Darauf läuft es so hinaus bei diesen Leuten. Und die Menschen leiden natürlich. Also gibt uns Macht, damit wir das entscheiden können. Und dann überlebt die Welt auch. Ja, sage ich ja, Ziele sind beliebig einigermaßen. Ja, nicht so konkret, wie Wackersdorf eben Ziel war. Oder, ja, aber auch das wert. Hier ist diese Woche hier geschehen, auch wieder von dem Twitter-Account Greenwatch, der mir besser gefällt und den ich auch für ziemlich fair halte. Also ich habe jetzt bei denen überhaupt nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie groß jetzt gegen Einzelpersonen oder so oder na also halt irgendwie Lincoln Project-mäßig oder so da irgendwie jetzt probieren, irgendwie einen Kaffeesatz zu lesen oder so. Weil das hier ist halt auch alles offensichtlich so, ne? Wir haben jetzt ein Bild, das ist wohl irgendwie so ein Werbeplakat aus Friedrichshain-Kreuzberg von den Grünen. Und da ist Antifa drauf, hier Antifa-Fahne. Antifa nochmal zur Erinnerung, ist ja die ehemalige Schlägertruppe von der KPD in der Weimarer Republik gewesen. Da wurden die ja gegründet, ursprünglich. Und ja, ihre Renaissance haben sie dann halt erlebt, als sich die RAF aufgelöst hat. Na, da sind sie ja dann quasi wieder aufgetreten von einem Tag auf den anderen. Das Geilste finde ich, dass da kein einziger Leistungsträger drauf ist auf dem Bild. Kein einziger arbeitender Mensch mit einer. Tja, weißt du es? Ich glaube, die sind alle, die entwickeln alle Webseiten hier. Und natürlich der einzige Betrieb, der hier gezeigt wird, ist ein türkischer Betrieb. Und das ist alles so, Leute, so sieht Berlin nicht aus. Und so wird Berlin nicht aussehen. Das ist einfach Augenwischerei und Romantik. Ist das. Ja, aber was für eine Romantik vor allen Dingen auch. Der absolute Gag, das ist den meisten Leuten gar nicht aufgefallen, ganz unten auf diesem Plakat, noch unter diesem Claim und so, steht irgendwas von wegen, wir zeigen diskriminierungsfreie Wahlwerbung. Diskriminierungsfrei. Also, Hammer und Sichel, diskriminierungsfrei. Ja. Black Lives Matter, diskriminierungsfrei. Dann ist da noch so ein Bild, wo einer mit einem Kopftuch einem Hund irgendwie was zuwirft. Weil ja Muslime auch so große Hundefreunde sind. Diskriminierungsfrei. Also, ich möchte es jetzt einfach mal aussprechen. Ich will in dem Land nicht leben, dass ich da sehe. Ganz einfach. Wie kennt ihr das an Cartman im Schwimmbad? Ja, irgendwie schon, ja. Und hier haben wir die IAA. Kapitalismus abschaffen, schreiben die Leute von gegen die IAA sich groß hin. Klimagerechtigkeit, weiterkämpfen. Das ist nämlich das Wichtige, ne? Kapitalismus abschaffen. Weil der ist ja schuld daran, dass wir alle so leiden. Und wenn wir den einfach abschaffen, haben wir ja gerade gehört, wie toll das in China und so überall funktioniert. Aber das ist wahrscheinlich ein Strohmann-Argument. In Wahrheit wird das natürlich alles prima werden, weil die Pläne, die Leute hier haben, sind ja gute Pläne. Und wenn wir die dann irgendwie durchführen, dann wird das ja ganz anders als bei den anderen Sachen. Weil die hatten ja einfach nur schlechte Pläne. Und wir Aber machen die haben jetzt gute Pläne. ganz schön großes Lastenrad gemietet für die Aktion. Ja, das ist bestimmt ein E-Lastenrad. Und das E Ja, steht für Extraverbrennermotor. und irgendwie habe ich auch von jemandem gelesen, der wirklich da war auf der IAA, dass da zum großen Teil, was gibt's da wohl zum großen E-Autos. Teil? E-Autos, Elektroautos ist E-Autos, sicher. E-Autos, E-Autos. Und Ja. dazwischen ein paar wenige Verbrenner. Ja. Aber Hauptsache weiter irgendwie gegen die IAA, den Kapital. Da musst du auf dein Lastenrad 16 Jahre warten, Mädchen. Auch wenn du es nur mieten willst. Ich sag's dir nur. Gegen die IAA. Das nämlich, ich mache jetzt mit dem Lastenfahrrad eine Firma auf und transportiere dann Sachen. Und Ja, bestimmt aus. das hier ist ein Video, was mir die Woche begegnet ist. Und hier hat sich jemand mit diesem YouTuber Borsch beschäftigt, eingehend. Das ist ja so ein amerikanischer YouTuber, den in Deutschland auch alle möglichen Leute ganz toll finden. Und ja, der halt auch einer von der Sorte ist, die überall den Faschismus wittern und halt ein ja, Linksextremer halt. Und hier wurden halt eben so seine Aussagen so ein bisschen verglichen, ob die dann auch stringent sind. Und die Frage ist hier halt eben, ob er unironisch böse ist. Und also viele von den Sachen, die der halt eben fordert, sind natürlich, ja, weil er ein Linksautoritärer ist, natürlich komplett unfreiheitlich und Doppelmoral natürlich, was gegen die anderen irgendwie dann geht, gegen einen selber natürlich dann nicht und so, ist dann irgendwie andere Moral und solche Dinge. Und ich habe hier einfach mal einen Ausschnitt, den ich euch da mal kurz vorspielen möchte. Da geht es um 1984, ist zwar auf Englisch, aber es ist nur ein kurzer Ausschnitt und da ist einfach ein Zitat da drin, was ihr mal hören müsst. 1984. 1984 is literally my favorite book. Okay, so it's actually, it's a really, really good point, because the way that they alter the minds of the people in Right, is Europe. there. Also das ist die Stimme von diesem Borsch, der jetzt sagt, 1984 wäre tatsächlich sein Lieblingsbuch. Und das meint er jetzt natürlich nicht weil es ja aufzeigt, wie irgendwie autoritäre Systeme irgendwie böse sind und dass man das deswegen nicht machen soll, sondern halt eben, ja, weil das ja so toll ist, was die machen. Newspeak. Yeah, is it Europia or Utopia? What do they call it? Neuropia? They call it Oceana. Oceana. Oh, fuck me. Sorry. So It's okay. the one of their leading ways of changing the minds of the people in Oceana isn't by indoctrinating them, but by depriving them of the words to express any thought that's counterproductive to what the party wants them to think, you know? Exactly. So It's a yeah. beautiful book. But that's not. Ja, also Neusprech, ne? Man muss den Leuten beim Denken helfen und der Borsch sagt, das ist ein schönes Buch. Man den Leuten beim Denken helfen muss. Und das Zitat kommt dann auch bald. Not beautiful, like that's fucked up. You're essentially saying that people are too stupid and too immature and blah blah blah blah blah. So what we need to do is we need to dictate to them by giving them no other choice but to think certain things based on like their Stephen, vocabulary and Stephen, what. that's politics, and you agree with me. No, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. It's not, but it's kind of along the same ideas to where like, well, we're just gonna No, kind of get but. people to think what we want to think by just making all of the words mean this. Like it's kind of the same thing. It's not the exact same thing, but it's kind of the same along the Stephen, same lines. the difference is that we're doing what we're doing because we genuinely believe that there is a large, large group of people out there who are suffering because we haven't done this fast enough. Okay? Ach du Scheiße. Na, habt ihr es gehört? Die Menschen leiden und deswegen brauchen wir 1984 Taktiken, deswegen brauchen wir Neusprech und da habt ihr es gehört aus dem Mund von dem verdammten Linksextremen. Und das ist so ein Heini, wo alle möglichen Leute jetzt irgendwie meinen, so ja, der hat uns irgendwie erzählt, dass über die Faschisten lauern. Und wir hatten ja auch schon, also ist ja auch mit dieser Schuhan-Hit befreundet, die ja damals bei Gamergate irgendwie vernünftige Videos gemacht hat und so, aber jetzt auch da komplett irgendwie abgerutscht ist in so eine komische Ecke. Und das ist ja auch der Gag, dass da halt mehr Leute eigentlich im Endeffekt abgerutscht sind in so eine komische linke Ecke als in eine komische rechte Ecke, aber die ja trotzdem irgendwie erzählen, es wäre alles der Alt-Right-Masterplan irgendwie gewesen, um die Leute da irgendwie zum Rechtsextremismus irgendwie zu bekehren oder solche Sachen. Und jetzt habt ihr es hier direkt aus dem Mund von diesem Typen. 1984 ist mein Lieblingsbuch. Ja, wir müssen den Leuten mal denken, irgendwie helfen. Aber das ist doch, 1984 ist doch nicht links irgendwie. Das ist doch, passt doch auch irgendwie nicht zusammen. Doch, das ist links. Und hier die, wir, das einzige Problem ist, was wir haben, ist, dass es nicht schnell genug geht. Und warum? Weil people are suffering. Na, also, ja, people are suffering. Die Menschen leiden. Gibt uns Macht. Über alles. Ja. Wir leiden schon darunter, dass es nicht schnell genug geht. das hier ist die Achse des Guten. Wir tolerieren uns zu Tode, genau. Ja, nice. Ein sehr schöner kleiner Artikel von Ramin Peymani. Genau hier. Wir tolerieren uns zu Tode. Die Krankheit reifer Demokratien heißt Kollektivismus. Je stärker Partikularinteressen das politische Handeln bestimmen, umso weniger gilt das Individuum. Was wie ein Widerspruch klingt, ist nichts weiter als die logische Entwicklung einer Gesellschaftsform, die Kleingruppen mehr und mehr Macht über den großen Rest verleiht, in der irrigen Annahme, es sei diskriminierend oder etwa rassistisch, den Willen der Mehrheit umzusetzen. Stattdessen wird Politik für den Einzelfall gemacht, um keinen Lebensentwurf von der sogenannten Teilhabe auszuschließen. Der Ansatz muss letztlich scheitern, führt er doch zu Gleichmacherei, bei der ein gemeinsamer Nenner nur noch über ein dichtes Netz aus Verboten und Verhaltensmaßregeln zu finden ist. Dahinter steckt die wirre Idee, dass es keine Benachteiligung Einzelner mehr geben kann, wenn sich alle ein und demselben Verhaltensmuster unterwerfen und der Individualismus größtmöglich eingeschränkt wird. Die problematische Grundveranlagung demokratischer Systeme richtet so lange keine bleibenden Schäden an, wie die Mehrheitsgesellschaft die Kontrolle über das Funktionieren der Organe innehat. Dabei hält erst das Zusammenspiel der vielen unterschiedlichen Beteiligten die Demokratie gesund. Doch neuzeitliche Bewegungen, wie die als Machtinstrument eingesetzte Political Correctness und deren infektiöse Ausgeburt der Wokeness, haben das gesunde Gleichgewicht nachhaltig gestört. Ein jahrelanges Ignorieren und Leugnen der für alle sichtbaren Symptome hat tiefe Spuren hinterlassen. Die Demokratie ist ausgezehrt und schwach. Ihre chronische Erkrankung muss heute niemand mehr diagnostizieren. Doch zu hören ist nicht etwa der Ruf nach den dringend benötigten therapeutischen Maßnahmen, sondern die empörte Zurückweisung aller Befunde. Sehr guter Artikel. Die Achse des Guten des Öfteren mal die kritischsten und die treffendsten Sachen bringt. Ich höre ja auch in den Podcast von denen, muss ich sagen. Ach fuck, habe ich doch den falschen Artikel jetzt. Ah, naja gut. Die lange Nacht der Frauen in Dresden, eigentlich hatte ich was einreichen wollen über einen konkreten Vortrag, aber da steht das auch drin, der Vortrag. Eigentlich, ja, ist es nichts Besonderes, aber ich fand es so lustig, dass im Frauenbildungshaus findet im Rahmen der langen Nacht der Frauen, im Frauenbildungshaus Dresden, findet ein Vortrag über die freie Sexualität von Frauen in der Steinzeit statt. Und dann habe ich halt mal geguckt, das basiert auf einem Buch von einer Frau mit Doppelnamen. Klischees müssen erfüllt werden. Wo es darum geht, dass in der Steinzeit halt die Frauen viel mehr sexuelle Freiheit hatten. Die konnten mit jedem in ihrem Stamm da rumpoppen und dementsprechend hatten sie auch die Macht. Also es war ein Matriarchat in der Steinzeit und ja, Frauenbildungshaus. Wer erkennt noch den Widerspruch zwischen der Fantasy-Geschichte und dem Bildungsanspruch? Weil ich weiß nicht, ob die Dame das weiß, die Frau Nöller-Hartmann oder wie auch immer sie hieß, die das Buch geschrieben hat, aber Wir haben gar keine Aufzeichnungen aus der Steinzeit. Nee, nicht wirklich. Wir wissen nichts über Matriarchat in der Steinzeit. Wir haben auch nirgendwo Stapel von Kondomen in den Höhlen gefunden oder so, die ihre Theorie irgendwie stützen würden. Also, ich denke mal, dass die Beweise von Dinosauriern gefressen worden sind, laut der Dame, die das Buch geschrieben hat. Ich fand's unglaublich, wirklich. Und danach gibt's einen Film mit dem Titel Frauen bildet Banden, eine Spurensuche zur Geschichte der roten Zora. Oh, super, eine Dokumentation über eine terroristische Vereinigung unter dem positiven Titel Frauen bildet Banden. Okay, kann man machen, muss man aber nicht, meiner Meinung nach. Ja, krass, auf jeden Fall. Margarete, hallo Margarete. Ja, Margarete ist das Diskutieren über die Gendersprache leid. Könnt ihr euch nicht vorstellen, oder? Ja. Margarete meint, man könnte über so viel wichtigere Sachen diskutieren. Aber doch mal was gemeinsam. Gendern, müssen die Leute jetzt halt fressen, das diskutieren wir gar nicht mehr. Bitte hört auf, das zu diskutieren, also, sonst kommt am Ende noch, also das ist meine Interpretation, das ist natürlich nicht Margaretes Interpretation. Ich glaube, sie möchte das einfach vom Tisch haben, weil die Zahlen halt gegen sie sprechen. Rein die Akzeptanzzahlen in der Bevölkerung für den Unsinn. Aber natürlich gibt es viel wichtigere Sachen. Was könnten das wohl sein, was noch viel wichtiger ist als Gendersprache? Noch wichtiger fängt auch mit Gender an, nämlich der Gender Pay Gap. Ja. Also es wäre viel wichtiger, darüber zu sprechen. Darüber sprechen wir ja nie. Ja. Also, ja, und mein Lieblingssatz in dem ganzen Ding ist, mich interessiert auch nicht, ob laut einer Umfrage 65% der Deutschen gendergerechte Sprache ablehnen. Ja, Margarete. Deswegen halte ich dich ja auch für eine totalitäre, autoritäre bis totalitäre Persönlichkeit. Interessiert mich einfach nicht. Ey. Du bist eine Demokratin, Margarete. Weil in der Demokratie wäre das ganz einfach. 65% der Leute sind dagegen. Da müssten die dafür sind, so lange weiter Verbündete suchen, bis sie die Mehrheit stellen. So geht das in der fucking Demokratie. Was ihr macht, ist Unterwanderung der Demokratie aus irgendwelchen ideologischen, vorgeschobenen Gründen. Schon krass, das interessiert mich nicht, klingt schon ein bisschen nach, ich stecke mir Finger in die Ohren und rufe lalala oder so. Ne? Schwach. Ja, es ist selbstverständlich auch trotz, wenn ich sage, dass mich so etwas wie geschlechtergerechte Sprache im Moment vergleichsweise wenig interessiert, während Konservative und Rechte so darüber ausflippen. Nee, die sagen einfach nur, dass sie das nicht möchten, Margarete. Die sagen einfach nur manchmal mit harschen Worten, ja, aber die sagen nur, dass sie das nicht möchten. Die flippen nicht aus. Aber das ist trotz mit Recht. Inzwischen wäre ich sogar froh, wenn die Bundesregierung im Eilverfahren noch schnell vor der Sommerpause Gendersprache verbieten würde. Dann wäre diese elende Ablenkungsshow endlich vom Tisch. Gott, oh Gott. Ja. Nee, das ist einfach gelogen. Sie weiß, dass es nicht passieren wird und sie stellt sich am Ende nochmal ins Licht. Sie wäre die Erste, die geifernd auf der Barrikade steht, wenn das wirklich passieren würde. Die nächste Kolumne würde sich darum drehen. Was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern? Ja, aber wie gesagt, es ist mir egal, ob die Mehrheit der Menschen für oder gegen etwas ist. Margarete Stokowski, danke. Tschüss. Und der Lady Bitchere. Die holen immer die besten Sachen raus. Ey. Natürlich. Ich meine, allein schon das Foto hier, was über dem Internet... Es macht sie so sympathisch und so unglaublich. Der Frau möchte ich zuhören. Ja. Also sieht aus, als wäre sie eben irgendwie in den Kleiderschrank ihrer Großmutter und danach in den Topf gefallen mit diversen recht grellen Farben. Ich weiß es nicht, aber... Ja, und dann beschwert sie sich, dass sie so komisch angeguckt wird an der Uni, wo sie lehren soll. Sie ist ja die Frau Professor? Nee, Doktor nur. Doktor, ja, wie Doktor, soll sie da lehren? Und das Doktorhündin. Und dann mit so einem Bühnenoutfit an oder so. Das ist natürlich unpassend. Und unpassende Kleidung wird dann auch schon mal ein bisschen kommentiert oder so, ne? Nicht ungewöhnlich. Sie fragen sie dann nach Hallervorden als erstes und dem nicht gendern also. Und so. Das hat mehr, dass der Hallervorden in seinem Theater die Texte nicht gendert. Es ist nichts Neues, dass Sprachvarietäten wie etwa die Jugendsprache oder Sprachneuschöpfungen, zum Beispiel durch entlehnte Wörter aus dem Englischen, regelmäßig die Gemüter erhitzen. Jedoch hat das Ablehnen der sogenannten Gendersprache derzeit eine andere erschreckende Funktion. Sie kommt überwiegend von rechts, bedient eine patriarchale weiße Agenda und versucht, die sprachliche Sichtbarkeit von Geschlechtergerechtigkeit ad absurdum zu führen. alles Nazis außer Mutti? Also, wir haben eben bei Margarete gelernt, 65% der Leute lehnen das ab. Und sie sagt, 65% sind dann, bedienen eine patriarchale weiße Agenda? Ist das überhaupt, wie soll, ich meine, ja, klar, die böse Mehrheitsgesellschaft. Schaffst du doch gar nicht, wenn du keine Frauen und. Dann kannst du nicht rechnen? Hündinstrahl? Diese Ablehnung hat viel mit der Propaganda von rechts außen zu tun. Man erinnere sich an das Stichwort Gender-Gaga, das insbesondere von der AfD benutzt wird. Die Forschungsrichtung der feministischen Linguistik und Gender-Linguistik, schade, dass der OPEX nicht da ist, Grüße gehen raus, die sich nicht nur für Sichtbarkeit der Frau in der Sprache, sondern für alle marginalisierten Geschlechter einsetzt, wird dabei auf eine respektlose Weise erniedrigt oder gar mundtot gemacht. Ist lustig, weil sie gerade ein Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland führt, ne? Das bundesweit veröffentlicht wird auf der gut frequentierten Webseite. Also man muss schon sagen, die werden praktisch unsichtbar und mundtot gemacht. Stummgestellt, ja. Das ist eine Gemeinheit. Nicht zu vergessen, der ganze Exposure hier durch Weltraumaffen. Es gibt gute Erklärungen und Konzepte zur gendergerechten Sprache in sprachwissenschaftlicher Literatur. Und jetzt die 300-Euro-Frage. Wen empfiehlt Lady Witch Ray, wenn man es richtig gendern will? Na? Das ich gebe euch einen Tipp. Wenz empfiehlt sie. Wenz? Wenz empfiehlt sie. Lan Ortscheid hat gerade ein neues Praxishandbuch mit dem Titel Wie schreibe ich divers, wie spreche ich gendergerecht veröffentlicht. Ends. Der Duden könnte mit guten genderaffinen Linguistinnen oder Aktivistinnen für die Aufnahme der gendergerechten Sprache ins Deutsche sorgen. Das ist aber nicht die Aufgabe von Duden. Mit irgendwelchen Aktivistinnen und Linguistinnen, schon gar nicht mit feministischen Linguistinnen, weil die haben ja schon einen Bias, das steht schon in dem Namen drin, oder mit Leuten wie Lan Hornscheid, Enz Käufens und seinen Einkaufskorb, die deutsche Sprache zu Margarete, hör weg, vergewaltigen. Oh, alter Schwede. Ich bin jedoch für die Inklusion aller Geschlechter, also auch etwa von transsexuellen, queeren, intersexuellen und genderfluiden Menschen. Also meide ich das meiner Ansicht nach veraltete und überholte Binnen-I. Es gibt jedoch eine Ausnahme beim Sprechen über extrem rechte, Nazis oder orthodoxe bis fundamentalistisch ausgerichtete Religionsgruppen, benutze ich das Binnen-I, weil das sprachliche Sichtbarmachen von nicht-binären Geschlechtern in solchen Kreisen nichts bringt. TalibanInnen, meine Damen und Herren, Lady Betray. Schade, dass der OPEX heute nicht da ist. Ja, und hier haben wir den, ich glaube, der ist Juraprofessor, der Herr Rabe von Twitter, kenne ich den nur. Und der schreibt ja, der große Erfolg in Anführungsstrichen der linken Sprachkritik ist der Verlust von Unbefangenheit. Ich mag inzwischen weder unbefangen das generische Maskulinum noch die Doppelnennung mit Motivierung noch entsprechender Partizipien oder gar Gap-Zeichen nutzen. Alles ist Positionierung und wird kritisiert. Und so ist das Private immer. Ist politisch, Marius. Hast du es nicht verstanden? Oh, noch nicht, nee. Ja, das ist ja auch einer der Effekte, der absichtlich erzielt werden soll. Ja, und welche Sprache du zu sprechen hast, das macht sich daran fest, wie die Hierarchie gerade ist oder so, ne? Ja, und ich meine, die verbuchen ja auch jeden, der gendert, praktisch als Gewinn für ihre Seite und als Punkt für ihre Seite. Und guck mal, die Tagesthemen gendern, guck mal. Ja, sollen sie, es ist klar, dass das dann bewertet wird, wenn das jemand nutzt oder nicht nutzt. Ja, und hier in diesem Artikel geht es auch um dieses gleiche Thema. Es ist ein langer Artikel, der extrem überspitzt geschrieben ist, aber sehr interessant. Deswegen werde ich einfach mal ein paar Sachen auch vorlesen. Im Endeffekt geht es um Anmerkungen zu Fälschungen unserer Gegenwart. Und er beschreibt die negativen Effekte, die die Einführung des sogenannten Gendersprechs auf die Gesellschaft hat. Und zwar aus Medien, ökologischer, politpädagogischer und psychosozialer Desinformation der öffentlich-rechtlichen Medien. Der deutsche Wahlkampf hat schon Ende Mai die Europäische Kommission veranlasst, ihre Leitlinien zur Stärkung eines Verhaltenskodex gegen Desinformation im Netz zu verschärfen. Eigenartigerweise wird die Bedrohung ausschließlich in den sozialen Medien und im Cyberspace generell lokalisiert. Von jedem Verdacht tendenziöser Praktiken und damit von jeglicher Faktenprüfung ausgenommen, sind demgegenüber wie selbstverständlich die überregionale Presse und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Dabei versorgen uns gerade letztere seit einigen Jahren mit einer neuen, in keinem Präventionskatalog vorgesehenen Form von Desinformation, die tagtäglich in unsere Meinungsbildung einfließt und die selbst dann ihre manipulative Aufgabe erfüllt, wenn sie bemerkt wird, weil es meistens am nötigen Hintergrundwissen fehlt, sie zu korrigieren. Dann gibt er ein Beispiel. Einen Moment. Entgegen anderslautenden Beteuerungen ist der gendersensible Knacklaut nur selten deutlich vernehmbar und woran sich die Mehrheit der Zuhörer und Zuschauer tatsächlich stört, sind hingegen die immer häufiger sich einschleifenden femininen Endungen, die das generische Maskulinum ersetzen sollen, stattdessen jedoch nur für Verwirrung sorgen. Ein Beispiel: am 18. März gedachte Italien der über 300 gestorbenen Ärztinnen, so berichtete das Heute-Magazin des ZDF. Die Auswertung der Todesliste ergibt 332 Tote, darunter 14 Frauen. Das macht rund 3% bei einem weiblichen Anteil von 40% an der Ärzteschaft insgesamt. Es bewahrheitet sich einmal mehr: an den lebensgefährlichen Fronten agieren und sterben in Krisenzeiten wie eh und je vornehmlich die Männer. Neu ist, dass ihr Opfer, hier ist das arg strapazierte Pathoswort ausnahmsweise mal angebracht, massenmedial wirksam zum Verschwinden gebracht wird. Also kurz gesagt quasi, Desinformation wird vorgeworfen, weil die männlichen Opfer so unsichtbar gemacht werden. Das meine ich mit, es ist sehr überspitzt, der Text. Also Ärztin kann man höchstens das 50-50 verstehen oder so. Ja. Was meinst du mit überspitzt? Ist doch so. Was ja, es ist aber überspitzt, aber das halt als so. Ja, die überspitzen eben so, ne? Die überziehen eben so. Die überspitzen damit, dass sie irgendwie die Frauen da hervorheben. Das vielleicht eher, mit die da so in der Minderheit sind. Ja, diese Propaganda ist überzogen. Tja, gehen wir mal weiter. Das Kabarett der Marionetten. Das zweite Mittel der Wahl, das generische Maskulinum zu ersetzen, ist das Partizip 1. Ne, das ist halt die Fahrradfahrenden beispielsweise. Ja. Man könnte das gelassen hinnehmen. Sollen doch gestandene Moderatoren und Nachrichtensprecher sich für unfreiwillige Kabarettnummern hergeben. Das würde eher für die Harmlosigkeit des albernen Jargons sprechen. Bei näherer Betrachtung jedoch drängt sich die Frage auf: Kann eine Ideologie ihren Einfluss raffinierter unter Beweis stellen, als indem sie vernunftbegabte Wesen solche an Lächerlichkeit nicht zu überbietenden Sprechblasen von sich geben lässt? Wir haben die Macht, euch alle wie Idioten plappern zu lassen. Triumphieren die Gleichstellungsfunktionäre. Hatten wir ja gerade auch, genau der Punkt. So, dann mit Gendergerechtigkeit hat das alles nichts zu tun. Zur Erinnerung, schon die Verwendung des englischen Lehnworts in allen kurrenten Verbindungen von Gender Studies bis Gender Mainstreaming ist schlicht ein Fake, denn Gender heißt soziales Geschlecht. In einem prinzipiell geschlechterneutralen Sinn. Gendergerechtigkeit ist nur ein Tarnname für Frauenförderung. So, der psychohistorische Horizont. Für die Geschichte der Geschlechterdynamik bedeutet das Konzept des generischen Maskulinums, dass das Männliche, das praktisch alle Berufe und durch sie die gesamte Zivilisation hergebracht hat, symbolisch gleichsam von seinem Werk zurücktritt und in Anerkennung des zwar selbstverständlichen, aber nicht objekthaft manifesten weiblichen Anteils daran, der Reproduktion und Erziehung des Nachwuchses, die linguistischen Markierungen der handelnden Subjekte, die Nomina Agentes auf eine Weise verallgemeinert, die es allen Mitgliedern einer Gesellschaft erlaubt, sich darin repräsentiert zu fühlen. Vorausgesetzt, diese sind als erwachsene Personen reif genug, sich nicht ausschließlich über ihr biologisches Geschlecht zu definieren. Es bedurfte daher schon der böswilligen Unterstellung feministischer Aktivistinnen, um in einem stets projektbezogenen Genus einen Mangel zum Nachteil der Frauen zu entdecken. Und es musste dieser psychohistorische Verdacht fast ein halbes Jahrhundert lang skandalisiert werden. So. Und es hat ja immer noch nicht funktioniert. Seit 30 Jahren wird es propagiert, aber die Mehrheit der Bevölkerung, es wird ja jetzt auf amtlichen Ebene durchgedrückt, aber die Leute machen es ja nicht freiwillig. Es hat sich ja nicht kulturell von selber durchgesetzt. Ja, das ist ja auch ein sehr großer Punkt. Ja, und es ist halt noch sehr viel weiter im Text. Eine Sache wollte ich noch kurz vorlesen. Das ist quasi ein Plädoyer am Ende des langen Textes. Wir haben es satt, Tag aus, Tag ein, massenmedial behelligt zu werden, mit demselben misandrischen Lügengespinst über angebliche Männerseilschaften in Politik und Wirtschaft, die von keiner erfolgreichen Karrierefrau jemals bestätigt wurden. Über einen angeblichen Gender Pay Gap, der seit spätestens 2016 nicht mehr existiert. Man muss nur die Angaben des Bundesamts für Statistik bereinigen, um auf eine Differenz von 1,4% zu kommen. Über die angebliche Alleinurheberschaft der Männer für häusliche Gewalt, für die der eisern beschwiegende Anteil der Frauen allein im Hellfeld ein Drittel beträgt. Über die angeblich allgegenwärtige Rape-Culture, laut Experten mindestens zur Hälfte Falschbeschuldigung. Über den angeblichen Frauenmalus in der Öffentlichkeit, den es offenkundig, sehe den anfänglichen Hype um Baerbock nicht gibt, im Gegenteil. Ja, das muss weg, das wäre schön. Ein schöner Text, sehr viele Punkte, die wir auch hier angebracht haben. Sehr lange Satzkonstruktionen, teilweise auch, ich muss zugeben, ich musste 2-3 Wörter, die da drin waren, muss ich tatsächlich googeln, weil es linguistische Begriffe waren, die mir nicht so geläufig waren. Illokutionär zum Beispiel. Dass es nicht gegen Frauen geht, sondern der Feminismus einfach übertreibt, ne? Und sich überall rein bastelt und sich neutral stellt, obwohl er nicht neutral ist, ne? Ja, genau. So ein sehr schöner Text, weil er einfach aufzeigt, was es für einen Schaden anrichtet und dass das Ganze halt auch kein organisches Wachstum ist, sondern eine Machtdemonstration. Naja. Genau, und deswegen ist auch die Sprache so eine Macht, so eine Herrschaftssprache. Ne? Es ist schon. Ja, aber auch nochmal eine Leseempfehlung. Absolut. Ich hätte etwas kürzere Zitate vorlesen sollen, verzeih. Nee, aber wenigstens mal einen kleinen Einblick gewonnen. Aber, Mir hat es auch gut gefallen. Nee, der Artikel war es auch richtig empfehlenswert. Werde ich auf jeden Fall noch lesen jetzt im Nachgang. Funk, der Jugendsender von ARD und ZDF hat diese Woche Super Straight für sich entdeckt. Das war ja mal irgendwie so die Idee, nach dem ganzen Gerede irgendwie über Frauen mit Penis und so weiter und so fort. Und dann gab es ja hier irgendwie diesen Herrn, der so einen TikTok gemacht hat. Das ist ein White Supremacist hier, sieht man schon. Ne? Also der Mann sieht nicht so europäisch aus und der hat da ja sich halt als Super Straight bezeichnet, dass er quasi nur auf biologische Frauen steht und nicht auf Trans-Personen. Wie ungewöhnlich. Und das wurde ja noch weiter gesponnen, noch in so eine Breitflagge, weil es gibt ja auch diesen Trend von diesen ganzen TikToks, wo die Leute da irgendwie erklären, was für eine Art von seltsamem Geschlecht sie irgendwie sein oder so. Da mal eine Zwischenfrage. Wie ist TikTok? Ist doch immer noch ein chinesischer Konzern. Soweit oder? Ich weiß, ja. Tja. Gelten die Regeln dann, oder ich weiß ja gar nicht, steht TikTok in China Inland überhaupt zur Verfügung oder ist das gleiche TikTok, was im Ausland zur Verfügung steht? Oder weil sonst müssten solche Sachen ja auch verschwinden. Also von Sexualität war nicht die Rede in den ganzen Regeln. Ne? Also da war ja die DDR auch ziemlich frei und so. Ne? Stadtreligion oder wie ist das? Die haben das ja zuerst auch da alles unterdrückt. Also da gab es auch diese Sachen, dass die LGBT-Kram da irgendwie auch weggenommen haben bei TikTok und so. Das gab's schon. Aber inzwischen ist es eine sehr progressive Plattform, oder? Ich meine, müsst ihr nur gucken. Die Programmchefin von TikTok Deutschland haben wir gleich noch im Interview. Wenn du die kennst, dann weißt du, was gebacken ist. Ja, aber auf jeden Fall auf Klo. Ich schreib dem Winnie the Pooh, dass die Chefin in Deutschland ganz schlimm ist und dass er da was machen muss. Ja, die beschäftigt sich mit Chippen von irgendwelchen Leuten und das ist ja... Stimmt. Die verdirbt die Jugend. Ja, aber dann sagt er wahrscheinlich ja, based. Jugend in Deutschland verderben. Geht ruhig. Dann sage ich ihr, dass der Based gesagt hat, und dann muss sie kündigen, weil Based, ich meine, Based. Achso, das ist schon wieder all right, ja. Ich weiß das ja auch immer nicht, ich bin nur ein armes Opfer der widrigen Umstände. Chinesisches Hufeisen, kennst du nicht? Das ist wie chinesisches Neujahr, nur mit Hufeisen. Okay, jedenfalls oft Klo erklärt uns halt natürlich, dass dieses Superspray ist natürlich rechts, also das ist natürlich, ne, weil wie man hier auch schon bei diesem Herrn hier jetzt eben sieht, ne, das ist, das hat auf jeden Fall... Er outet sich dann in seiner sexuellen Vorliebe und dann machen sie Vorwürfe in der Spitze. Ja, okay, der Chat sagt nur, dass TikTok China nichts mit TikTok international zu tun hat, so ungefähr. Würde ich auch mal tippen. Ihr eigenes TikTok haben praktisch. Ja, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, auf Klo ist auf jeden Fall unser China, unser unser Ding. Und ja, also es ist natürlich transfeindlich, wenn man das sagt, dass man kein Interesse an diesen Leuten hat. Und ja, ganz schlimm. Und das muss man natürlich hinterfragen. Und überhaupt, das ist ja auch rechts und so. Und davon, was ein Unsinn, als ob Männer... die nicht auf Männer stehen, Männerfeinde wären. Ne? Also es macht überhaupt keinen Sinn, allein diese Formulierung nee, transfeindlich zu benutzen. Die sind ja auch Transfeinde dann, weil das sind ja, ja nee, aber, Männer, aber das sind ja Transfrauen. Also. Ja, nee, ich meine in der ganz normalen... Das sind Frauenfeinde. Zweimal Gender Mann und biologisches Geschlecht Mann. Und dann, wenn der nicht ja, homosexuell ist, dann will er ja auch nicht mit dem anderen Mann was machen. Verstehst du es denn nicht? Wenn du nur mit Frauen was willst, aber nicht mit Frauen, dann bist du ein Frauenfeind. Hast du es jetzt verstanden? Das kann doch nicht so schwer sein, aber auch wirklich. Ich gehe in mich, warte. Zen. Ja, auf jeden Fall berichtet uns davon hier bei der Bild eine gewisse Judith Seven Spaß, hatten nie gehört diesen Namen, aber die berichtet uns auf jeden Fall davon. Jetzt wirklich Skandalchen. Und... Ja, seien wir ehrlich, dafür hat die Bild sie angeheuert, damit sie wöchentlich ein Ding gegen die Wolken raushauen. Ja, das denke ich schon. Ja. Ist auch in Ordnung. Was so ja gut ist. Based ist. Ja, da hat sie es hier auch nochmal nachrecherchiert. Ein Kanadier war das wohl, steht hier drin, der das veröffentlicht hatte. Und dann gibt es hier noch O-Töne aus der Politik, zum Beispiel von Christoph de Vries von der CDU, der sagt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk tut mit so einem ideologischen Unsinn keinen Gefallen. Die Freiheit jedes Einzelnen, sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu führen, beinhaltet auch die freie Entscheidung, welche sexuellen Vorlieben man hat und welche nicht. Danke, CDU, danke. Oliver Luksic von der FDP sagt, große Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stehen immer weniger für politisch neutrale und ausgewogene Informationen, sondern für ein linksgrünes Weltbild. Ist das Herr Maaßen? Hat er sich jetzt umbenannt in Oliver Luxenstein? Ich denke, die FDP muss da vorsichtig sein, ne? Damit sie da nicht am Ende... Weißt du, also... Ja, und nicht nur aufs Klo, da es war auch noch von Funk Direkt, glaube ich, irgendwie, oder von Reporter von Funk oder so, gab es auch noch ein Video, das habe ich jetzt aber nicht hier dabei. Und das war halt dieselbe Scheiße. In dem Video haben sie auch noch behauptet, viele Menschen bezeichnen sich jetzt als super straight. Und also das. Ja, ist auch gut, wenn man die auch immer was klar machen kann, auch so zu sehen. Eigentlich für ein Gerücht. Also, das ist ein Witz. Mit dem super straight. Ja, also, natürlich. Ja, komm, ist doch klar. Als das aufkam, haben sich ganz viele Shitlords das in ihre Twitter-Namen oder was. Und die machen das halt jede Woche, nur das wissen die offensichtlich nicht. Die glauben, dass sich viele heute als sowas bezeichnen. Ich glaube, super straight ist dann eher. Ich bin mir ist dann eher sicher, dass sie das vielleicht eventuell noch nicht mal glauben, sondern dass das einfach nur so ein Ding ist, so nach dem Motto: Ja, hier, wir haben hier so ein relevantes Thema aufgetrieben. Viele Menschen sagen das jetzt und deswegen berichten wir euch jetzt davon. Also ich glaube nicht, dass sie da in dieser Geschichte irgendwo mal erwähnt haben, dass das halt im Endeffekt ja ein Witz ist. Also ich meine, klar, irgendwo ist es auch ernst gemeint. Das ist aber, Witze erklären ist auch scheiße, ne? Ich denke mal, wenn diesem Herrn jetzt jemand begegnen würde, eine Transfrau, die auch wirklich wie eine Frau wirkt, dann wäre das vielleicht nochmal eine andere Sache oder so, ne? Also ja, aber trotzdem würde ich es ihm ja nicht verdenken, wenn er halt trotzdem sagt, das ist halt nichts für ihn, wenn er das irgendwie dann doch rausfindet. Ja, aber prinzipiell ist es ja eine Persiflage auf dieses ganze, ich wach morgens auf und hab und habe keine sexuellen Ansprüche, deswegen bin ich jetzt morgens asexuell und abends sexuell und da mache ich jetzt einen TikTok und berichte euch davon und habe eine Pride-Fahne und erwarte, dass ich jetzt in die LGBT-Bewegung mit aufgenommen werde oder so, was es ja gibt. Solche Leute gibt es ja, die sich da irgendwie wichtig machen wollen. Die Schneeflockeria, die ist da ja groß im Gange. Und also verglichen mit dieser Schneeflockeria ist ja diese Super-Straight-Geschichte noch fast sinnvoll. Also ist ja noch fast orientiert an Problematiken, die es wirklich gibt. Also ja. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass jetzt die Leute reihenweise hergehen und ihren Status von Straight in Super-Straight ändern oder so. Und trotzdem nichts mit Transen machen, womöglich. Achso, ja, ihr merkt, das hat sich wieder Feministin, das hat sie ja früher immer verneint. Jetzt muss ich mal gucken, warum sie das gesagt hat. Das ist nicht, die haben sie im Prinzip einfach nur noch mal gefragt und dann hat sie Applaus kassiert dafür. Und sie haben ja, sie irgendwie noch mal gesagt, das dass es ja oder so, nur bedeutet, dass man gleiche Bedingungen irgendwie haben will. Und dann hat sie das ja halt bejaht und dann gab es natürlich Applaus da irgendwie bei der Geschichte da. Ja, very easy, aber gut. Sie hat sich dann sozusagen dann doch mal geoutet. Ja. Ich weiß nicht, ob sie Feministin ist. Die Feministin im Bundestag haben ja behauptet, dass sie ohne ihre Hilfe nicht das geschafft hätte, da Kanzlerin zu werden. Da erinnere ich mich doch gut dran. Da erinnere ich mich eigentlich nicht dran. Ich erinnere mich aber noch an diese Fragestunde, wo sie da zum Thema, ja, jetzt haben wir ja hier Regenbogenfahren bei der EM, was ist eigentlich mit Katar, gesagt hat, ja, da bin ich auch nicht für zuständig. Und auf die Frage, Alter, was redet ihr da eigentlich? Das ist die Frau, die gesagt hat, Multikulti ist gescheitert. Ja. Und wir können nicht noch mehr Zuwanderung als Islam. Ja, und auf jeden Fall auf die Frage. Die hat schon 100-mal irgendwas geredet und am nächsten Tag. Sie sagt eben auch was, was die Leute hören wollen oder auf so. Auf die Frage, ob das denn gut wäre, wenn jetzt nicht weniger als 50% Frauen im Bundestag sind, hat sie dann geantwortet, nee, das ist nicht gut und das finde ich auch nicht in Ordnung und da müssen wir was machen. So. Also. Ja, hergeplappert, ne? Also dem Locken müssen am Mund, wie mir es scheint ja nicht hinter zu sein. Ja, so ähnlich bei dem Artikel. Da wird mal wieder gelistet, dass die Bildungsverlierer in Deutschland die kleinen Jungs sind. Das interessiert aber eben niemanden. Und im Gegenteil wird das auch dann teilweise weggeschrieben in den Berichten darüber und so weiter. Aber wir interessieren uns da natürlich für, beziehungsweise wir nehmen das wenigstens mal zur Kenntnis. Und ja, die Diabolisierung des Männlichen, weiß jetzt nicht genau, ob das unbedingt damit einhergeht, aber es ist ja schlecht genug, wenn die kleinen Jungs nicht lesen können oder so. Und das ist ja einzige Probleme dabei. Ja, einfach nur Lesetipp, ne? Ja, und das Ganze hier basiert auf einer, möchte ich auch nochmal dazu sagen, fairerweise, das Ganze basiert auf einer Anfrage von einem AfD-Abgeordneten und an die Bundesregierung und sie haben ihm irgendwie geantwortet, einmal, ja, Bildung ist ja eh Ländersache und dann haben sie ihn quasi mit irgendwelchen Leitlinien zur Sicherung der Chancengleichheit durch geschlechtersensible schulische Bildung und Erziehung. Das sind wie viele Scheißworte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Worte. Und da sind noch nicht mal die zusammengesetzten als einzelne gezählt. Also. Ja, kann man ja mal reingucken in die Dinger. In elf die Worte. Ja, das im Endeffekt schreiben sie ja hier, was das für Leitlinien sind. Das sind Leitlinien, die sagen: klischeefreie Erziehung, Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees. Und im Endeffekt sagen sie halt, ja, das Ziel halt eben ist, dass es keine Frauenberufe mehr gibt und keine Männerberufe mehr gibt und das wiederum macht sich dann daran fest, wie viele Leute sich dafür entscheiden und das wollen sie dann irgendwie verändern. Na, dass die Männer halt die Frauenberufe ergreifen und die Frauen die Männerberufe und dann ist die Welt halt besser. Und das ist wichtig. Ja, aber davon werden die in der Schule ja nicht gleich gut. Davon gehen ja die unterschiedlichen Schulen nicht weg. So. Das ist halt nicht wichtig. Es ist denen nicht wichtig. Es ist nicht interessant, wie viele Leute da jetzt Abitur machen oder so. Das ist scheißegal. Ne? Es ist nur wichtig, welche Berufswahl die dann irgendwie ergreifen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das dann keinen Klischees entspricht. Weil davon geht ja die scheiß Welt unter. Aber wenn du etliche Männer irgendwie hast, die ja keine Familie im Endeffekt da mehr ernähren können, was ja eh nur ein Klischee ist, dass die das müssen. In Wahrheit müssen die es ja gar nicht. Und diese Frauen, die das dann irgendwie gut finden, die werden wahrscheinlich auch noch gezüchtet in irgendeinem Reagenzglas oder so, keine Ahnung. Ja, vor allem, weil Frauen das nicht wollen. Das ja, eben, ja. Das wird direkt gemacht, wenn das mit dem Klima geregelt ist. Direkt also danach, meinst du? Ja, das ja, genau, ist schon so ein Ding. Und ja, also ich hatte da auch vor einer Weile genau zu diesem Thema ein Gespräch mit einem Kandidaten jetzt für den Bundestag. Und ja, der war im Endeffekt auch auf dieser Linie von wegen, ja, das könnte man ja nicht sagen, dass das jetzt nur daran liegt, dass jetzt da die Frauenförderung irgendwie betrieben wird, dass die Männer da jetzt irgendwie schlecht bei rumkommen und so. Hat er irgendwie gemeint und ja, Stereotype und Klischees sind ja so schlimm und da muss man ja was machen. Dann haben wir dann auch mehr Frauen in der Politik und mehr Frauen, die... Ja, sie sind doch mit Klischees vorgegangen. Eben, ne? Dadurch, und das ist aus meiner Sicht, das ist halt wirklich scheißegal. Es ist wirklich scheißegal, wie viele Frauen wir in Führungspositionen haben. Die meinen immer alle, dass davon die Welt besser wird. Da guckt euch doch mal die Leute an, die das jetzt schon machen. Sind das moralische... sind das per Definition die Leute, die eine moralische Hoheit oder so haben? Weil die Frauen sind... Nein. Die bauen lauter Scheiße. Genauso wie alle anderen. Ja, ich meine, Männerjobs sind aber auch noch andere, ne? Aber es gibt halt immer keine. Handwerk und so. Es gibt halt immer keine. Ja, es gibt, was es im Endeffekt nicht gibt, sind Konsequenzen. Weil dann ist es ja wieder so, ne? Du kannst ja die von der Leyen jetzt dann nicht absägen oder so, weil die ist ja eine Frau. Frau in der Position. Die hat ja hier jetzt den. Und wenn wir die jetzt hier schassen oder so, dann leiden ja die Frauen everywhere, ne? Das geht ja nicht. Und deswegen muss man die dann natürlich dann da immer weiter hochloben in den nächsten Horizont. Ja, damit halt die armen Frauen nicht geschwächt werden. Aber normale Menschen, vernünftig klar denkende Menschen, also ich weiß halt nicht, ob die Frauen, die ich kenne, auch irgendwo, weiß ich nicht, aus irgendeiner Gasse gefallen sind, wo sie unter Wölfen gelebt haben oder so und deswegen andere Menschen sind als andere Frauen oder so. Keine Ahnung. Aber ich kenne Frauen, die selbstständig sind und ich kenne Frauen, die in der Politik sind und so weiter und so fort und die schütteln selber den Kopf über diesen ganzen Scheiß, der da irgendwie abläuft. Und die warten dann nicht darauf. Das ist nämlich genau das Ding, was für diesen Erfolg halt eben spricht, dass man nicht darauf wartet, dass einem andere Leute irgendwie die Tür aufhalten und den Weg für einen vorbereiten und so, sondern man muss den dann halt selber beschreiten. Und ja, das macht Angst und so, und das macht den Männern auch Angst. Und nicht viele Leute haben da Bock drauf und lassen sich auch viele Männer von abschrecken. Aber die werdet ihr natürlich nie sehen, weil ihr ja die überhaupt gar nicht wahrnehmt. Ne? Das hatten wir ja auch bei den Obdachlosen und so die Mehrheit von den ganzen Versagermännern, die fallen euch ja alle nicht auf. Und wenn euch dann doch mal da einer drauf hinweist, dann gibt's nur, keine Ahnung, ja, müssen Sie sich halt mal ein bisschen anstrengen oder so, es kann ja so schwer nicht sein oder was weiß ich nicht, was für eine Scheiße. Ja. Da ist ja nie die ganze Gesellschaft dran schuld, das muss ja nie die ganze Gesellschaft sich verändern oder so, um denen dann irgendwie zu irgendwas zu helfen oder so. Nee, die sind aus irgendwelchen Gründen dann immer nur selber schuld, ja. Ja, oder sie werden dann irgendwann, sind sie so selber schuld, dass sie werden so obdachlos und dann wird ihnen wieder geholfen zwangsweise oder so. Nee, wieso wird denen geholfen? Ja. Also das habe ich ja vorhin, bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Der eine hat nämlich auch erzählt, wie das ist in diesen Männerwohnheimen da. Und das habe ich auch schon, ich war ja auch mal eine Zeit lang, war ich auch mal ehrenamtlich, hatte ich mit Rettungsdienst so ein bisschen zu tun hier in Hannover. Und ich habe da so viele Horrorstories gehört über diese Männerwohnheim-Situationen, Geschichten. Genug Horrorstories, um zu wissen, dass ich da ums Verrecken nicht hingehen würde zu so einem Ding. Und da gestern bei der Demo hat da auch einer erzählt, dass da geklaut wird, dass da Drogen konsumiert werden, dass man da um sein Leben fürchten muss, wenn man da irgendwie unterkommt, dann so. Und ja, ich meinte, dafür stehen dann die Kids damit auf Straße sozusagen, aber dass man es vorher mal versuchen würde zu vermeiden, dass die Situationen so scheiße sind, dass die Leute sich aufgeben, ne? Ja, dass es dann eben mehr Arbeit und kommt, ist das ständig drauf. Ist, ja. Ist aber es ist doch viel wichtiger, was auf TikTok abgeht. So, das hier ist, ich bin fassungslos, dass es im Jahr 2021 immer noch solche Artikel gibt. Wie schafft man ein virales Meme? Was ist ein Meme? Wo kommen diese Memes her? Sind diese Memes gefährlich? Ich habe mir den Spaß gemacht in meinem Kopf. Ich bin Meme-negativ. Ich habe mir den Spaß gemacht in meinem Kopf, den ganzen Artikel mit der Stimme von Ingrid Brodnik zu lesen aus irgendeinem Grund. Ist doch toll. Wir haben gerade einen motivierenden Spruch auf ein Katzenfoto geschrieben, um unsere Kollegin aufzuheitern. Haben wir da ein Mimi kreiert, also ein Bild, das kommentiert oder verfremdet im Netz Karriere macht? Auf jeden Fall muss man es ernst nehmen, den Humor. Oh Gott, ey, da könnte mir schon gleich der Kopf platzen. Ah, nee, nicht lächerlich machen, auch wenn es lächerlich ist. So, ja, dann fragt die Kognitionswissenschaftlerin, war es lustig? Ja, schon. Und haben Sie es Ihrer Kollegin geschickt? Na klar. Dann war es ein Meme. Memes müssen vor allem eines sein. Lustig. Die typischsten Memes bestehen aus einer Bild- und Textkombination. Gerade auf TikTok funktionieren Memes auch mit Videos. Kommunikationswissenschaftlerin? Really? Und das ist alles, was dir dazu einfällt? Witzig sein muss es, ja? Ja, Humor oder Relevanz, das funktioniert. Aber das waren jetzt nur 50% sozusagen. Was war denn das erste Meme der Geschichte, Frau Kommunikation? Wer stellt solche Fragen? Das erste Meme der Geschichte. Wenn wir die ursprüngliche Definition des Evolutionsbiologen Richard Dawkins nehmen, dann ist ein Meme eine Idee oder ein Verhalten, das durch Nachahmung einer Gemeinschaft verbreitet wird. Also wie Gene. Die von Mensch zu Mensch durch Vererbung weitergegeben werden. Der altgriechische Wortursprung bedeutet nachgeahmte Dinge bzw. imitieren. Vermutlich entstand das erste Meme in der Stein- oder Bronzezeit. Weißt du, wie viele Jahre das sind, Mädchen? Ich glaube, das erste Meme war mittendrin statt nur dabei. Und ich meine, allein schon, wenn du von Höhlenmalerei weißt du, dann ist völlig klar, dass es die Dinger schon vor der Bronzezeit gab. Aber es ist ja egal. Du bist ja nur Kognitionswissenschaftlerin. Das sind Memes, die unserer Entwicklung wirklich geholfen haben. Was konkret das allererste Meme war, wissen wir leider nicht. Das könnte im Lauf der Zeit verloren gegangen sein. Kann ich auch ein Interview geben, wo ich mir einfach irgendeinen Scheiß aus dem Arsch... Aber so richtig, das könnte verloren gegangen sein. Das erste Meme. Ja, sie sind sehr flüchtig, diese Meme, so wie Rehe oder so. Oder Alkohol. Was war das erste Online-Meme? Der Smiley. Der hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und wir nutzen ihn bis heute in der weiterentwickelten Form des Emoji. Kommt noch irgendwas, was irgendwen weiterbringt zu dem Thema, frage ich mich an der Stelle des Artikels. Was ist das, in die Zeit oder wer macht das? Wer war denn das? Fatz? Oh, Wahnsinn. Die sind auch so scheiße. Ja. Oh, der Schema wie stellen Sie sicher, dass keine missbräuchlichen Inhalte verbreitet werden auf TikTok? Frau Programmchefin TikTok Deutschland, Jasmina Banaschuk, den Zuhörern unseres Podcasts auch bekannt als Laser Sushi. Für uns als Plattform ist eine Grenze überschritten, wenn ein Meme belästigend, schikanierend oder hasserfüllt ist oder in irgendeiner anderen Form gegen die Community-Richtlinien verstößt. Wir haben drei Säulen im Moderationsprozess. Das eine ist die Technologie, die Schlüsselwörter wie Beleidigungen erkennt. Zweitens haben wir Moderatoren, bla bla bla, und die Community, bla bla. Ach so, TikTok hat sich da reingekauft vielleicht, oder? Ist doch wo reingekauft? Ja, in die Zeit, in der Fatz. Nee, Fatz? Nee, weiß ich nicht. Mach doch mal einen Artikel über uns oder so. Ja, gut. So nee, ich glaube eher, dass ja irgendwer immer, lieber Naschuk da mal wieder featuren will oder so ein Kumpel von ihr ist oder irgend sowas. Das glaube ich mal, ja. Aber die machen auch viel Werbung, TikTok. Also die schmeißen Geld um sich sozusagen. Gibt ja, das wird sicherlich auch einer der Gründe sein, warum die Jasmina dort angestellt wurde. Einer von, ne, neben ihrer überragenden Fachkompetenz, dass sie halt die Kontakte knüpfen kann. Ne? Selbstverständlich. Wenn man in jeder deutschen Redaktion schon mal Probe gearbeitet hat für 3 Monate, kann das natürlich sein, dass man viele Leute kennt. Gibt es Situationen, in denen Memes unangebracht sind? Da hat jeder seine eigene Schmerzgrenze. Ich habe das vor allem in den Kommentaren vieler Meme-Seiten auf Instagram während des jüngsten Israel-Palästina-Konflikts gesehen, dass es kein gutes Thema für Witze ist. Ja, aber das ist, wenn man Humor schon nicht versteht, dass Humor Katharsis ist, dass Humor oftmals halt auch Grenzen überschreitet und dadurch den Leuten ein Ventil gibt, solche Dinge wie Krieg zu verarbeiten, weil wir müssen alle mit der Realität sowieso schon umgehen. Das ist so unsagbar. Und dann reden sie noch über TikTok-Tänze. Und dass das auch Memes sind, aber dass bei TikTok-Tänzen braucht man viel mehr Arbeit als Memes und deswegen sollten die auch geschützt sein, also dass man da die Copyrights beachtet, aber bei Memes natürlich nicht, weil da steckt man viel weniger Arbeit rein. Schöner Werbeplug. Gefällt mir. Blödsinn, ne? Ja, die sind besonders viel Arbeit. Mir fällt da irgendwie seltsamerweise dazu ein, dass es ja jetzt mehrere Studien gegeben hat, dass man von TikTok Ticks bekommt oder Jugendliche bekommen Ticks, weil von diesen ganz schnell geschnittenen Sachen, dass sie wirklich Tourette-ähnliche Gesichtszuckungen und andere Körperzuckungen. Ja, aber war das denn nicht dieses Ding mit dem zweit erfolgreichsten deutschen YouTuber? Das hatten wir auch letzte Woche erst. Oder vor zwei Wochen. Nee, aber das über Ticks durch TikTok habe ich auch schon gelesen. Echt? Ich hatte jetzt noch was anderes, aber wir hatten ein ähnliches Thema, darum habe ich jetzt nicht mehr reingenommen. Ich habe die Überschrift zumindest abgescannt, war mir aber jetzt nicht genug. Sonst das ist eine Funktion von einer kommunistischen Partei, China. Psychologisch. Den Rest der Welt zersetzen und zu Hause den Laden irgendwie autoritär sauber halten. Worauf deutet das? Im Westen zum Tourette-Syndrom machen. Zum Großen. Ja. Jetzt wird es leichter für den chinesischen. Oder man kann es wie Kanada machen. Man verbrennt einfach Bücher. Ja, guck mal, Cultural Appropriation in Kanada. Ach, die ist nur kalt gewesen. Ne? Das ist ein Missverständnis. Die war nur kalt. Asterix. Sie wegen haben wegen der Indianer oder wegen der Griechen? Ja, oder? Wegen der Indianer. Sie haben Asterix verbrannt, sie haben Tim und Struppi verbrannt, sie haben Pocahontas verbrannt, sie haben Lucky Luke verbrannt. Oh, meine Güte. Und das Ganze wurde als Reinigungszeremonie durch Flammen bezeichnet. Das hat schon 2019 stattgefunden, aber jetzt erst größere Wellen geschlagen. Das ist an einer, die Schulbehörde von Windsor, Ontario, hat 5000 Comics, Romane und Lexika verbrennen bzw. recyceln lassen. Recyceln ist auch geil. Guck mal, wir haben die Bücher gar nicht verbrannt, wir haben sie recycelt. Ja. Mit der Wärme haben wir die Hütten der Armen geheizt. Kannst du da was dagegen haben? Aber noch besser ist, also, dass dann hinterher die Asche dieser Werke genommen wurde und sie wurde als Dünger auf Feldern verstreut, damit aus dem Hass etwas Neues wachsen kann. Nochmal, wir reden von Asterix. Von Asterix. Von Tim und Struppi, von Lucky Luke und Pocahontas. Verbrennen und irgendwo verstreuen, damit aus dem Hass dieser Werke, dieser Menschenverachtung, das ist ja, wenn man sowas liest, dann mag man auch Hitler und denkt, er hätte nichts getan. Nehme ich an, weil sonst würde man das ja nicht verbrennen. Ach, das ist echt unsagbar. Das Beispiel Asterix in Amerika. Hier sieht die selbstbezeichnete Bewahrerin des Wissens der Ureinwohner, Susie Keys, eine Übersexualisierung einer jungen Frau, die sich in Obelix verliebt. Sie werde mit tiefem Ausschnitt und Minirock dargestellt. Würdest du im Minirock durch den Wald laufen? Jeder Wetter schon, oder? Das wird ein gutes Jahr, ist klar. So nicht. Die Aufforderung von Susie Keys lautete, jede Schule solle eine solche Zeremonie abhalten. Immerhin, die abscheuliche Idee weiterer Bücherverbrennungen wurde aus Angst vor einem Aufschrei verworfen. Es wäre dann um 30 weitere Schulen gegangen, die das auch schon geplant hatten. Ja, können die Leute nicht ihre eigenen Bücher verbrennen, wenn sie schon was verbrennen müssen an Büchern? Also da gleich die staatlichen sowas auch. Und wegen mit so einer Begründung dann auch noch. Wenigstens der Premierminister von Quebec, François Legault, hat gesagt, es ist inakzeptabel, Bücher zu verbrennen, unabhängig von ihrem Inhalt. Für mich ist das Verbrennen von Büchern eine grausame Handlung. Trudeau hat sich natürlich gedrückt und hat gesagt, eigentlich mag ich es nicht, aber es ist nicht meine Aufgabe, von mir oder nicht Ureinwohnern den Ureinwohnern zu sagen, wie sie sich fühlen sollen. Ja, und es ist auch nicht die Sache der Ureinwohner, die Kunst oder die Kultur anderer Völker zu verbrennen, weil es ihnen nicht passt. Das ist einfach nicht der Weg. Denn wir erinnern uns alle an den Ausspruch, wer war es, Heine, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch Menschen. Das sehe ich nicht als allzu abwegig. Lass die Finger von Asterix. Ja, und kommen wir jetzt nochmal zu Lady Bitch Ray, die mir ja letztens auf Twitter gesagt hat, dass die Hufeisentheorie wissenschaftlich widerlegt ist. Ja, das ist wissenschaftlich belegt, ne? Na, das so auch nicht, aber der Stapel hat das hier eingereicht. Grüße an Stapel Chips YT. Und es gibt eine Studie und die sagt halt, dass Rechtsextreme und Linksextreme wohl einige psychologische Eigenschaften teilen, die sie sehr gut vergleichbar machen. Vor allem geht es halt um autoritäres Verhalten. Ich übersetze es mir gerade mal. So. Es ist ein Fehler, Autoritarismus für ein rechtes Konzept zu halten, wie es einige Forscher in der Vergangenheit getan haben, sagt Costello, einer der Macher der Studie. Wir haben festgestellt, dass Ideologie sekundär wird. Psychologisch gesehen ist man zuerst autoritär und nur dann ein Ideologe, wenn sie der Machtstruktur dient, die man unterstützt. Ach, nein, doch, oh. Was halt Leute wie ich, die sagen, ich möchte keins von beiden Extremen, schon lange sagen, was aber von der Linken vehement mit lautem Geschrei abgelehnt wird. Aber klar, natürlich musst du erst jemand sein, der bereit ist, andere Menschen zu unterjochen, bevor du dich für eine Seite entscheidest, die dir dann mehr bringt oder weniger bringt oder dir besser gefällt. Na klar ist das so. Wer hätte denn daran irgendeinen Zweifel gehabt, außer wiederum Ideologen? Ja. Es ist klar, dass die lautesten und politisch engagiertesten Teile der Gesellschaft einen großen Einfluss auf unseren nationalen Diskurs haben, sagt Costello. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Kritik von Gegnern und der Bereitschaft, gewalttätige Mittel gegen Menschen anzuwenden, die anderer Meinung sind, um den Status quo zu ändern. Grüße gehen raus an Lina E. und ihre Freunde. Ja, das ist ein neuer Punkt, ne? Ja. Die Gewaltbereitschaft. Die Bereitschaft zu echter Gewalt, nicht zu digitaler Gewalt. Du bist Dickklicker da. Oh, Gewalt. Ja, ist halt nicht so viel. Die psychologische Studie des Autoritarismus reicht bis in die 30er Jahre zurück, als Sozialwissenschaftler versuchten, die psychologischen Prozesse zu verstehen, die die Menschen eher dazu veranlassten, den Aufstieg des Faschismus in Europa zu unterstützen. Die daraus resultierende Faschismus-Skala, die entwickelt wurde, um die Stärke der Unterstützung einzelner Personen für die rechtsextreme Ideologie zu messen, trug zur Entstehung des Feldes der politischen Psychologie bei. Als ich anfing, mich mit dem Thema Autoritarismus zu beschäftigen, fand ich es rätselhaft, dass Psychologieforscher das Konzept fast ausschließlich aus der Perspektive der extremen Rechten betrachtet hatten, sagt Costello. Das macht es schwierig, die Psychologie des Autoritarismus und die Bedingungen, die zu seiner Verbreitung in einer Gesellschaft führen können, wirklich zu verstehen. Ja, das ist halt auch das Problem, dass wir in unseren Universitäten seit Jahrzehnten haben, dass alles nur noch durch eine Brille betrachtet wird. Und klar, wenn ich nicht nach der Gefahr von Linksextremismus forsche und dazu keine Zahlen habe und dazu nicht in die Milieus gehe und da mal wirklich empirische Arbeit leiste, dann sehe ich auch keine Bedrohung. Passt mir natürlich auch gut in den Kram, wenn ich sowieso alles Üble nur auf der konservativen Seite sehe. Neben den auffallenden Ähnlichkeiten zwischen den beiden politischen Extremen hat die Forschung auch einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden hervorgehoben. Linke Autoritäre nehmen die Welt eher als gefährlichen Ort wahr und erleben als Reaktion, das sagt mir gerade nichts in der Autoübersetzung, was hier, da muss ich gerade mal zurück übersetzen. Geh mal zurück hier, Englisch, danke. Ach so, okay. Linksgerichtete Autoritäre sehen die Welt eher als einen gefährlichen Ort und erfahren extreme Emotionen und ein Gefühl von Kontrollverlust als Reaktion auf Stress. Rechtsgerichtete Autoritäre sind mehr geistig gefestigt, also von ihren von ihrer Resilienz her nicht so offen für neue Erfahrungen und weniger bereit, der Wissenschaft zu glauben. Und der Costello bittet die Leute darum, diese Studie nicht als politischen Knüppel zu benutzen, sondern halt den Pull-Faktor des Extremismus zu verstehen, zu versuchen, ohne halt eine Brille ja, zu haben. Der Machtfaktor des Autoritarismus, ja. Ja, und das ist ja auch das, was ich sagen würde, halt Extremismus von beiden Seiten beobachten und halt so weit entmachten, wie das demokratisch möglich ist. Ja, bitte nicht Linke mit dem Artikel voran. Am besten Extremismus von allen Seiten. Ne, weil guckst du nach links und nach rechts, dann kommen sie auf einmal von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, guck mal, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Amis den Zusammenhang zwischen der Alt-Right und den Taliban sehen und schwupp ist Patrick Gensing zur Stelle, um das Narrativ auch in Deutschland weiter zu spinnen. Er gibt ja auch halt die US-Berichte als Quelle an. Und der Sellner, er hatte ja halt sein Zentralstück ist ein Tweet vom Sellner, der sagt, der Sieg der Taliban in Afghanistan bedeutet eine krachende Niederlage für den Globalismus. Drag Queens, Homo-Paraden und Menschenrechtsideologie haben dort Sendepause. Es wird Zeit, dass auch Europa sich aus seinem Zustand als amerikanischer Kolonie befreit. Sag mal, Sellner, haben oh Sie dir... Gott. Das ist dein Feindbild, Drag Queens, Homo-Paraden und Menschenrechte. Ja, genau. Genau. Das sieht so aus. Alter Schwede, ey. Du hast ja ähnlich schlimmen Verfolgungswahn wie Mohammed Amjad, würde ich sagen. Also wirklich. Ja, das ist, das nicht ist so wirklich. Nicht so das Problem. Europa sich aus seinem Zustand als amerikanischer Kolonie befreien, dann haben wir hier auch wieder irgendwie christliche Ordnungshüter oder was? Puritanismus oder was? Oder? Ja, Scharia-Polizei, ne, mit ihm und seinen Freunden. Und die Linken marschieren wahrscheinlich direkt mit und freuen sich über China-Zustände. Weiter unten ist dann nochmal ein Tweet, den ich eigentlich ganz lustig fand, weil ich eigentlich nicht glauben konnte, dass das wirklich passiert ist, aber es stimmt wohl. Das hier ist ein Tweet von einem Taliban-Mitglied. Ich weiß nicht, für die Leute, die uns nur hören, man sieht praktisch die United States Embassy. Darüber, über den United States Embassy, ist ein McDonald's-Bogen. Rechts und links hängen zwei brennende Regenbogenfahnen. Oben drüber ist ein Helikopter zu sehen, der offensichtlich Leute aus dem brennenden Gebäude rettet. Und davor ist Pepe der Frosch mit Taliban-Turban, AK-47 und Bart. Und das ist jetzt... Könnte auch ein Assault Rifle sein. Ja, könnte auch sein. Muss nicht eine Kalaschnikow sein. Da kann man alles reinlesen. Ich glaube, die haben mittlerweile alles. Mehr amerikanische Schusswaffen als Kalaschnikows, oder? Aber ich finde es lustig, Herr Quent dass... Darf ja, einen ja aufnehmen, nein, ja. Nimm doch nicht alles vor. Ja, nee, also, ja. Wenn ihr euch so provozieren lasst, Gensing, und das hier groß zeigt, und das als irgendein... Da ist irgendjemand von der Taliban halt ein bisschen gewandt in Memes. Vielleicht hat er den Artikel gelesen und hat dann gedacht, oh, so ein Meme kann ich auch. Wie die Frau Banner. Die mussten ja jetzt auch 20 Jahre in der Höhle hocken. Vielleicht haben sie ein bisschen mit dem Computer geübt oder so. Also, aber das als Beweis angeblich für eine Achse zu nehmen, wieder finde ich wieder großartig. Ja, und dann kommt der Herr Quent, genau. Das Verhältnis der extremen Rechten zu Islamisten wie den Taliban ist ambivalent. Da hätte ich eben noch drüber gelacht, aber ich habe ja leider den Tweet vom Sellner gelesen. Also da hat der Quent sogar dann mal recht, also zumindest beim Sellner. Weiß nicht, ich kann mir eigentlich so schlecht vorstellen, dass es viele Rechtsextreme gibt, die mit der Taliban sympathisieren. Und wenn doch, sorry, angeblich sind Putin und der Dugin ja auch Riesenfans von Muslimen, also... Aber mit den Ideen der Muslime schon in Russland, ich erinnere an diese Geschichte mit dieser Halle. Und die sind doch aber so gut gegen die Moderne und so halt, ne? Da können sie sich halt mit anfreunden. Das hat ja bisher immer gut funktioniert, historisch. Also wenn man jetzt mal guckt, muslimische Fundamentalisten Geld geben und die ausbilden und den Waffen ist immer. außerdem so quent weiter respektieren oder bewundern Rechtsextreme die Aufopferung und die ideologische Konsequenz des radikalen Islamismus. Puh, ja, da haben wir sie wieder, die Achse. Was war es damals? Berlin? Keine Ahnung. Ja, die Kümmelachse von Hitler. Hat er sich doch auch getroffen, der Hitler. Der hat das auch gemacht. Ja. Eigentlich hatte ich jetzt hier eigentlich gedacht, dass ich danach das Ding von der Amadeo-Antonio-Stiftung hätte, aber das habe ich jetzt wohl irgendwie nicht vergessen mit aufzuklappen. Aber die Antonio-Stiftung hat quasi dasselbe geschrieben. Ich dachte erst, das wäre Veronika Kracher. Ich dachte erst, das wäre Veronika Kracher selber, aber das stand nur ganz unten drunter. Enthält Recherchen von Veronika Kracher statt unten drunter. Alter, da hat die wahrscheinlich sich einfach mal 10 Minuten an Google gesetzt. Ja, da stand irgendwo irgendwas von Incel. Und das war wahrscheinlich dann ihre Contribution. Ja, die Incels sind ja auch totale Taliban-Freunde. Ja, die sich eine Frau kaufen. Genau, und wenn sie es nicht sucht, dann schlägt Google ihr das trotzdem vor mit den Incels. Ja, genau so. Ich würde ja jetzt gern mal was über das Incel interessant. Genau. So, ich werde mir meine Immobilie mit Incel. Oh. Kommt nirgendwo hin, wenn sie was mit I sucht, weil sie sofort wieder recherchiert. Ja, die marxistische Feministin auf jeden Fall, Veronika Kracher. Und was sie da auch drin hatten, war Stone Toss. Also irgendwer hat auch so ein Meme mit einem Stone Toss irgendwie Comic verändert, leicht verändert, irgendwie da an Stone Toss geschickt und der hat das dann weiter retweetet. Und lustigerweise, also was sie da nicht gezeigt hat, ich habe da nämlich nochmal nachgesucht nach dem Tweet beim Stone Toss und das war auch wirklich so. Und der Stone Toss hat dann irgendwie da drunter geschrieben, so mit Augenzwinkern quasi, ja, selbst hier die Taliban können noch einen Witz verstehen, besser als die Linken. Und ja, wobei, also für die Leute, die nicht kennen, Stone Toss ist ein ziemlich rechtslastiger, vor allem halt auch immer wieder antisemitischer Karikaturist. Echt? Ja. Auf welche Sachen machst du das jetzt fest? Also ich habe schon öfter antisemitische Karikaturen von ihm gesehen, wo halt zum so Dog-Whistle-Kram drin war. Ja, guck ich nach, zeige ich dir. Okay. Habe ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber also für mich ist der irgendwann unter Antisemitismus abgelegt gewesen, weil ich genug Bilder gesehen habe. Achso, ja, hier berichtet jemand, dass diese Genderförderung im Ausland, wie zum Beispiel ja in Afghanistan, dass das im Kern, immer wenn es dann darum ging, wie man jetzt handelt, häufig zu Streit geführt hat. Meistens nicht, vielleicht nicht meistens, aber häufig zu Streit geführt hat. Weil jemand sich wieder was zu beschweren hatte und so weiter. Auf beiden Seiten war das eigentlich eher ein unangenehmes Thema. Ja, und er schreibt es auch, dass sich überall, dass es so als Gender Mainstream auch durchgegangen wäre, so verstehe ich das, was er da schreibt. Ja, aber ich würde hier ein bisschen aufpassen, weil das ist natürlich englischsprachig jetzt mit Amerikanern und ob die jetzt unter Gender jetzt wirklich diesen Kram verstehen oder ob die da jetzt irgendwie Frauen so in die Schule gehen oder sowas drunter verstehen, da wäre ich nochmal so ein bisschen vorsichtig. Das kann halt auch sein, dass die da drunter einfach Fraueninklusion irgendwie in die Gesellschaft, in die Öffentlichkeit verstehen. Was da ja auch schon Streitthema genug irgendwie wäre. Also ich bin mir da nicht sicher, dass die damit jetzt irgendwie meinen gendergerechtes Deutsch oder so, wenn sie sich jetzt... Da gab es mal so einen Vorfall auch, irgendwie, da haben sie einen Radiosender abgestellt, irgendwo in Iran oder so, einen deutschen Radiosender, weil er eben Genderpropaganda gemacht hat sozusagen, da ging es um häusliche Gewalt, meine ich, war das Thema. Die sind natürlich ein bisschen empfindlicher, ja, das ist richtig. Ne? aber dass es zu Streit führt, egal, jetzt... Das ist ja auch richtig. 20 Jahre später. Ja, und hier der Hamed Abdel Samad hat ja was geschrieben, was mir aus dem Herzen gesprochen hat. Er schreibt 20 Jahre nach dem 11. September und die Taliban sind wieder zurück. Die Islamisten sitzen in westlichen Parlamenten. An der Stelle würde ich halt irgendwie ihr Ilan Omar oder wie sie da heißt, da anführen. Die meint er wahrscheinlich damit. Und beschweren sich über Rassismus, schreibt er dann weiter. Westliche Regierungen bezahlen die Taliban dazu, um den IS zu bekämpfen. Und die Kritik am Islam ist nicht woke. Und dann sagt er, good job. Also, habt ihr toll gemacht. Ja. So ist es ja auch irgendwie, ne? Also, wir haben jetzt zwar irgendwie Krieg gemacht gegen Terrorismus, aber alle möglichen Leute, die damit sympathisieren und so, haben aber trotzdem einen Sieg nach dem anderen irgendwie errungen. Und es wird immer, das Klima wird immer schwieriger, im Endeffekt überhaupt dagegen vorzugehen, weil wir können ja auch nicht so irgendwie sagen, wir sind jetzt hier eine Gesellschaft, wir raufen uns jetzt hier zusammen irgendwie, wir sind unseren Nachbarn gegenüber jetzt einfach mal wohlgesonnen, so, wir müssen die ja nicht für die Tollsten halten oder so, aber wir müssen einfach mal einsehen, dass wir hier irgendwie in einem Boot sitzen. Das geht ja alles nicht, weil das ist ja alles schon Nationalismus und schlimm und furchtbar und ja, und man kann ja keine Anforderungen stellen an die Leute irgendwie da, obwohl ja die Leute wie hier der Mansur und so, das ist ja das, was sie die ganze Zeit halt fordern, ne? Dass halt die Leute hier auch mal ankommen, quasi von sich aus dann das mal akzeptieren, wie das halt hier halt in dieser Gesellschaft so läuft und sich hier einfinden und nicht die ganze Zeit irgendwie sich nur in der Opferrolle sehen und sich darüber beschweren, wie schlimm das hier alles ist. Aber Politik und so erwartet es ja nicht groß, weil das wäre ja Rassismus oder so, das wäre ja unfair oder so. Dass für die dann dieselben Regeln gelten wie für alle anderen Leute auch, ne? Also, das geht ja nicht. Ja, ist schon ein bisschen ungünstige Entwicklung, hat er gut beschrieben und auf den Punkt gebracht. Ja, der Herr Sebastian Kurz. Kurz war im Gegensatz zu deutschen Politikern, von denen man das eher nicht so gehört hat, hat hier auch von islamistischem Terror gesprochen in seiner Erinnerung an den 11. September. Und bei den anderen aus Deutschland, Baerbock und so, da war es einfach nur so, ja, es ist eine Zäsur und es war schlimm und wir werden es nie vergessen halt, aber was vergessen wir denn da nicht? Die Sachen, die wir versuchen zu verdrängen, die wollen wir nicht vergessen, oder wie? Nee, wir vergessen nicht, was da passiert ist und wir vergessen nicht, wie viele Menschen wir vergessen, aber im Namen welcher merkwürdigen Ideologie das geschehen ist. Ja, und gerade Das für ist wie in Ja, das ist ja Deutschland, nicht nur das ist wie im vergessen Endeffekt in worden. Deutschland auch, am Ende war es keiner. Ja, und Das ist auch von extra Anfang was. an abgelehnt worden, muss ich nur sagen. Und was ja auch Ja. Deutschland angeht, also es ist ja auch nicht so, dass wir da einfach nur so daneben stehen und uns denken, unser Businesspartner oder so, da haben ja auch mehrere Leute auf Twitter dran erinnert, was ja auch irgendwie kein Mensch mehr irgendwie in seinem Gedächtnis irgendwie drin hat, dass ja die Mehrzahl von den Leuten, die da diese Flugzeuge gesteuert haben, hier in Deutschland das geplant haben und ihre Sachen, ihre Kenntnis da erworben haben, um das denen zu ermöglichen, diesen Anschlag zu machen. Bei uns in Hamburg ist das ja gereift, diese Terrorgruppe. Und das waren alles Leute, die haben hier studiert. Das waren keine dummen Leute. Und die haben ja alle Möglichkeiten gehabt, mit ihrem Bildungsabschluss hier ein schönes Leben zu führen. Und stattdessen haben sie sich aber dazu entschieden, in diese Gebäude da reinzufliegen. Und das redet da einfach niemand drüber. Es ist vollkommen so, ja, das heißt, da ist nichts. Und stattdessen redet man sich dann wieder tausendfach ein, dass es ja nur Ungerechtigkeiten sind und die Leute Ja, leiden dass und sie dass unseren man. Lebensstil ablehnen würden und so weiter, aber ich glaube Ja, schon, das dass die tun sie anderen ja auch schon. scheinbar. Aber das Ja. liegt ja nicht daran, dass wir sagen, die sind scheiße und die sollen sich verpissen oder so und wir tun nichts für die und wir wollen die nicht haben und wir wollen die nicht ausbilden und wir sind die Bösen, die den Leuten das nicht gönnen, dass sie ihr Glück finden oder so. Ne, der Westen und diese Sachen. Das ist ja gerade das, was alles nicht stimmt, aber das ist immer das, wo sie dann immer wieder drauf hinkommen. So als wären wir die Schweine, ne? Der Kolonialismus ist ja nur daran schuld, dass die keine Homosexuellen mögen und diese ganzen Sachen, das ist Ja, aber immer nach der alles unsere Motivation Schuld. von so einem Bin Laden kann man doch trotzdem mal fragen, was soll denn das, wenn wir so einen Bin Laden, was hat er denn da gegen die Türme gehabt, sozusagen, ne? Das ist doch eigentlich auch ein Angriff auf den Kapitalismus gewesen, oder nicht? Ja, ich denke mal, viele von den klammheimlichen Befürwortern haben da drin Angriff auf den Kapitalismus gesehen. So in der Art, Ja, auch ja. diese Gab Tage jetzt. sicherlich auch aber was haben sie denn gewollt? Was war denn jetzt? Ja. Was ist denn ihre, was ist denn die Motivation? Die Haben sie Motivation einen war, Amerika zu demütigen. Ganz einfach. Ja, und halt auch der Hegemonialstatus von Amerika und der Kolonialismus gepaart mit dem Kapitalismus. Ja? Ich meine, das haben die Attentäter von 9-11 ja auch als Mitgrund angegeben. Ne? Kingsburn hat mich Amerikanischen eben angeregt. Imperialismus, wie es so schön heißt. Ja, ich meine, das heißt doch im Prinzip aber auch, dass die Amis dann teilweise eben dahin sind, haben das belegt, besetzt oder haben irgendwie Geschäfte gemacht, haben sie so mit dem Öl und so, ist ja in Ordnung. Und eigentlich groß übernommen haben sie da auch nicht, oder angegriffen haben sie da auch nicht, sondern ich weiß nicht genau, gut, denn Saddam haben sie natürlich mal angegriffen. Aber sonst war da ja eigentlich sehr lange Ruhe, weißt? Also mit den Amerikanern jedenfalls. Deswegen habe ich das nicht ganz verstanden, was der klar imperialistische, aber was hat er denn? Was machen die Amis denn gegen den Osama? Naja, du weißt doch, wie das ist mit dem. Es ist Ideologie dann aber nur. Das ist aber wenig, was wir mit dem Osama ja irgendwie hatten, war ja, dass er ja im Endeffekt, also dass die Amerikaner ja Verbündete von Saudi-Arabien irgendwie waren. Das war ja, glaube ich, irgendwie das Problem. Ah, genau. Was der Osama irgendwie hatte. Und dass sie dann da die Ungläubigen ins heilige Land lassen und lauter so ein Scheiß irgendwie. Ja, gar nicht mehr. Das ist schon eher sowas. Während seine Familie fett davon profitiert hat. Weil die waren ja Bauunternehmer oder sind Bauunternehmer in Saudi-Arabien. Also der war in eine sehr reiche Familie geboren. Ja, wer ein geborener Saudi ist, dem geht es sowieso ganz gut. Ja. Aber wenn deine Eltern irgendwie eine der größten Baufirmen in dem ganzen Land haben, geht es dem noch besser. Auch noch, ja. Im Gegensatz zu Mohammed! Dem geht's ganz schlecht. Also das finde ich immer nicht ganz unwichtig, dann zu verstehen, warum das jemand macht, sozusagen. Ja, ist gut, so. Jetzt nicht. Ja. In Dänemark sollen Einwanderer zur Arbeit gezwungen werden. In Deutschland träumen PolitikerInnen auch von so einer Verpflichtung. Sie ignorieren, dass die überwiegende Mehrheit der MigrantInnen einer bezahlten Arbeit nachgehen und schüren Rassismus. 66,8% bei Menschen mit Migrationshintergrund, 66,6% bei ausländischen Staatsbürgerinnen. Zum Vergleich, Gesamtbevölkerung 76,7%, Deutsche ohne Migrationshintergrund 79,7%. Viele Einwanderinnen sind in Weiterbildung. Ah ja. Sind die jetzt nicht arbeitslos, weil sie in Weiterbildung sind? Jetzt, wo die Zahlen geklärt sind. The Audacity von Wohlstandsallmann-PolitikerInnen, hart arbeitende, bis vor kurzem noch als systemrelevant gefeierte nicht-weiße ArbeiterInnen pauschal zu verunglimpfen. EinwanderInnen machen wichtige Jobs und dann stabiler Allmann-Rassismus. Eben haben wir noch von Dänemark geredet, Mohammed. Du verwirrst mich. Ach nee, stimmt, du hast eher zusammengesponnen im ersten Tweet. In Deutschland träumen Politiker auch von so einer Verpflichtung. Wer? In Deutschland ist ja schon der Unterschied. Bei welchen Parteien, Mohammed? Und wie kommst du auf Allmann-Rassismus, wenn es um Dänemark geht? Sind das auch Allmanns? Sind alle Allmanns, die du nicht magst? Hast du vielleicht ein Problem? Geht mal eure Maskendeals aufarbeiten. Und forscht auf euren Konten nach dem Ursprung eures Kapitals. Mussten nie im Leben einer Lohnarbeit nachgehen und trauen sich trotzdem Menschen zur Arbeit zwingen zu wollen. Stabil deutscher Move. Dänisch, Mohammed. Dänisch. Und dann kenne ich so viele Menschen, die eingewandert sind und nichts lieber tun würden als arbeiten, weil es herrscht ja Kapitalismus, aber Allmannstaat lässt sie nicht und will sie jetzt dazu zwingen. Was nun? Es gibt keine Vorlage, es gibt keine, nicht mal hat es jemand gewagt, aber in Deutschland das zu wiederholen, außer Leuten von der AfD. Newsflash, Herr Amjahid. In Klammern, nichts lieber tun würden als arbeiten. Allmannstaat lässt sie nicht, will sie dazu zwingen. Also, weil ja Kapitalismus herrscht, will er sie jetzt dazu zwingen, oder was? Dass sie das tun, was sie wollen. Was sie wollen, ja. Lieber Mohammed Amjahid, nochmal zur Erinnerung, das mit dem zur Arbeit zwingen, das ist das, was man macht im Kommunismus, bei diesem tollen System, was du so super findest. Da werden die Leute zur Arbeit gezwungen. Damals in der Sowjetunion jeder Sechste. Zwangsarbeit, irgendwo verschleppt. Für nichts. Zum Tode. Als politische Antwort auf diesen staatlich geprüften Rassismus. Was? Wo? Wie? Zeigt mir den Gesetzesvorschlag. Weise ich jetzt meinen Steuerberater an, doch jedes einzelne BRD-Steuerschlupfloch zu nutzen. Habt ihr jetzt davon? Ja, ich bin sicher, uns entgehen unserem Mohammed. Alter Schwede. Ja. Die große Täuschung hinter diesem Racist-Allmann-Move, arbeitende MigrantInnen würden Allmanns akzeptieren. So als hätte der NSU nie hart arbeitende, migrantisierte Menschen abgeknallt, nur damit ihre trauernden Angehörigen danach vom deutschen Staat angelogen und kriminalisiert werden. Ja, das hat er absichtlich gemacht, der deutsche Staat. Hat er absichtlich gemacht, auf jeden Fall. PS, in Dänemark zwingt die Sozialdemokratie. In Deutschland wollen Unionspolitiker zwingen, mit denen die Sozialdemokratie kuschelt. Koalition, Demokratie, das sind auch Worte, die dir eher entfernt was sagen, ne, Mohammed? PS, kuscheln. Alter Schwede. Was meint ihr denn, wer kuschelt bei uns? wird da jamaikanisch gekuschelt oder eher Ampel gekuschelt oder Deutschland gekuschelt? Westen kuschelt mit Armin. Wir kuscheln unter Nordrhein-Westfalen, das muss reichen. China Evergrande Bonds suspended as prices plunge. Jaha, eine Meldung aus der Weltwirtschaft. Und sie kommen nicht von Real Small Price, sondern von mir. Seid ihr verblüfft? Nee, ich fand das super interessant, dass da in China gerade ein Immobilienfinanzierer abschmiert, der ähnliche Ausmaße hat wie das auch 2008. Die Bank hatte die oder größere Ausmaße noch hat, als die Bank, die 2008 die Sache ins Rollen gebracht hat. Und das ist ganz ähnlich, nämlich es werden hier praktisch Häuser oder Wohnungen an die Mittelklasse in China verkauft, auf Kredit natürlich. Und aus verschiedenen Gründen ist Evergrande jetzt halt in große Geldnot geraten, kann die Leute, die Wohnungen bauen und warten, nicht mehr bezahlen. Ich habe dann gleich mal jemanden gefragt, der was von der Sache versteht. Also Price war nicht verfügbar, deswegen hab ich hier einen Zuhörer gefragt und der meinte halt, die chinesische Partei wird das alles abbügeln, weil wird irgendwie die Kohle raustun oder das Ding verstaatlichen oder ähnliches, um hundertprozentig halt, um eine Börsenschmelze halt zu verändern. Schlagen. Es geht hier um 300 Milliarden US-Dollar äquivalent. Autsch. Das kann die Partei schlucken. Aber sie müsste es halt vollkommen. Werden viele Leute wahrscheinlich verhungern, weil keine Lebensmittelrationen mehr aufs Land geliefert werden. Aber? Ja, aber das ist halt, gerade schreibt schon Kingsburn, Psychodad schreibt, endlich kommt der Crash, aber der wird nicht kommen. Also. Das kann sich China einfach momentan nicht leisten, weil das wäre einfach für China auch katastrophal. Weil erstmal kommen ja auch die Inlandsfolgen dazu dann. Und halt die chinesische Bonität wird nicht, aber ich denke auch, wenn China diese Schulden übernimmt, wird die chinesische Bonität leiden. Ich weiß es nicht, müsstest du dann eher sagen, Price. Also was ich für eine sehr viel größere Gefahr für den chinesischen Finanzmarkt halte, ist die ganze Situation mit Hongkong, weil de facto ja China über Hongkong an den internationalen Finanzmarkt erst richtig angeschlossen ist, aber Hongkong ja immer mehr wie China, Festland China behandelt wird, auch warum wohl, ne? Und dementsprechend sich da die Bedingungen halt verschlechtern. Deswegen wollen die ja jetzt auch den chinesischen Markt noch mehr für ausländische Investoren öffnen. Kommen wir beim nächsten dazu, aber dieses Evergrande, gut, ich meine, es ist ein riesiger, dass es eben eine Immobilienblase in China gibt, das ist seit 20 Jahren bekannt. Oh. Wenn man ganze Städte baut, ganze Leerstädte. Ja, genau. Ja. Aber wie lange braucht, also wie viele von den Dingern kann China schlucken? Weil ist das der einzige oder? Man muss auch überlegen, von diesem Portfolio, was Evergrande bedient, ja, da sind auch sehr, sehr viele staatliche Aufträge dabei. Und der chinesische Staat hat ja vor 10, 15 Jahren solche Sachen gemacht wie, okay, wir antizipieren Naturkatastrophen und deswegen bauen wir jetzt schon mal auf Vorrat Städte, falls wir Leute umsiedeln müssen. Das ist natürlich Hand in Hand mit sehr viel Korruption einhergegangen. Und das hat ja zu diesen leeren Geisterstädten geführt. Da haben wir alle Bilder schon mal von gesehen. Ja, solche Dinger sind seit 15 Jahren in den Portfolios von solchen Firmen drin. Es ist da, also die Verhältnisse in China sind so katastrophal, dass der Staat ja immer, die Partei immer eingreift und das einfach immer, politisch und mit Geld zudeckt. Und aber es passieren halt sehr seltsame Dinge in China, aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, dass der Kapitalmarkt einfach nicht mehr immer weniger Anschluss an den internationalen Kapitalmarkt gibt es für chinesische Firmen, was irgendwie paradox ist. Die chinesischen Firmen haben es ja sehr lange gemacht, dass die über Briefkastengesellschaften im Ausland quasi dann an die amerikanische Börse gegangen sind, ja, weil halt ein Börsengang rein in China nicht den gleichen Kapitalmarktzugang bietet wie halt Hongkong beziehungsweise in Amerika eine Zeichnung. Jetzt gab es quasi einen Sonderdeal für die Firma BlackRock. BlackRock ist ja einer der größten Vermögensverwalter oder ja, vielleicht sogar der größte Vermögensverwalter weltweit. Und die haben im Endeffekt einen Sonderdeal mit der chinesischen Regierung getroffen, dass sie in 100% Eigentümerschaft einen Fonds und eine Investmentfirma in Festlandchina gründen können. Und normalerweise gibt es ja immer diese Joint-Venture-Struktur, dass du mindestens 50% oder 51% an einen chinesischen Staatsbürger geben musst, beziehungsweise mit dem zusammen die Firma gründen musst. Und diese Person ist natürlich in der kommunistischen Partei und ist auch nur an dieser Firma beteiligt über die kommunistische Partei. So wurde der Einfluss ja immer gesichert. Ja, aber BlackRock ist jetzt hingegangen und hat viel Geld eingesammelt, trotz diesem ganz seltsamen Marktumfeld, was ich gerade beschrieben habe. Und wer meldet sich da zu Wort und beschwert sich über das Ganze? Unser alter, bester Freund, der George Soros. Man kann es kaum glauben. BlackRock takes its responsibilities for its clients' money seriously and is a leader in the environmental, social and governance movement. But it appears to misunderstand President Xi Jinping's China. Also ich kann den Akzent nicht so gut nachmachen von dem. Aber the BlackRock managers must be aware that there is an enormous crisis brewing in China's real estate market. Da kommen wir auch wieder auf das, was gerade gesagt wurde. Was sagt der George Soros noch? The president recently launched its Common Prosperity Program, which is a fundamental change in direction. Haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Pouring billions of dollars into China now is a tragic mistake. It is likely to lose money for BlackRock's clients and, more important, will damage the national security interests of the United States and other democracies. Xi Jinping muss ja noch im Endeffekt einen Volkskongress überstehen, bis er quasi seine lebenslange Macht zementiert hat. Der hat jetzt quasi die Rechtslage dafür geschaffen, dass er nicht mehr an die Amtszeit gebunden ist, die traditionell vorgegeben war. Allerdings muss er jetzt noch den nächsten Kongress überstehen. Da weist der George Soros noch drauf hin. Und das ist einfach der Zeit, wo sich die Beziehungen zwischen Amerika und China immer weiter abkühlen und der chinesische Staat immer mehr sein Volk unterdrückt und auch aggressiv gegenüber anderen Ländern vorgeht. Dass es doch an sich keine gute Idee mehr ist, in China zu investieren. Und Congress should pass legislation empowering the Securities and Exchange Commission to limit the flow of funds to China. Also quasi Wirtschaftssanktionen gegen China, will der George Soros haben. Vielleicht gibt's bald so eine lustige, farbige, Umdrehung. Was war nochmal das andere Wort für eine Umdrehung? So eine Farbenumdrehung. Ne, ihr wisst, was ich meine, in China. Wäre lustig, das zu sehen. Ob das überhaupt zustande kommen würde. Ja, aber ich meine, wenn eine Gesellschaft ein bisschen mehr Offenheit benötigen könnte, dann wäre das vielleicht China. Also könnte ja vielleicht die Open Society Foundation da mal tätig sein. Aber ob dann was Gutes bei rumkommt, weiß ich auch nicht. Aber ich finde es interessant, dass George Soros jetzt im Endeffekt in den Kampf gegen China einsteigt, weil normalerweise ist er der Letzte, der irgendeine Investmentgelegenheit ablehnen würde. Ja, der Georgie Boy. Habt ihr nicht auch lieb? Hier habe ich einen Tweet von mir. Einfach nur, weil ich mich gerne im Mittelpunkt stelle. Es geht um das Video, was ich hier verlinkt habe, von @KarlJobstGaming. Ich glaube, Karl Jobst heißt der ganz gute Mann auf YouTube. Super interessantes Video. Es geht hier darum, dass in letzter Zeit halt der Markt für eingeschweißte Videogames, also die noch original eingeschweißt sind, Super Mario fürs Nintendo oder Mario Kart oder ähnliches, aber wichtig ist halt, noch nie geöffnet, eingeschweißt, die werden dann zu so Grading-Agenturen geschickt, das sind, die kriegt man dann zurück, versiegelt und mit einer Note versehen, und man möchte natürlich dann möglichst da was um die 85 oder 90 draufstehen haben. Das wäre dann eine Mint Condition, also wirklich kein Kratzer an der Schachtel, das Ding noch komplett eingeschweißt, nicht mal ein Riss, also schon ein Riss in dieser Einschweißfolie ist schon ein No-Go für ein wirklich gutes Ding. Und in den letzten Monaten gab es auch immer wieder so Schlagzeilen wie: teuerstes Videogame der Welt versteigert, 2 Millionen für eine original Mario Brothers Cartridge fürs NES und so. Und der Karl Jobst zeigt hier Strukturen auf, die da im Hintergrund stehen. Nämlich auf der einen Seite diese Rating-Agentur, Water Games, auf der anderen Seite Heritage Auctions, ein Auktionshaus, bei dem lustigerweise alle Rekordversteigerungen, die in letzter Zeit gelaufen sind über dieses Auktionshaus gelaufen. Der Besitzer dieses Auktionshauses wurde in den 80er Jahren schuldig befunden, auf dem Markt für Münzsammler eine Blase erzeugt zu haben, künstlich durch seine Marktmacht und durch die Zusammenarbeit mit, wartet's ab, Ratingfirmen für Münzen damals, heute für Computerspiele, die Preise hochgetrieben zu haben und die Anleger getäuscht zu haben. Und damit werden Retro-Videospiele halt jetzt von einem nerdigen Sammlerobjekt zu was von Spekulanten missbraucht wird. Die Preise werden hochgetrieben. Die Leute, die das für die Spiele machen, die spielen da ja schon gar nicht mehr mit. Weil wenn diese Sachen dann für dieses viele Geld verkauft werden, das hat der Herr Jobst dann auch nachrecherchiert, wo gehen die denn hin? Und der Witz ist, die gehen zu so Equity-Firmen, wo du dann wiederum als Privatmann einen Anteil an diesem Spiel kaufen kannst. Und wenn das Ding das nächste Mal für teuer Geld versteigert wird, ja, dann kriegst du halt irgendwie eine Gewinnbeteiligung entsprechend deinem Anteil an dem Spiel. Ja, und die Preise steigen, das machen die dann so, dass sie sich das erstmal ein paar Mal hin und her verkaufen. Genau. Und da die Preise steigen lassen. Also es gibt da drin ein Interview mit dem Sohn eines früheren Mitarbeiters von Heritage Auctions. Damals ging es um die Comicblase in den 90ern, falls man sich erinnern kann, als es tausende Variant-Cover für jede Ausgabe gab und alle gesagt haben, boah, die Comics werden so viel wert, und die Leute natürlich alle diese Variant-Ausgaben gekauft haben und so. Die Blase ist dann auch irgendwann geplatzt. Aber der sagt halt schon, in dieser Comic-Zeit war es so, der hat einen Comic aus seinem Archiv genommen, weil der Typ ist auch einer der größten Sammler von solchen Sachen selber, hat es zum Verkauf angeboten, hat es dann über Mittelsmänner selber wieder gekauft zu einem höheren Preis und hat es in seine Kiste getan. So erzeugt man praktisch Nachfrage, ja, nach etwas, in dem du es dann teuer verkaufst. Und also super interessante Doku. Der ist da wohl auf ein ziemliches Rattennest gestoßen. Es wird ihm auch schon mit diversen Sachen gedroht, und das wäre alles falsch. Aber die Sachen sind so hieb- und stichfest, die er da zeigt. Unter anderem sagt er zum Beispiel, diese Water Games, die verbieten ihren eigenen Angestellten, die Spiele bei ihnen graden zu lassen. Ne, man möchte ja irgendwie dann noch neutral erscheinen. Auf der anderen Seite haben die eine spezielle Collection aufgelegt. Da wurde eine große Sammlung verkauft, und dann haben sie praktisch, steht dann unter dem Grade nochmal irgendwie die California Collection oder so. Und damit sind die Dinger natürlich noch seltener und noch teurer, weil sie aus dieser legendären Sammlung stammen. Was sie nicht gesagt haben, ist, dass der Typ, dem die Sammlung gehört hat, und der Typ, der sie gekauft hat, beides Leute sind, die Beziehungen zu Water Games beziehungsweise Heritage Auctions haben. Also ein Rabbit Hole, es wird ständig tiefer, es ist ein wirklicher Krimi, und es macht echt Spaß, das Ding zu lesen, zu sehen. Und was ich ja hier auch geschrieben habe, Great Piece of Investigation, also wirklich mal Spielejournalismus. Und zwar da, wo er weh tut. Kann ich nur empfehlen. Also halbe Stunde gut investiert. Ja, und ein sehr interessanter Einblick anhand von diesem Thema, wie es tatsächlich bei solchen Kunstmärkten und solchen Auktionssachen passiert. Oder auch wenn Aktien rausgegeben werden. Klar, ne? Du kaufst selber deine eigenen Aktien, um den Preis ein bisschen hochzutreiben, um eine Nachfrage zu erzeugen, um den Markt liquide zu halten. Oder hier, anderes Beispiel aus dem Alltag. Ein Freund von euch stellt was bei eBay ein, ne, bietet ihr einfach mal 50 Cent mit, einfach nur ein bisschen, ne, Preissignal zu setzen. Ja, da haben sie natürlich, da hat er auch Fälle gehabt, wo Sachen ist natürlich alles illegal worden sind. Also ist alles drin in dem Ding. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass Videogames halt so ein kleines Ding ist, so ein kleines Licht, und wie du sagst, wenn man sich dann überlegt, was auf dem Kunstmarkt wohl läuft und so. Ach du Scheiße. Du hattest es ja schon gesagt mit den Sammlermünzen, ne? Mhm. Wo hat der wohl das Wissen, ne? Da hat er quasi mit seinem Wissen aus der einen Branche ist er als Quereinsteiger in die andere gegangen und konnte da direkt loslegen. Und es vielleicht hat er sogar noch die alten Formulare noch rumliegen, musste nur ein paar Sachen ändern. Die haben auch Leute befragt aus der Zeit direkt vor der Gründung von diesem Grading-Service von Watergames. Da sind die Gründer auf den Conventions rumgefahren und haben alles aufgekauft, was es, also die sind da reingegangen, was hast du an eingeschweißten Spielen? Okay, was? $1,500 hier. Also die haben alles leer gekauft. Also sie haben den Markt erst trockengelegt und dann ihre neue Rating-Firma aufgesetzt, die sofort, obwohl sie keine Erfahrung hatte, sofort bei einem bekannten Auktionshaus verkaufen durfte. Also völlig irre Geschichte, wie gesagt. Ja, und ein Aspekt noch, oder sagen wir mal zwei Aspekte noch, bei diesen Firmen, wo du gesagt hast, man kauft einen Anteil von einer Firma und die kaufen dann diese Videospiele. Ja, diese Firmen, die kaufen die natürlich auf Kredit. Nee, du kaufst direkt einen Anteil an dem Videospiel. Ja, ja, aber die Firmen, die die Spiele dann für dich kaufen, wo du einen Anteil hast, die gehen vorher zur Bank und holen sich einen Kredit. So, und weil da sehr wenige Zinsen zu zahlen sind, lohnt sich das. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt mit dem ganzen Kunstmarkt und was hier vielleicht auch eine Rolle spielen wird, und das ist Geldwäsche. Ja, weil ich meine, da braucht man nicht lange nachzudenken. Wenn man halt bei einem Auktionshaus für ein paar Millionen irgendwelche Gemälde kauft und die Preise steigen dann von Auktion zu Auktion, das ist nicht Inflation, das sind nicht unbedingt Liebhaberpreise. Da wird Geld gewaschen. Das ist so, das weiß man. Da gibt es ja auch Regeln für, um Sachen nachvollziehbar machen zu können auf eine gewisse Art und Weise. Und in Deutschland haben wir ja seit nicht allzu langer Zeit eine Financial Intelligence Unit. Also das sind die ganz Intelligenten oder Informierten, je wie man es sehen will. Und ja, unser Oberbuchhalter, der Scholz, der ist natürlich der Chef von denen. Er hat sich jetzt einigen Anschuldigungen, muss er sich ausgesetzt fühlen, weil ihm zur Last gelegt wird, dass er nicht ordentlich gearbeitet hat, dabei diese Behörde quasi umzustrukturieren. Ja, das ist vom BKA wurde das dem Zoll angegliedert, was relativ sinnvoll ist, weil es geht ja um Geldwäsche. Allerdings gab es da sehr viele Probleme, weil die dann auf einmal nicht mehr auf die Ressourcen des BKAs, Datenbanken, Akten und solche Sachen zurückgreifen konnten. Ja, das musste erstmal auf einem kleinen Dienstweg erledigt werden und muss ausgebaut werden. 500 Mitarbeiter sind da im Endeffekt die quasi die zentrale Anlaufstelle für alle Geldwäschemeldungen in Deutschland sein sollen. Wenn du mal ein bisschen runterscrollst, einfach bis zur ersten Grafik, dann sieht man direkt, was auch ein kleines Problemchen ist. In den letzten 10 Jahren gab es sehr viele, gab es sehr viele neue Regeln auf dem Finanzmarkt, auch internationale Regeln, die quasi die Meldekriterien für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen etwas in die Höhe getrieben haben. Ja, also es wurde nicht so viel mehr Geld gewaschen, kann man von ausgehen, sondern die Kriterien wurden einfach verschärft und es läuft ja im Endeffekt so, wenn ein Angestellter bei einer Bank oder einem Finanzinstitut oder einem Finanzdienstleister, wenn ihm etwas auffällt, dann wird eine anonyme Meldung gemacht. Diese anonyme Meldung wird dann geprüft und wenn da formale Kriterien gegeben sind oder tatsächlich ein Anfangsverdacht besteht, dann wird diese Meldung auch weitergegeben und dann wird sie von dieser Financial Intelligence Unit quasi bearbeitet. Und wir sehen hier, wir hatten 2010 unter 30.000 und jetzt haben wir über 144.000 Verdachtsmeldungen und von den 144.000 haben wir 24.000, die tatsächlich bearbeitet werden müssen. So, allein im letzten Jahr. 24.000 Meldungen, es ist für 500 Leute ein bisschen viel von der Workload. Da werden ja bestimmt auch sehr viele Sachen sein, die man in 5 Minuten abhandeln kann. Aber das soll die kernkompetente Zentralstelle sein auch für komplexe Geldwäsche-Verdachtsfälle. Deswegen sind die einfach, ja, also ich würde sagen, die bräuchten mindestens 1.000 bis 2.000 Leute, um das zu erledigen. Geplant sind 700, deswegen ist die ganze Sache nicht sehr effizient. Und das ist nicht nur meine Einschätzung. Es gibt auch eine Einschätzung vom Bundesrechnungshof. Der Bundesrechnungshof kam in einem vertraulichen Bericht Anfang des Jahres zu einem nahezu vernichtenden Urteil. Bund und Länder bekommen demnach das Problem nicht in den Griff. Es gäbe keine wirksame Geldwäscheaufsicht. So. Ja. In Deutschland ist es nicht sehr schwierig, Geld zu waschen. Einfach aufgrund dessen, dass die Behörden es derzeit nicht wirklich nachvollziehen können. Ja. Ist doch schön zu wissen. Hat man so ein richtig schönes, warmes Gefühl im Bauch. Ja, vor allem, weil ja jeder weiß, dass wir sowieso das letzte Land sind in Europa, wo man noch Fettgeld waschen kann. Es ist so traurig, wie hier dem organisierten Verbrechen in unserem Land ermöglicht wird, Kohle zu scheffeln. Und dann muss man es ihnen hinterher mit großem Aufwand wie in Berlin wieder wegnehmen. Ach ja, der Olaf. Ne? Ich meine, das... Ja... So viel zum Olaf. El Salvador's Bitcoin Experiment is a warning to other countries. Ja, El Salvador hat ja mehrere Probleme. Es ist im Endeffekt so, dass El Salvador schon seit mehreren Jahren rein von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds beinahe, also die laufenden Kosten des Staatshaushaltes werden quasi durch internationale Programme zumindest zur Hälfte finanziert, was für den Staatshaushalt natürlich ziemlich krass ist. Und dann gibt es noch ein weiteres großes Problem, dass ein Viertel aller gesamten Einkommen von El Salvadorianer sind quasi Überweisungen von im Ausland arbeitenden El Salvadorianern zurück zu ihren Familien, die sogenannten Remittances. Und da es eine so große Geldquote ist, gibt es da zwei Probleme. Das eine, weil das Geld nicht im Inland verdient wird, werden keine Steuern bezahlt. Das Problem kann man nicht lösen. Und Problem Nummer zwei ist, dass da extrem hohe Kosten auf die Bevölkerung zukommt, weil einfach diese Geldtransfers kosten halt ein paar Prozent, wenn man Glück hat. Ein paar Prozent mehr, wenn man Pech hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum das sind mehrere Gründe, warum das Land A gar keine eigene Währung hat, sondern wir nutzen den US-Dollar. Und sie haben sich jetzt dafür entschieden, parallel zum US-Dollar auch Bitcoin als offizielle Währung zuzulassen, als drittes Land im Endeffekt weltweit, wo das möglich ist. Irgendeine Art von Kryptowährung. Aber eines der größeren Länder. Und die haben auch eine Infrastruktur geschaffen, dass es rein theoretisch machbar ist. Man kann jetzt noch nicht in jedem Laden mit Bitcoin zahlen. Aber die großen Geschäftsketten, McDonald's und Supermärkte und solche Leute haben da schon mitgezogen. Und da ist die Infrastruktur da, dass es funktioniert. Allerdings ist die Infrastruktur beim Staat noch nicht so gut. Natürlich haben die eine eigene staatliche App für die Bitcoin-Wallet gemacht und funktioniert technisch einfach nicht so gut. Dann gab es einige Kursschwankungen beim Bitcoin, dass er so um 20% geschwankt ist. Was dann auch die ganze Leute auch ein bisschen in, war kein guter Zeitpunkt für den Staat. Es hatte nicht sehr viel mit der Situation El Salvador zu tun. Es war einfach schlechtes Timing für die Leute. Und das Ganze läuft nicht so ganz gut. Man muss das Ganze halt auch eher... Die Sache mit den Remittances ist es so, wenn jetzt die ganzen Leute anfangen, Bitcoin aus Amerika, Europa, wo auch immer die sind, nach El Salvador zu schicken, dann kann sich das System für die tatsächlich lohnen, weil die Bevölkerung dann mehr Geld hat und die Bevölkerung dann mehr Geld hat, was sie im Land dort ausgeben kann. Das ist ja der Punkt. So, es kann funktionieren, sind wir mal gespannt, der Staat hat überhaupt nicht hingehauen. Es kann sein, dass die Leute der Sache jetzt nicht vertrauen und dass halt auch die Leute im Ausland sagen, Moment mal, ich muss das Geld meiner Familie schicken, sonst haben die nichts zu essen. Kann ich jetzt auf Bitcoin vertrauen, wenn es da Probleme gibt, oder zahle ich der Western Union doch lieber 15% Gebühr, damit die das Geld rüber schicken? So. Es geht nur um die Remittances bei dieser ganzen Sache. Und das ist ja im Endeffekt auch eine Stärke, die der Bitcoin hat. Da bin ich jetzt gespannt. Holpriger Start. Aber ich finde das Ganze interessant, weil wenn es irgendwo funktionieren kann, dann in El Salvador, weil die das ernsthaft gemacht haben und nicht einfach nur Larifari. Doch schon. Braucht es Kernkraft für den Flug zum Mars? Ja, hier haben wir einen sehr, sehr, sehr langen Artikel, den ich auch eigentlich als Leseempfehlung geben will. Hier geht es um verschiedene Antriebsarten, die wir benutzen können, um im Weltraum zu fliegen. Es geht nicht um Warp-Antrieb, ja, aber Impulsantrieb, in der Tat. Und andere Varianten, die energieeffizient sind, werden unter ihren verschiedenen Sicherheitsaspekten quasi angeschaut. Es wäre super effizient, wenn wir zum Mars fliegen, wenn wir quasi atombetriebene Antriebe nutzen könnten. Ne, die könnten, hätte sehr viele Vorteile, wenig Treibstoff, sehr hohe Energiedichte. Und man könnte dann auch zur Energiegewinnung vor Ort direkt benutzen und hätte einfach einen extremen Energieüberschuss. Man müsste weniger auf Effizienz alles trimmen, weil man jetzt ja, würde man natürlich immer noch machen, aber man könnte halt sehr viel größere Puffer haben und müsste nicht alles nur auf Minimalspannung fahren, wie es ja jetzt mit den ganzen Solarpanelen und Batterien funktioniert. Also wie gesagt, das sind wirklich fünf Seiten, durch die man durchklicken kann, verschiedene Antriebsarten. Unterm Strich sagt er, die Gefahr besteht halt da, soweit irgendwas im Weltraum ist und weit weg vom Planeten, ist es ja egal, ob das atombetrieben ist. Da besteht kein Umweltrisiko oder Risiko für den Planeten oder wie man das sagen will. Aber natürlich beim Start in den Weltraum und in der Umlaufbahn. Da hat es ja auch schon Probleme gegeben mit Satelliten, die jetzt keine Nuklearreaktoren an Bord hatten, aber auch nukleares Material hatten, was dann wieder in die Erdumlaufbahn gekommen ist und auch zu Kontamination geführt hat, auf den Erdboden gekommen ist und zu Kontamination geführt hat. Ja, aber sehr interessant, wenn man sich mal so ein paar Antriebstechniken angucken will, die für die nächsten 10, 15 Jahre geplant sind. Ja, musst du, wenn das Ding im All ist, dann schnell den Haken dran machen mit dem Uran, dass das noch mitgenommen wird. Ja, ob man jetzt Uran benutzt oder andere Treibstoffe, ja, Thorium ist ja eine Sache, die sehr, sehr stark geforscht wird. Und wenn wir sagen, innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre, dann könnte das vielleicht eine Sache sein. Sei denn, wir haben es bis dahin mit der Kernfusion gepackt. Sieht ja leider noch nicht so ganz aus. Tja. In Island versucht man andere Sachen, nämlich CO2-Speicherung. Und da haben sie jetzt eine Anlage in Betrieb genommen, die angeblich weltweit größte, ja sicher. Das machen immer auch sonst nicht viele Länder. Denn die Isländer machen das ja mit erneuerbarer Energie. Ne? Denn sonst wäre das wohl auch schwierig. Die leiten also über große Ventilatoren sozusagen Luft weiter und filtern da das CO2 dann raus. Das wiederum pumpen sie in Wasser rein, machen es, glaube ich, über Temperatur, bringen sie das in Wasser rein. Also ich meine, die Aufwärmung, also das Aufwärmen und so, das kostet natürlich auch alles Energie. Und das wiederum schießen sie dann irgendwie ein paar hundert Meter unter der Erde und da sind irgendwie Mineralien und sowas. Und dann wird das praktisch wieder zu Kohle irgendwie. Ist ja auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, die 4000 Tonnen sind ja ziemlich wenig und sie rechnen damit, dass sie im Höchstfall auf, was stand hier, auf 3 Gigatonnen kommen pro Jahr. Okay, 3 Gigatonnen CO2 haben oder nicht haben sozusagen. Vielleicht spielt das dann 2035, wenn es soweit sein soll, auch eine entsprechende Rolle. Aber das ist schon ziemlich wenig eigentlich. Ne? Und wie gesagt, wenn das nicht mit Erneuerbaren gemacht wird, dann wird es sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht rechnen. Ne? Im Gegenteil, könnte also mehr CO2 dann rausstoßen. Schwierige Kiste, diese Einsammelei von CO2. Eigentlich macht die Erde das ja auch alleine. Aber eben nicht in ausreichendem Maße wohl. Ne? Ja, irgendjemand hat mir gesagt, wir müssten einfach Renaturierung machen und die Sumpflandschaften wieder entstehen lassen, überall in Deutschland, weil das ganz viel CO2 binden würde. Das da ist auch richtig, gedacht, ja. Ernsthaft? Ja, ist so, ja, ja. Ernsthaft? Aber ich meine, du musst mal sehen, wenn jetzt... So als ernsthaften Vorschlag, weißt du, dann, ernsthaft? Ich meine, okay. Wieder die ganzen Begleiterscheinungen mit den ganzen Krankheiten und so. Es gibt einen Grund, warum wir die ganzen Sümpfe trockengelegt haben, ne? Ja, ja. Ja, jetzt mit Corona bleiben alle zu Hause und dann. Aber wenn die Bäume etwas größer werden durch das zusätzliche CO2, dann nehmen sie da natürlich auch wieder ein bisschen mehr auf, ne? Also ja, ist auf jeden Fall bei diesen. So ein Spielchen. Bei diesen CO2-Einspeichern und so, das ist ja bei vielen so das Argument irgendwie, ist ja kein Problem, wir speichern das einfach. Aber wie ja hier in diesem Artikel auch steht, ist es sehr energieintensiv und die haben das jetzt Ja. hier mit Geothermie gemacht, was natürlich für die in Island eine super easy Geschichte ist. Ja, die können Wo das. das halt auch mitgeht, aber Geothermie haben wir ja nun mal nicht überall zur Verfügung. Von Ja, die daher. Rechnung funktioniert ja so, die haben die überschüssige Energie dort auf der einen Seite, damit können die dieses CO2 quasi herstellen oder vielleicht sogar Wasserstoff herstellen Ja, aus anderen einsammeln eben, Sachen ne? und CO2 so. einsammeln, Und ja. damit haben die dann ja ein negatives CO2-Budget und dürfen auf der anderen Seite halt wieder irgendwelche Industrie am Laufen halten. So Das ist funktioniert das richtig, System ja. ja. Ne? Du schaffst Das einen ist richtig. Ausgleich dafür, dass du irgendwo anders verpestest. Naja, auf Island werden sie keine große Industrie aufrechterhalten. Ne? Ja, die Zertifikate können sie ja an andere Länder Außer verkaufen, die Fischerei. sie nutzen dürfen. Das ist richtig, ja. Knack. Das nicht. Aha. Alle drei, ja. Tricky, tricky. Ja, offenbar gefälscht die Ehrlichkeitsstudie. Die Das war Wissenschaft, gut. die hält uns bei guter Laune. Ne? Und hier haben wir wieder ein lustiges Beispiel von einer jahrzehntelanger Grundfeste in der Psychologie. Es geht im Endeffekt darum, hiermit bestätige ich, dass alle meine Angaben der Wahrheit entsprechen. Wer mit Unterschrift so eine Stellungnahme gleich am Anfang eines Dokuments bestätigt, statt wie üblich am Schluss, macht weniger Falschangaben. So das Ergebnis einer vielbeachteten psychologischen Das war Studie. gut. So, im Jahr 2012. Das ist eine extrem viel zitierte Studie gewesen. Ist jeder Psychologiestudent, dem wurde das eingetrichtert, weil es einfach als wahr anerkannt wurde und als super leicht nachvollziehbar und auch für viele andere Sachen als Beispiel gedient hat. Ja, Das war aber das gut. Problem an der ganzen Sache war, das war im Jahr 2012, ja, im Jahr 2020, also 8 Jahre später, ist was passiert, ne? Und zwar, die Autorinnen und Autoren dieser Studie wollten auf ihren früheren Ergebnissen aufbauen und hatten dafür den ersten Teil der Studie wiederholt. Ohne Erfolg. Die Ergebnisse waren nicht reproduzierbar. Ups. Ups, alle Jo, haben es die zitiert, Reproduktionskrise. keiner hat es einmal nachgerechnet und dann fällt es denen selber auch noch auf. Und dann ist denen auch noch was weiteres aufgefallen. Die jetzt hinzugekommenen Betrugsvorwürfe betreffen den zweiten Teil der Studie. Ein Feldversuch, in dem Daten von einer Autoversicherung gesammelt wurden. Wir haben in diesem Fall mit Kooperationspartnern zusammengearbeitet, die gerne anonym bleiben wollen, heißt die Versicherung. Sie waren es, die mit ihrem Verdacht auf uns zukamen. Das Erste, wo wir dachten, das sieht nach Betrug aus, war die Verteilung der Daten. Es gab gleich viele Menschen, die besonders weite Strecken fuhren, wie solche, die ganz kurz oder mittlere Distanzen zurücklegen. Das ist extrem unwahrscheinlich und noch ganz viele weitere Diskrepanzen. Ja, einmal mit Profis, sage ich dazu. Ne? Und es ging um die Ehrlichkeitsstudie. Das ist das Ja, aber die Schöne. musst aber nichts ausrechnen, die haben doch sicher irgendwelche Leute getestet oder so, haben noch irgendwelche mit Menschen gearbeitet sozusagen, oder? Ja. Also das ist Also von die einem ganze Aufwand. Datenbasis der Studie war von vornherein erstunken und erlogen. Ach Man kann so. den Wissenschaftlern jetzt nicht vorwerfen, dass sie die Leute direkt belogen haben, weil die sich auf ihre Datenbasis zurückziehen und sagen, nee, nee, nee, nee, nee, das sind die Daten, die wir von der Versicherung bekommen haben, da kann ich gar nichts für. Ja, ich würde Haben ja die im Prinzip Daten auch nicht sagen, es ist geprüft? einfach schwierig ist, weil Deswegen. man in unterschiedlichen Menschengruppen unterschiedliche Gemengelage dann vorfinden kann, ne? Das macht, glaube ich, auch so ein bisschen diese Reproduktionskrise aus, der Wissenschaften oder dieser Wissenschaften. Ja, generell haben wir eine Reproduktionskrise, die halt, Ja. ja, ich meine, letztes Mal hatten wir ein Thema, wo halt das System dahingehend ausgenutzt wurde, dass man sich gegenseitig Aufträge und Credits zugeschoben hat. Es gibt halt viele Varianten, wie man dieses System ausnutzen kann. Hier ist es, also gut, die Studie ist übernommen worden von allen Leuten, unkritisch. Das finde ich ist schon mal eine krasse Sache. Dann nach 8 Jahren haben die Autoren selber sich die Studie das erste Mal wieder angeguckt und dann erst gemerkt beim ersten Versuch, Ja, Moment mal, wir können das ja gar nicht reproduzieren. es ist so ein bisschen wie mit Das den. weist auch auf eine gewisse methodische Defizite hin, würde ich sagen. Ja, es ist zwar nicht ganz so schlimm, aber erinnert schon wieder an diese Qualitätsstudien oder so, die sich ja bei den Sozialwissenschaften teilweise machen, wo sie eben von Ja, oder in der Einzelfällen oder Psychologie, zwei ne? oder 30 wenigen Prozent nicht reproduzierbar. ausschließen. Ja, genau. Ja, also hier ist es ein Interview mit dem Deutschlandfunk, wo auch eine Dame von dem, ich glaube, wie heißt es, Deutscher Verein für Reproduzierbarkeit, die sich halt auch auf die Fahnen geschrieben haben, komm, mehr Ehrlichkeit, mehr Transparenz, mehr an die wissenschaftliche Methode denken, wenn ihr irgendwelche Studien produziert. Mhm. Ne? Aber das, man wird doch abgelenkt von so vielen Dingen. Wenn es eine Studie machst, du findest nichts, ne? Dann findest du vielleicht irgendwas anderes, dann veröffentlichst du das und das hat immer nicht so richtig Hand und Fuß oder so. Das kommt ja auch vor. Tja, also ich finde das ehrlich gesagt gut. Zum Glück hat alles Hand und Fuß, was wir hier machen. Ganz genau. Ganz hiermit ehrlich. Ich, dass ich dieses Studien gut finde. Bestätigen. Ich bin schon. Und ich habe auch ein Zwischenergebnis von euch, von der Wahl, wo ihr alle drauf wartet. Oh, die hören auch. Sie spontan gewählt im Triel. Ja, kommunal bei euch, ne? Ja, kommunal, weil der Bezirksrat Buchholz-Lefeld, auf den ihr alle wartet, eine gewisse Mareile, hat nach Auszählung von 4 von 39 Wahlräumen steht sie bei 14 Stimmen. Allerdings kommen dann noch die von der Partei generell dazu. Das sind im Moment 7,8%. Also es sieht nicht schlecht aus, also wenn es so weitergeht. Dann von da aus direkt in den Bundestag. Buchholz-Klefeld, Buchholz-Klefeld, dann Berlin, Tokio, New York. First we take Buchholz-Klefeld and then we take... Then we take Berlin. Sehr guter Song. Ja. Die sind aber fest in rot-rot-grüner Hand. Das wird nicht so leicht. Und ich möchte euch noch ein Zitat von Armin Laschet aus dem laufenden oder gelaufenen Kanzlertriell mitgeben. Ich werde Herrn Maaßen sagen, dass die Entscheidung der Kanzlerin, die Grenzen 2015 nicht zu schließen, richtig war und dass die CDU für eine geordnete Migrationspolitik steht. Das will er dem Maaßen sagen. Okay. Das will er dem Maaßen sagen. Es ist unglaublich, wirklich. Da wird der Maaßen ihm antworten. Ich weiß auch, was er ihm antwortet. Genau, ob uns dann die Antwort auch übermittelt oder so. Er wird ihm antworten, lieber Armin, ich habe das ja mitgeschrieben, diesen Artikel, der da im Grundgesetz steht. Und da steht drin, dass wir Asylleute nur automatisch aus Europa nehmen und alle anderen Staaten nur auf Beschluss des Bundestags, den es damals nicht gegeben hat, sondern erst im Nachgang. Übrigens haben wir das damals so beschlossen, weil die CDU das wollte. Alter Schwede, eine geordnete Migrationspolitik von der CDU. Und da fragt niemand nach. Da müsste doch der Journalist sofort reinfahren und sagen, hier, wo haben wir denn eine geordnete Migrationspolitik? Ja, was war überhaupt die Frage? Ja, ich weiß nicht, lieber Herr Laschet, Herr Maaßen ist doch ein super Turbo-Über-Nazi. Was machen Sie? Wie wollen Sie bekehren? Wie wollen Sie den denn überzeugen? Canceln. Sofort kennen. Ja, gut. Das macht er ja nicht. Ja. Auf jeden Fall, das waren die Weltraumaffen. Geht in den Wald, trocknet die Sümpfe aus. Lasst euch nicht gendern. Lasst euch nicht gendern. Nicht Licht und Miete pro Kopf. Oh, ja. Und ich höre gerade Dear Me, die Autobiografie von Peter Ustinov, von ihm selber verfasst und gelesen. Sehr, sehr, sehr witzig. Wenn man Englisch kann. Sehr witzig. That safe space. Na, oh ja, that safe space. Und Wald, ja. Ne? Wald. Ja. Genau, ja. Und denkt dran, beim Triell kein Augenkontakt. Ne? So sieht's aus. Wieso das denn nicht? Mit keinem von den beiden? Ne, so, wenn man hintereinander steht, ne? Nee, sonst wird's später awkward. Ich glaube, die Werbung kann einen nur sehen, wenn man CO2 ausstößt. Die Werbung möchte niemals als Mutter angesprochen werden, aber selber hat sie sich 12-mal erwähnt als Mutter, ne? Die Annalena. Lasst's euch gut gehen. Genau, lasst euch gut gehen. Tschüss. Kultur Marxismus.